Das Itinerar des Kaisers. Da das Reisekönigtum von Friedrich I., Barbarossa, keine feste Residenz kannte, zog er mit einem Tross von häufig einigen tausend Begleitpersonen zwischen den Zentren seines Reiches umher. Sein Weg, sein Itinerar, folgte dabei politischen oder wirtschaftlichen Entscheidungen. Primäre Aufenthaltsorte waren die Bischofs- und Königspfalzen Süddeutschlands, Frankfurt, Mainz, Worms, Speyer, Würzburg, Nürnberg, Regensburg, sowie die oberitalienischen Städte Mailand, Livia, Lodi. Friedrich I. überquerte zur Aufrechterhaltung seines Imperiums fünfmal die Alpen. Insgesamt verbrachte er 11 Jahre in Italien. Rittertum und höfische Kultur. Das Turnierspiel war aus Frankreich entlehnt. Nachdem Papst Urban II. 1095 zum Kreuzzug nach Jerusalem aufgerufen hatte, waren in erster Linie französische Ritter gen Jerusalem aufgebrochen. Die Eroberung der Stadt mit Feuer und Schwert steigerte das Selbstbewusstsein der Kreuzfahrer enorm. Ihre Kampfkraft hatte sie zu angesehenen Mitgliedern der christlichen Gemeinschaft gemacht. Um in dieser neuen Kriegskultur weiter bestehen zu können, mussten Kampftechniken geübt und vervollkommnet werden. So kam es in Frankreich zu ersten Turnieren, die in der Folgezeit zunehmend beliebter wurden. Schließlich waren Ritterspiele fester Bestandteil bei internationalen Festen und Hoftagen. 1129 ist das erste Turnier in Deutschland belegt. Ein berittener Krieger war nur dann ein Ritter, wenn er im christlichen Sinne für die Schwachen eintrat und die römische Kirche schützte. Der Soldat Gottes, der Miles Christi, steht im Dienst der Religion und ihrer Verbreitung, wird von Kirche und Gesellschaft ausdrücklich getragen. In der Gemeinschaft der Ritter hat er einem Ehrenkodex zu folgen, der Rechte und noch mehr Pflichten umfasst, insbesondere den Schutz der höfischen Gesellschaft und die Treue seinem Lehnsherrn gegenüber. Das Rittertum erneuerte das kulturelle Leben in Deutschland von Grund auf. Die Kirche als bisherige Trägerin der Kultur und Schriftlichkeit verlor ihre Monopolstellung. Damit auch das Latein zugunsten einer Besinnung auf die Volkssprachen. Höfische Ritterepen wie Erec 1185 und Iwein um 1205 von Hartmann von Aue oder Parzival um 1210 von Wolfram von Eschenbach wurden auf Mittelhochdeutsch verfasst. Sie wandten sich weltlichen Themen zu, dem Abenteuerleben, Aventüre der Ritter sowie der Liebe, Minne. Damit verkörpern sie den Beginn einer modernen Literatur in Deutschland. Erstmals bemühten sich Dichter um eine psychologische Feinzeichnung ihrer Figuren und vor allem entdeckten sie etwas erregend Neues. Die Liebe, jene hohe Minne, das in Gedichten und Liedern ausgebreitete, kunstvolle, jedoch erfolglose Werben eines Ritters um die Liebe einer adligen Dame, voll angedeuteter Erotik, doch ohne körperlichen Genuss. Ritterliche Ehre und höfische Minne wurden zum zentralen Gegenstand zeitgenössischer Literatur, in Epik wie in Lyrik. Und erst recht die Stauferzeit hat sich diese Kultur in all ihrer Blüte und Modernität erschlossen. Die Entscheidungsschlacht von Legnano. Im September 1174 ging der zermürbende Langzeitkonflikt mit den norditalienischen Städten um die Anerkennung der Rechte des Reiches in die letzte Runde. Viele Reichsfürsten, darunter Heinrich der Löwe, blieben dem Feldzug Friedrichs diesmal fern. In der Lombardei war ein regelrechter Kampfbund gegen den Kaiser entstanden. Die Städte der Lega Lombarda hatten in den letzten Jahren unter Mailänder Führung ihre Kräfte gebündelt und waren stärker denn je. Zahlreiche Burgen Friedrichs waren zerstört, seine Verwalter davongejagt worden. Trotz des kaiserlichen Verbots hatten die Mailänder ihre Stadt wieder aufgebaut und die Verursacher der Zerstörung nicht vergessen. Am Stadttor waren Karikaturen des kaiserlichen Herrscherpaares angebracht worden. Sandsteinfiguren zeigten Beatrix mit obszöner Geste und Friedrich als dämonisches Wesen. Die Deutschen trafen auf einen hochmotivierten, bis an die Zähne bewaffneten Gegner. Zwar versuchte sich Friedrich an der Belagerung der neuen Stadt Alexandria, zog aber nach 6 Monaten unverrichteter Dinge weiter. Bei dem Dorf Montebello vereinbarten die gegnerischen Parteien schließlich einen Vorfrieden. Es war das erste Mal, dass Kaiser Barbarossa von einer gewaltsamen Konfliktbeendigung abrückte, weil ihm klar war, dass die Truppenstärke nicht ausreichte. Aber vielleicht auch, weil er eine Lösung durch Verhandlungen zunehmend als besser erachtete. In dieser Pattsituation versuchte er dennoch ein letztes Mal das Blatt zu wenden und wandte sich an Heinrich den Löwen. Ihre Begegnung in Chiavenna, nördlich des Comersees, hat in den Geschichtsbüchern einen Ehrenplatz gefunden. Dabei soll der Kaiser vor dem Welfen Vetter das Knie gebeugt haben, als er ihn um Waffenhilfe bat. Diese Geste ist so spektakulär, dass sie über die Jahrhunderte wenig an Popularität eingebüßt hat. Ob es wirklich zu dem Kniefall gekommen ist? Zweifellos ist die Begebenheit von späteren Geschichtsschreibern genüsslich ausgeschmückt worden, an dem Treffen selbst zweifelt die Mehrheit der Historiker aber nicht. Heinrich war zu intelligent, um den demütigen Wunsch des Kaisers ganz abzuschlagen, doch forderte er als Gegenleistung das Silberbergwerk der reichen Stadt Goslar. Ohne diese zentrale Einnahmequelle wäre Friedrich zahlungsunfähig gewesen, also lehnte er den Handel ab. Die beiden Bundesgenossen trennten sich. Der Löwe war schlecht beraten gewesen, seine Zurückweisung Barbarossas bzw. seine unersättliche Gier sollte sich später rächen. Königin Beatrix soll zu Barbarossa nach dessen Kniefall gesagt haben: Gott wird dir helfen, lieber Herr, wenn du dich einst dieses Tages und dieses Hochmuts erinnern wirst. Die Entscheidung fiel im Mai 1176 in Legnano, einem kleinen Ort in der Lombardei. Hier stand die Idee eines Reiches von der Ostsee über die Alpen bis zum Mittelmeer auf des Messers Schneide. Ein Sieg konnte die dauerhafte Anbindung Norditaliens an das Reich sichern. Eine Niederlage würde nicht nur Friedrichs Italienpolitik, sondern auch seine ganze persönliche Zukunft in Frage stellen. Das deutsche Aufgebot war ohne die Truppen des Löwen, dem lombardischen Bundesheer unter Führung des Konsuls von Mailand, nicht gewachsen. Die Schlacht von Legnano ist in Italien zu einem Mythos geworden, zu einem Sieg der Gemeinschaft der Italiener, Italicorum Communia. Es handelte sich aber nicht um eine große Vernichtungsschlacht, wie sie die italienische Geschichtsschreibung gerne zu dramatisieren pflegt, denn der weitaus größte Teil des deutschen Heeres erlitt keinerlei Schaden. Dennoch zwang sie den Kaiser zu einer radikalen Kehrtwende in seiner Italien- und damit auch Europapolitik. Die politische Kraft des städtischen Potenzials war nicht mehr aufzuhalten. Barbarossa musste das Heft des Handelns aus der Hand geben und die Macht eines Stärkeren anerkennen, eine für den 54-Jährigen neue Erfahrung. Trotz der Niederlage auf dem Schlachtfeld war der kluge Diplomat in Friedrich wach geblieben. In den Friedensverhandlungen gelang es ihm, die Lombarden und den Papst gegeneinander auszuspielen. Die Städte erhielten ihren Autonomiestatus gegen die Zahlung einer hohen Ablösesumme zurück. Sie akzeptierten Friedrich als obersten Gerichtsherrn und legten den Treueeid auf ihn ab. Mit Sizilien wurde ein Waffenstillstand auf 15, mit den Lombarden auf 6 Jahre vereinbart. 1183 sollte Friedrich den Lombardenbund im Konstanzer Frieden anerkennen. Auch mit Alexander III. Schloss er Frieden, wenngleich er viele Jahre zuvor geschworen hatte, diesen niemals als Papst zu akzeptieren. Alexander hatte sich als unüberwindlicher Gegner erwiesen. Im Gegenzug bestätigte Alexander ihn als Kaiser und seinen Sohn Heinrich als römischen König. In Venedig kam es im Sommer 1177 vor grandioser Kulisse zum Friedenskuss. Nichts war dem Zufall überlassen worden. Mit dem Pontifex und dem Kaiser reichten sich 2 Meister der publikumswirksamen Inszenierung die Hand. In den Quellen heißt es: Den Kaiser packte Gottes Geist, als er sich Alexander näherte. Er legte seinen Purpurmantel ab und warf sich ausgestreckt dem Papst zu Füßen. Unter Tränen hob ihn dieser huldvoll auf, küsste und segnete ihn, worauf die Deutschen mit lauter Stimme »Te Deum Laudamus« sangen. Wie groß der Gesichtsverlust für Friedrich gewesen sein mag, dem Papst Fußfall und Fußkuss erweisen zu müssen, dessen Pferd am Zügel zu führen und die Steigbügel zu halten, oder ob der Realpolitiker in ihm mühelos die Oberhand behielt, darüber lässt sich nur spekulieren. Jedenfalls bekannte er in seiner Rede, die er auf Deutsch hielt, »Alle Welt möge wissen, dass, wenn uns auch die Würde eines römischen Cäsaren umstrahlt, wir trotzdem ein Mensch geblieben sind, geschlagen mit der menschlichen Schwäche, Irrtümer zu begehen.« Die 18 Jahre während der Spaltung der Kirche und der auszehrende Machtkampf mit dem Papst waren beendet. Heinrich der Löwe, Jäger und Gejagter. Während Barbarossa in der Schlacht von Legnano scheiterte, stellte Heinrich der Löwe zu Hause in Braunschweig dynastischen Anspruch und königliches Selbstbewusstsein zur Schau. Die Gegnerschaft des Kaisers hatte er nach dessen Kniefall in Chiavenna in Kauf genommen, weil er sich stark genug wähnte. Außerdem waren es seit der Niederlage vor Rom immer mehr deutsche Fürsten müde geworden, gegen Italien zu ziehen. Sie hatten auf ihren Besitztümern eine zunehmende Verantwortung wahrzunehmen, wenn sie ihre politische Herrschaft sichern wollten. Und das tat der welfische Doppelherzog auch. Er widmete sich mit großer Leidenschaft dem Ausbau seiner Territorien und wähnte sich außer Gefahr. Bei der Machtprobe würde entscheidend sein, wer im Kerngebiet des Reiches die größte Unterstützung besaß. Als Friedrich aus Italien zurückkehrte, flogen ihm trotz seiner Niederlage die Herzen der Menschen zu. Der Löwe hingegen galt als Verräter. Er hatte sich durch seine Herrschaftspraxis bei den Fürsten zu viele Feinde gemacht. Nun würde ein Showdown seinen Anfang nehmen, den sich die Höfe Europas nicht entgehen lassen wollten. Zu spannend war das Aufeinanderprallen dieser beiden Giganten. Schon als ihm 1156 nach Sachsen auch das Herzogtum Bayern zugesprochen worden war, hatte Heinrich mit der Stadtgründung Münchens, der Errichtung einer eigenen zollpflichtigen Brücke über die Isar und der Zerstörung der Konkurrenzbrücke des Bischofs Otto von Freising seine Skrupellosigkeit zu Genüge unter Beweis gestellt. Im Norden und Nordosten war er nicht zimperlicher verfahren, wobei er seine Machtposition und Gebietsgewinne in der Regel zu Lasten kleinerer Dynastien erreichte. Heinrich unterhielt in der Burg Dankwarderode seine ständige Residenz, die einem Königssitz gleichkam. Das berühmte Löwendenkmal der Burganlage, das die Macht der Welfenfamilie zur Schau stellte, war die erste frei im Raum stehende Großplastik des Mittelalters. Im Vergleich dazu reiste Kaiser Friedrich in Ausübung seines Herrscheramts von Pfalz zu Pfalz und verschliss sich im Sattel. Gerade bei seinen Italienreisen nahm Friedrich große Mühen und Risiken auf sich. Die endlosen Ritte zu jener Zeit bei Regen, Schnee und Eis waren nicht nur anstrengend, sondern im Feindesland auch gefährlich. Barbarossa war der Inbegriff des mittelalterlichen deutschen Königs und Kaisers, der unermüdlich für den Ruhm des Reiches unterwegs war, um dessen Rechte zurückzugewinnen oder zu bewahren. 11 seiner 38 Regierungsjahre verbrachte er in Italien. 5-mal insgesamt zog er in das Land südlich der Alpen. Während Friedrich sein Amt ausfüllte, sammelte der Löwe Macht und Gebiete. Er unterhielt beste Beziehungen zum König von England und wurde bei eigenen Reisen ins Heilige Land vom byzantinischen Kaiser empfangen. In den eroberten Gebieten östlich der Elbe schlossen ihn seine Untertanen entweder in ihr Nachtgebet mit ein oder sie fürchteten ihn wie den Leibhaftigen. Bekundungen von Chronisten zufolge war Heinrich ein durch und durch manipulativer, egoistischer, die Menschen verachtender Machtpolitiker. Giselbert von Mons nannte ihn den hochmütigsten und erbarmungslosesten Fürsten aller Zeiten. Andererseits war er einer der eifrigsten Städtegründer des hohen Mittelalters, wie Lübeck, Bremen, Lüneburg und Schwerin bezeugen. Und die von ihm veranlasste Erschließung des Ostens mögen viele als eine seiner bedeutenden Leistungen erkennen, obwohl auch hier nicht die Belange Deutschlands, sondern ausschließlich seine persönlichen Machtinteressen die Antriebsfeder darstellten. Seine Demutsgeste gegenüber dem Löwen hatte Friedrich klargemacht, dass seine königliche Stellung in gefährlicher Weise von einem Reichsfürsten abhängen konnte. Chiavenna, so ein Historiker, habe den gleichen Signalcharakter gehabt wie der Akt von Canossa ein Jahrhundert zuvor, weil dort die wahren Machtverhältnisse zutage getreten seien. Zurück in Deutschland beschloss der Kaiser, die Beschwerden der Fürsten über die Rechtsbrüche des Löwen nicht mehr zu ignorieren. Ein Vierteljahrhundert hatte er seinen Cousin begünstigt, dessen Machthunger toleriert und den Klagen der Fürsten keine Beachtung geschenkt. Eine gute Gelegenheit bot sich, als Heinrich mit dem mächtigen, welfenfeindlichen Erzbischof Philipp von Köln aneinander geriet. Beide wurden von Friedrich aufgefordert, im Januar 1179 beim Reichstag in Worms zu erscheinen. Doch Heinrich blieb diesem, wie auch den beiden kommenden Versammlungen im Juni und August, fern. Durch seine Abwesenheit verstieß Heinrich selbstherrlich gegen seine Lehnspflichten gegenüber dem Kaiser. Im August 1179 wurde eine Heerfahrt der Fürsten gegen den Löwen beschlossen. Ein halbes Jahr später wurden ihm, wegen Nichtachtung der kaiserlichen Majestät, die Herzogtümer Sachsen und Bayern aberkannt und der Verfügung des Kaisers zugesprochen. Binnen eines Jahres hatte der Welfenherzog die mächtigen Reichsfürsten und den Kaiser gegen sich aufgebracht und seine Existenz verschleudert. Friedrich nahm dem Löwen seine beiden Herzogtümer sowie alle Lehen. Das genaue Strafmaß ist in der Gelnhäuser Urkunde vom 13. April 1180, einem der berühmtesten Dokumente der hochmittelalterlichen Verfassungsgeschichte, festgehalten. Besonders aufgrund der offensichtlichen Auflehnung wird Heinrich von Braunschweig als widersetzlich beurteilt und ihm demgemäß das Herzogtum Bayern wie das von Westfalen und Engern, wie auch die sämtlichen Lehen, die er vom Reich hatte, auf einstimmiges Urteil der Fürsten aberkannt. Von den beiden Herzogtümern war Sachsen die eigentliche Domäne Heinrichs. Hier hatten sich auch in der Vergangenheit die Machtkämpfe zwischen dem Löwen und den konkurrierenden Fürsten abgespielt. Sachsen wurde geteilt. Der östliche Teil, Engern, wurde an Bernhard von Anhalt verliehen und der westliche, Westfalen, an Philipp von Köln. Lange haben die Historiker darüber gerätselt, warum Barbarossa die Herzogtümer Sachsen und Bayern nicht seinem Reich einverleibte. Mit einem solchen territorialen Zugewinn hätte Deutschland vielleicht eine ähnlich zentralistische Entwicklung genommen wie Frankreich und England und sich zu einem mächtigen Einheitsstaat entwickeln können. Vielleicht verfolgte Friedrich mit der Zerschlagung Sachsens das Ziel, kein übermächtiges Herzogtum im Norden des Reiches mehr zuzulassen. Nach der Maxime Divide et Impera, teile und herrsche, ließen sich kleine, überschaubare Territorien besser unter kaiserliche Kontrolle bringen. Wahrscheinlicher aber ist, dass seine politischen Möglichkeiten für eine Übernahme des Machtbereichs Heinrichs nicht ausreichten und Friedrich sich dessen bewusst war. Erst dank der Hilfe der Fürsten hatte er Heinrich den Löwen besiegen können, also musste er ihnen die anfallende Beute auch überlassen. In der Forschung wird zudem die Auffassung vertreten, Friedrich und Heinrich seien Getriebene der Fürsten gewesen und letztere die gewieften Nutznießer des Konflikts. Wie dem auch sei, der Sturz Heinrichs führte zu einer gravierenden Neuordnung im Reich, die bis in das heutige föderalistische Deutschland Bestand hat. Die Teilung Sachsens wurde nie rückgängig gemacht. Westfalen verblieb nach dem Zweiten Weltkrieg beim neuen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Bayern wurde übrigens dem Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach verliehen und verblieb bei dieser Dynastie bis zum Ersten Weltkrieg. Dem Löwen waren damit Macht, Ehre und Besitz genommen. Er war für vogelfrei erklärt oder, aus heutiger Betrachtungsweise, einfach zum Privatmann geworden. Sein Fall sorgte in Europa für immenses Aufsehen. Dennoch glaubte der Löwe, sich auf seine politischen Freunde verlassen zu können, wie auf seinen Schwiegervater, den König von England. Seine Rechnung ging nicht auf. England und besonders Frankreich entschieden sich dagegen, wegen Heinrich einen Krieg gegen einen Kaiser vom Zaun zu brechen, der seine Position inzwischen gefestigt hatte. Später sollte sich sogar König Waldemar von Dänemark, dessen Sohn mit der Tochter des Löwen verheiratet war, auf die Seite des Staufers stellen. Obwohl manche seiner Ratgeber Friedrich vor einer militärischen Konfrontation mit dem mächtigen Welfenherzog gewarnt hatten, führte er sein Reichsheer nach Sachsen hinein. Was nun folgte, musste jeden überraschen. Auf der Burg Werla bot der Kaiser den Männern Heinrichs 3 Termine an, um die Seite zu wechseln. Die Zahl der Überläufer war enorm. Zum einen, weil sie die Lage richtig einschätzten, und zum anderen, weil der Löwe seine Macht nicht auf die Furcht seiner Vasallen und Ministerialen hatte gründen können. Der Adel lenkte größtenteils ein. Lediglich die von Heinrich geförderten bürgerlichen Städte wie Braunschweig, Lüneburg und Lübeck blieben vorerst auf Seiten des Welfen. Friedrich musste im Grunde keine einzige Schlacht schlagen und konnte es sich sogar leisten, einen Großteil seines Heeres zu entlassen. In nur wenigen Monaten hatte er den Kosmopoliten und Machtmenschen Heinrich besiegt, der dem Kaiser auf allen Gebieten, strategisch, diplomatisch und militärisch, unterlegen war. Als Friedrichs Heer am Ende vor Lübeck stand und die Stadt nach Rücksprache mit dem Löwen schließlich die Schlüssel ihrer Tore übergab, war das Schicksal des Welfen endgültig besiegelt. Auf dem Erfurter Hoftag unterwarf er sich dem Kaiser, der ihm lediglich seine Erbgüter Braunschweig und Lüneburg ließ. Heinrich wurde für 3 Jahre aus der Heimat verbannt und ging an den Hof seines englischen Schwiegervaters. Mit 66 Jahren fiel er vom Pferd, war in der Folge halbgelähmt und starb 1195, ohne jemals mehr zu alten Würden gelangt zu sein. Heinrich der Löwe ist in der deutschen Geschichtsschreibung, trotz seines armseligen Endes, ein illustrer Name geblieben. Im Bund mit den Fürsten hatte Friedrich den mächtigsten Fürsten ausgeschaltet. Es ging ihm um die Entmachtung, nicht die Vernichtung seines Gegners. Obwohl sie einander lange freundschaftlich verbunden gewesen waren, schien für beide starke Männer am Ende kein Platz in Deutschland zu sein. Besonders wenn der eine sich kaiserlicher gab als der Kaiser selbst. Das Hoffest zu Mainz, 1184. Nach der Verbannung Heinrichs des Löwen hatte Barbarossa den Gipfel seiner Macht erklommen. Er war sowohl unangefochtener Kaiser seines Imperiums als auch respektierter König seines Landes. In der deutschen Geschichte kann dies von nur wenigen Kaisern gesagt werden. 1184 lud er zum Hoffest nach Mainz ein, das eines der berühmtesten Feste des europäischen Mittelalters werden sollte. Laut der sächsischen Weltchronik bewirtete der Kaiser auf der Maraue gegenüber der Stadt Mainz über 40.000 Ritter, nach Giselbert von Mons waren es gar 70.000, ohne die Geistlichen und die Angehörigen der anderen Stände. Die meisten der rund 100 deutschen Reichsfürsten hatten sich eingefunden, Bischöfe, Herzöge und Grafen, in ihrem Gefolge Ritter und Vasallen. Auch hochrangige Besucher aus Frankreich, England, Italien und Spanien waren dem Ruf Barbarossas gefolgt. Es war ein Ereignis der Superlative, von dem die sächsische Weltchronik berichtete, dass es das größte Fest gewesen sei, das jemals in Deutschland gefeiert wurde. Die Beobachter waren geblendet von der Prachtentfaltung in den Marauen, von Hunderten von Rittern in flatternden Waffenröcken und glänzenden Kettenhemden, von festlichen Pavillons, behangen mit farbenprächtigen Bändern und Wappen, geschmückt mit Gold und orientalischer Seide. Von all den hohen Herren versuchte sich jeder im besten Lichte darzustellen, sei es mit eindrucksvollem Gefolge oder kostbaren Geschenken. Allein der mächtige Erzbischof von Köln führte knapp 2000 Ritter mit sich. Barbarossa beabsichtigte, 20.000 Männer aus allen Teilen des Reiches zu Rittern zu machen. Dazu sollte ein Sängerwettstreit in deutscher Sprache stattfinden. Mit Friedrich von Hausen und Hinrich von Feldecke nahmen die bekanntesten Minnesänger des Reiches daran teil. Offizieller Anlass war die Schwertleite für Barbarossas Söhne Heinrich und Friedrich. Mit ihrer Berufung zu Rittern gab Friedrich öffentlich bekannt, wer seine Amtsnachfolger werden sollten. Heinrich der Ältere war als der nächste römisch-deutsche König und Kaiser vorgesehen. Friedrich der Jüngere wurde unter dem Staufernamen Friedrich der V., Herzog von Schwaben. Sie erhielten Schwert und Sporen, dazu Schild und Lanze, und waren fortan aufgenommen in den Ritterstand. Friedrich und Heinrich waren dem hohen Ideal der ritterlichen Kultur zweifellos gewachsen. Sie hatten nicht nur eine Waffenausbildung durchlaufen, sondern waren auch vollendet im höfischen Auftritt, mit Worten und in ihren Umgangsformen und sollten die neue Generation der Staufer verkörpern. Das Hoffest zu Mainz diente aber nicht allein der Schwertleiter seiner Söhne, sondern war zugleich große Politik. Mit seinen inzwischen 60 Jahren musste Barbarossa für die Zukunft sorgen und sich ein loyales Netzwerk schaffen, von dem auch seine Söhne profitieren sollten. Barbarossa demonstrierte den anwesenden Königen von Frankreich und England sowie den mächtigen Reichsfürsten seine kaiserliche Grandezza und politische Macht. Er knüpfte und intensivierte wichtige Beziehungen mit Gesprächen, Gunstbeweisen und Geschenken. Die Großzügigkeit, die Largitas, die Kaiser und Fürsten gegenüber den Bedürftigen und Spielleuten bewiesen, diente auch der Mehrung des eigenen Ruhms. Schließlich konnte man sich gewiss sein, dass die umherziehenden Spielleute später die Largitas der hohen Herren priesen und einem tausendköpfigen Publikum von ihr kündeten. Der Glanz des Festes, die zur Schaustellung der höfischen Kultur der Staufer, die Repräsentation imposanten Rittertums als vorbildliche Lebensform, konnten ihre strategische Wirkung nicht verfehlen, in einer Zeit, in der Herrscher ihr politisches Programm nicht in Reden, sondern in Zeremonien und symbolischen Handlungen zum Ausdruck brachten. Geschickt war auch die Wahl von Mainz als Schauplatz des Festes, was der Kirche gefallen musste, denn die Stadt war Sitz eines der bedeutendsten Bistümer jener Zeit. Der Gottesdienst zum Pfingstmontag am 20. Mai 1184 markierte den Auftakt. Friedrich erschien mit der Kaiserkrone, um seine Vorrangstellung im christlichen Abendland zu unterstreichen. Graf Balduin von Hennegau kam die Ehre zu, das Reichsschwert voranzutragen. Die Zeremonie verkörperte die Reichsidee Friedrichs. Sie sollte die Mächtigen des Reiches unter dem Kaisertum vereinen, ein Gefühl von Zusammengehörigkeit hervorrufen und sie an ihren gemeinsamen Lehnsherrn binden, Kaiser Friedrich Barbarossa. Rangunterschiede zwischen Reichsfürsten, Herzögen und Grafen wurden für die Dauer des Festes außer Kraft gesetzt, zugunsten eines harmonischen, verschworenen Rittertums. Entsprechend der Idee des runden Tisches aus der Artus-Sage, in der König Artus Erster untergleichen, Primus inter pares war. Die Chronisten sahen diese Idee im feierlichen Gottesdienst verwirklicht, obwohl in Wahrheit auch hier Politik gemacht wurde und keiner der Großen und Adligen frei von Eitelkeit war. Natürlich hatten sie ein feines Gespür für ihre jeweilige Platzierung, wie am Eklat um den Erzbischof von Köln abzulesen ist, der voller Zorn den Gottesdienst verlassen wollte, weil man ihm den Platz neben dem Kaiser vorenthielt. Nach dem Gottesdienst fand das Festmahl statt, anschließend begannen die Ritterspiele, die bei keinem Fest fehlen durften. In Mainz beteiligten sich selbst der alte Kaiser und seine Söhne daran und stritten auf gleicher Ebene inmitten der anderen Fürsten und Ministerialen. Dies zeigt ihre demonstrative Wertschätzung. Sie alle waren Ritter. Giselbert berichtet, auch der Kaiser tat mit, und wenn er auch an Größe und Schönheit nicht alle übertraf, so führte er doch seinen Schild vorzüglich. Das Mainzer Pfingstfest 1184 verkörpert den Höhepunkt der Repräsentation der staufischen Adelsgesellschaft. Als wäre den Mächten des Himmels schwindlig, ob so viel neuer Kultur und Prachtentfaltung, bereitete ein plötzlich aufkommender Orkan dem Hoffest von Mainz am dritten Tag ein vorzeitiges Ende. Er verwüstete die Zeltstadt, viele Teilnehmer wurden verletzt, einige Dutzend starben. Otto von Blasien in seinen Marbacher Annalen: In der Dämmerung der heiligen Pfingstnacht erhob sich ein sehr starker Wind von Westen und brachte beim Oratorium des kaiserlichen Palastes das Nachbargebäude und viele andere zum Einsturz. Was die göttliche Macht anzeigte, wurde als kein gutes Zeichen aufgenommen. Zum wiederholten Mal hatten die Launen der Natur einen feierlichen Schlüsselmoment in Barbarossas Lebensplan verdorben. Nicht nur Vertreter der Kirche sahen im Sturm einen Fingerzeig Gottes gegen ritterliche Selbstinszenierung und höfische Eitelkeit. Das epochale Pfingstfest in Mainz ging entzaubert zu Ende. Das Ende. Nachdem sich beim Mainzer Hoffest die enge Verbundenheit zwischen Ritter und Kaisertum gezeigt hatte, offenbarte sich 4 Jahre später jene zwischen Rittern und Kirche. 1188 nahm Kaiser Barbarossa auf dem Hoftag Jesu Christi in Mainz unter größtem Jubel, Lobpreis und Freudenzehren aller Anwesenden das Kreuz, um nach Jerusalem aufzubrechen, das in die Hand der Muslime gefallen war. Per Schiff reiste er mit seinen Fürsten die Donau hinab. Hinter Belgrad erwartete ihn und seine rund 15.000 Ritter der beschwerliche Fußmarsch. Er hatte den Kreuzzug akribisch vorbereitet, Passierverträge vereinbart und mittellose Schwärmer sowie zwielichtige Reiterkrieger aus seinem Zug ausgeschlossen. Friedrich war Ende 60 und spätestens im Hochland von Anatolien würden die Reisestrapazen kaum zu ertragen, Hunger und Durst ihre ständigen Begleiter sein. Dennoch, die Befreiung Jerusalems aus den Klauen der Ungläubigen und die Bewahrung des Heiligen Grabes waren für den Kaiser des römisch-katholischen Abendlandes eine Pflicht und würden, als ein Stück persönlicher Motivation, sein politisches Vermächtnis endgültig krönen und der Gipfel seines Kaisertums sein. Den Königen Englands und Frankreichs, Richard Löwenherz und Philipp II., wollte er den Kreuzzug nicht überlassen. Dass er endlich geschafft hatte, als ideelles Haupt der Christenheit zu gelten, belegen ihm geneigte Einschätzungen wie die eines englischen Chronisten. Der gewaltige Mann, dessen Reich vom mittelländischen Meer bis zum nördlichen Ozean reicht, wies alle Lockungen der schmeichlerischen Welt zurück und ließ sich demütig zum Kampf für Christus umgürten. Er, der Söhne hatte, die ihrer jugendlichen Kraft nach für einen solchen Krieg geeigneter erschienen, hatte das Banner der Christenheit ergriffen, als könnte nur er allein es tragen. Der zaudernde Basileus von Konstantinopel war mitschuld daran, dass die Männer mit dem großen Kreuz auf ihren Gewändern erst im Frühjahr 1190 Kleinasien erreichten. Spätestens in den unerbittlichen Wüsten und weglosen Gebirgen war es um den Enthusiasmus des Heeres geschehen. Die ständigen Attacken der furchtlosen Seldschuken taten ihr Übriges. Die siegestrunkenen Verse Ulans, zur Rechten sieht man wie zur Linken einen halben Türken heruntersinken, strafen die furchtbaren Verluste unter den Kreuzfahrern Lüge. Endlich gelangte das Heer über das kilikische Gebirge ins Tal des Saleb, heute Göksu, hatte also von armenischen Christen bevölkertes Freundesland erreicht. Es war der 10. Juni 1190, ein Sonntag. Die Sonne brannte vom Himmel. Friedrich durchquerte mit seiner Leibgarde den Fluss, einer Rast entgegen. Nach einem Imbiss wollte er in dem kühlen Gebirgsgewässer ein Bad nehmen. Er legte seine Kleidung ab, stieg ins Wasser und ertrank vor den Augen seiner fassungslosen Soldaten. Ein Chronist: Bei diesem Bericht versagt unser Griffel und verstummt unsere Rede. Die genaue Todesursache ist bis heute ungeklärt. Ein Kälteschock oder eine Herzattacke könnte der Grund sein. Vielleicht war ein im Wasser treibender Baumstamm gegen seinen Kopf geprallt. Anscheinend wurde er von Ärzten bis in den Abend hinein behandelt, doch auch hier fehlen genaue Angaben. Die Gebeine Barbarossas, das wertvollste, da beständigste eines menschlichen Körpers, sollten in Jerusalem beigesetzt werden, doch das Kreuzfahrerheer, geschwächt durch fortwährende Kämpfe und grassierende Krankheiten, erreichte sein Ziel nicht. Auch nach Speyer, wo seit 1184 die sterblichen Überreste seiner Gemahlin Beatrix von Burgund ruhten und an ihrer Seite ein Platz für Barbarossa vorgesehen war, sind die Gebeine nie gelangt. Der Leichnam wurde wohl während des chaotischen Weitermarschs des geschundenen Heeres in den Kirchen von Tarsus und Antiocha, heute Antakia, beigesetzt, die Gebeine in der Kathedrale von Tyrus, heute Sur im Libanon. Auch als unter Kaiser Wilhelm II. Die Kyffhäuserherrlichkeit um Barbarossa aufblühte und die Suche neu belebt wurde, blieben die Gebeine des Kaisers verschollen. 1971 stiftete die deutsche Botschaft in Ankara einen Gedenkstein für den ertrunkenen Kaiser an der Stelle seines Todes, an der linken Seite der Straße Nummer 35 von Konya nach Silivke. Von hier blickt man hinunter in das von einer wilden Bergwelt umgebene Flusstal. ein würdiger Ort zum Sterben. Sein hohes Alter und die Umstände seines rätselhaften Todes, erlitten im Kampf für die Christenheit, haben zu dem jahrhundertelangen Ruhm des Stauferkaisers und seiner Verklärung sicher erheblich beigetragen. Letztlich aber möchte man der Auffassung Jakob Burckhardts zuneigen, der wahre Größe nicht in erster Linie den historischen Leistungen eines Herrschers zuschreibt, sondern der Persönlichkeit, deren Bild sich magisch weiter verbreitet. Eine solche menschlich überzeugende Persönlichkeit ist Friedrich der Erste Barbarossa, vor vielen anderen in der deutschen Geschichte. Das Ende der Staufer. Nach Barbarossas Tod 1190 ging das Königtum auf seinen Sohn Heinrich den VI. Über, der das durch Heirat erlangte Königreich Sizilien dem deutschen Herrschaftsbereich hinzufügte. Heinrich starb bereits 1197, woraufhin ein Jahr später zwischen Welfen und Staufern ein erneuter, der deutsche Thronstreit einsetzte. Erst 1212 kam Barbarossas Enkel Friedrich II. An die Macht, der in Sizilien aufgewachsen war und nun für 8 Jahre nach Deutschland zog, bevor er den Rest seines Lebens wieder im Süden Italiens verbrachte. Friedrich II. Genießt einen Sonderstatus in der Galerie deutscher Kaiser. Schon von seinen Zeitgenossen wurde er aufgrund seiner prachtvollen Hofhaltung und seiner Sympathie den Künsten und den Wissenschaften gegenüber Stupor Mundi, das Staunen der Welt, genannt. Politisches Glück besaß er weniger. Als der Hochadel in den Jahrzehnten nach Barbarossas Tod der geschwächten Königsgewalt immer mehr Privilegien abbringen konnte, waren die Erben Barbarossas außerstande, die von ihm verfolgten Einheitsbemühungen fortzuführen. Konrad IV., der Sohn Friedrichs II., war der letzte staufische König, 1250 bis 1254. Sein Nachkomme Konradin wurde in Neapel 1268 hingerichtet. Mit ihm war das mächtigste Herrschergeschlecht Europas ausgestorben. Luther und die Nation. Es begann 1517 mit einem Protest im Zeichen des Glaubens. Luther wollte die Kirche reformieren. Doch auch politisch traten die Deutschen in eine neue Epoche. Der Reformator legte die Axt an die Wurzel kirchlicher und weltlicher Macht. Um zur Gnade zu gelangen, brauche es keinen Mittler zwischen Gott und den Menschen. In seinem Kampf gegen Rom spielte er die nationale Karte. Die Deutschen sollten sich von fremder Bestimmung befreien. Durch die Übersetzung der Bibel schuf er einen gemeinsamen Sprachschatz. Die religiöse Teilung aber sollte die deutsche Geschichte noch Jahrhunderte bestimmen. Fürsprecher sahen in ihm den Einiger, seine Gegner den Spalter der Nation. Wer gegen die heutige Tyrannei protestiert, wie Luther vor 400 Jahren als Mönch protestierte, hat das Recht, sich auf ihn zu berufen. Hugo Ball, Dramaturg, Schriftsteller und Zeitungsverleger, 1919. Hier stehe ich. Mönchlein, Mönchlein, du gehst einen schweren Gang. Was Ritter Georg Frundsberg, der Vater der Landsknechte, der Söldner damals, beim Einzug Luthers in Worms sagte, ging wohl vielen durch den Kopf, die in der Bischofsstadt am Rhein dem kommenden Ereignis entgegenfieberten. 7000 Menschen, noch einmal so viele wie sonst dort lebten, waren gekommen, wollten offenbar in der Nähe sein, wenn der berühmte Reformator zur Anhörung vor den römisch-deutschen König und künftigen Kaiser Karl V. trat. Frundsberg, der als hoher Militär in den Diensten der Habsburger stand, wusste, dass das königliche Schutzversprechen für den von der römischen Kirche gebannten Luther jetzt noch galt. Wie aber würde es weitergehen? Sofort nach seinem Eintreffen in Worms am 16. April 1521 sollte das Verhör eingeleitet werden. Luther wurde nicht auf dem normalen Weg zur Versammlung geführt, sondern über Seitenwege. Auf den Straßen hatte sich eine große Menschenmenge eingefunden. Der Augustinermönch und Doktor der Theologie sollte sich vor dem König und erwählten Kaiser Karl V., gekrönt 1530, sowie den Reichsständen, darunter Kurfürsten, Fürsten und Vertreter der Reichsstädte, für seine Schriften verantworten. Die damals mächtigsten Männer auf deutschem Boden hatten sich am 17. April 1521 in Worms zum Reichstag versammelt, um zunächst über Steuern für das Reich, dessen Gerichtsbarkeit sowie die Mitsprache der Fürsten bei der Regierung und auswärtigen Angelegenheiten zu beraten. Für die meisten Teilnehmer war die Verteilung von Macht und Einfluss drängender als die Befragung eines ketzerischen Mönchs aus Sachsen. Die Causa Lutheri spielte sich zwar vor den Ständen ab, doch die Entscheidung bedurfte aus der Sicht des Habsburger Hofes nicht der Zustimmung des Reichstags. Sie wurde auch nicht im Tagungssaal verhandelt, sondern parallel, zunächst im noblen Quartier des Kaisers, im Wormser Bischofshof. Die Nuancen in der Frage der Zuständigkeit sollten später eine Rolle spielen. Was sich dann ereignete, zählt zu den Schlüsselmomenten deutscher Geschichte, hatte die Anmutung eines klassischen Dramas. David gegen Goliath. Der Mönch, Professor und Prediger aus Wittenberg, von Angesicht zu Angesicht mit einem der mächtigsten Männer der Welt, dem Monarchen König Karl dem V. aus dem Geschlecht der Habsburger. Er herrschte über viele Reiche um den halben Erdball, war von Kindesbeinen an überhäuft mit Titeln und Ehren. In Deutschland regierte er als deutscher König. Neben Spanien und den eigenen Stammlanden mit dem Kern Österreich zählten zu seinem Herrschaftsgebiet die Niederlande, wo er 1500 geboren wurde, Burgund, die Königreiche Neapel, Sizilien, Sardinien sowie die spanischen Kolonien in Amerika und Asien. Stolz soll der 21-Jährige verkündet haben: In meinem Reich geht die Sonne nicht unter. Und dann sein Gegenüber, dessen Reich irgendwie nicht von dieser Welt, doch in diesem historischen Moment kaum minder mächtig erschien, wenn man beobachtete, was in Deutschland zu dieser Zeit im Gange war. Die Wucht der Gedanken des Reformators war überall spürbar, vor und hinter den Pforten des Bischofshofes. Am Ende machten vor allem seine Worte Geschichte. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift oder mit offenbaren Vernunftgründen besiegt werde, so bleibt mein Gewissen befangen in Gottes Wort. Und auch das soll Luther gesagt haben, als er sich weigerte zu widerrufen. Hier stehe ich und kann nicht anders. Eine spätere Hinzufügung. Im Schreiben zur Vorladung nach Worms hatte es noch recht undramatisch geheißen, man wolle von ihm Erkundigungen einholen seiner Lehren und Bücher halben. Im Bischofshof angekommen, stellte der Offizial Johannes von der Ecken zwei knappe Fragen, wies auf einen Bücherstapel auf dem Tisch und wollte von Luther hören, ob die Schriften von ihm stammten. Als er bejahte, fragte Ecken: »Willst du sie alle verteidigen oder bist du bereit, etwas davon zu verwerfen?« Luther hatte eine zweiwöchige Reise quer durch die deutschen Lande hinter sich. Dabei war ihm viel Jubel entgegengebrandet. Nun, kaum angelangt, verlangte man ohne Anhörung, dass er seine Thesen widerrief und sich unterwarf. Luther, der immerhin die Urkunde, mit der ihm der päpstliche Bann angedroht wurde, ins Feuer geworfen hatte, blieb besonnen, bat sich Bedenkzeit aus, obwohl sein Standpunkt längst klar war. Dies berührt Gott und sein Wort. Dies geht der Seelenseligkeit an. Der junge Herrscher kam seinem Wunsch nach. Noch am selben Tag schrieb Luther: »Mit dem gnädigen Beistand Christi in Ewigkeit werde ich keinen Buchstaben widerrufen.« Als der Delinquent wieder vor die Versammlung trat, erhob er seine Stimme in lautem Deutsch. Er verteidigte seine Schriften, in denen er am Papsttum kein gutes Haar ließ, jene unglaubliche Tyrannei, die Hab und Gut verschlungen hat und fort auf empörende Weise weiter verschlingt, ganz besonders in unserer hochberühmten deutschen Nation. Nun kam es auch zum Affront mit dem Monarchen. In der Sache habe er nichts zu widerrufen, sagte er vor den Versammelten, bis Eure allergnädigste Majestät durch lauchtigste fürstliche Gnaden oder wer sonst vermag Beweise vorlege, die mich des Irrtums überführen und mich durch das Zeugnis der Propheten oder des Evangeliums überwinden. Und er spielte einmal mehr die deutsche Karte. Ich sage das nicht in der Meinung, so hohe Häupter hätten meine Belehrung oder Ermahnung nötig, sondern weil ich meinem lieben Deutschland den Dienst nicht versagen wollte, den ich ihm schuldig bin. Seine Verteidigungsrede schloss er mit dem Stoßgebet: Gott helfe mir. Amen. Luther trotzte den höchsten Autoritäten, verurteilte die römische Amtskirche, betonte, dass keine Macht der Welt zwischen Gott und dem Menschen stehe und dass allein der Herr im Himmel Gnade spenden könne. Er prangerte die klerikale Anmaßung an, berief sich auf die deutsche Nation in Abgrenzung zu Rom und erklärte die Heilige Schrift zum alleinigen Maßstab seiner Lehren. Den Zorn vor allem des Klerus zog er sich zu, als er mit der Bibel beweisen wollte, dass die Macht der Kirche nicht durch das Wort Gottes zu begründen sei und dass Päpste ebenso wie Konzile irren könnten. Damit legte er die Axt an die bestehende Ordnung. Mit etwas Verspätung, weil der Kaiser kaum Deutsch verstand, musste er seine Rede auf Latein noch einmal wiederholen, brandete Beifall auf, in den sich aber auch Protest und schockierte Rufe mischten. Die Reaktionen nach dem spektakulären Auftritt spiegelten die kontroversen Standpunkte, Hoffnungen und Stimmungen seiner Zeitgenossen. Karl V. verließ den Saal erbittert und in der Gewissheit, genug erfahren zu haben. Seine Geduld war am Ende und er entschlossen, die Reichsacht über Luther zu verhängen. Aus dem spanischen Gefolge Karls V. ertönten die Rufe »Al fuego!« ins Feuer mit ihm. Die anwesenden deutschen Fürsten enthielten sich jeder Missfallensbekundung. Zwei vom Reichstag abgestellte Geleitsleute schützten Luther mit der Waffe und begleiteten ihn bis zu seiner Herberge. Der Auftritt in Worms wurde immer wieder zu einem geradezu magischen Moment der deutschen Geschichte stilisiert. Schon zu Luthers Lebzeiten setzte ein erbitterter Kampf der Meinungen ein. Anhänger und Gegner lieferten sich die erste Propagandaschlacht der Geschichte, zunächst mit Flugschriften. Die einen stellten Luther wie einen Heiligen dar, der dem römischen Vielfraß das gierige Maul stopft. Die anderen sahen in ihm vor allem den Ketzer und Spalter. Der Stoff eignete sich für Legenden, und die Faszination Luthers verblasste auch in den kommenden Jahrhunderten nicht. Ob Gegner oder Befürworter, Einigkeit herrschte darin, dass Luther ein Phänomen war, und vor allem ein deutsches. Die Frage ist, wer mehr zu diesem Nimbus beigetragen hat, er selbst oder die Nachwelt? Jede Generation machte sich ihr eigenes Bild von ihm, ob als Reformator, Aufklärer, Erwecker, Nationalikone, völkisches Idol oder gar als angeblicher Wegbereiter eines verhängnisvollen deutschen Sonderweges. Kaiser und Reichsstände. Das Ringen von Königen und Fürsten um die Vormachtstellung prägte weiterhin die Geschichte des Heiligen Römischen Reiches. Mit Otto dem Großen war eine ununterbrochene Tradition begründet worden, wonach der deutsche König auch über das Römische Reich herrschte. Die Legitimation dieser Würde aber blieb christlich universell. Das Reich war nach wie vor ein internationales Gebilde und keineswegs ein zentral verfasster Staat, sondern ein föderatives Wahlreich, in dem mächtige, eigenständige Kurfürstentümer die Macht des Königs und Kaisers zunehmend einschränkten. An eine einheitliche Reichspolitik war kaum zu denken. Dem Kaiser standen 400 überaus unterschiedliche Reichsstände gegenüber, mächtige Kurfürsten, die anderen Reichsfürsten, weltliche und geistliche, kleine Reichsritterschaften, Reichsabteien und stolze Reichsstädte. Allenfalls ein Herrscher mit einer starken Hausmacht, mit festem Rückhalt im eigenen Territorium, hatte die Chance, sich durchzusetzen. Insofern war das Haus Habsburg prädestiniert für das Kaisertum. Doch auch Maximilian I., der bis 1519 regierte, sah sich dem Druck der Stände ausgesetzt, bemühte sich um Reformen, die letztlich wenig fruchteten, ob bei der Errichtung eines vom König unabhängigen Reichskammergerichts oder dem sogenannten Reichsregiment, an dessen Beschlüsse der Monarch gebunden sein sollte, bei der Einführung einer Reichssteuer oder Bildung eines Reichsheeres. Immer wieder scheiterten solche Anläufe an Mitspracherecht der Stände, die zunehmend auch eigene Interessen verfolgten. Epoche im Umbruch. Eigentlich wollte der Mönch und gelehrte Theologe zunächst nur Missstände in der Kirche anprangern und ganz und gar nicht Politik betreiben. Seine zentrale Botschaft zielte auf das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen. Dass sein Wirken dazu beitrug, Deutschland, Europa und in gewisser Weise auch die Welt zu revolutionieren, konnte er nicht voraussehen, geschweige denn, dass er dies jemals für sich beansprucht hätte. Und bei allem Personenkult, der schon zu seinen Lebzeiten um ihn betrieben wurde, war doch gerade er getragen von einer Epoche, die man später nicht ohne Grund die frühe Neuzeit nannte. Geistige, religiöse, wirtschaftliche und soziale Umbrüche waren die Voraussetzung, dass Luthers Denken und Handeln eine solche Wirkung entfalten konnten. Der Ruf nach Reform der Kirche an Haupt und Gliedern war schon im 15. Jahrhundert laut geworden. Manche Bischöfe, Geistliche, Theologen an den Universitäten beklagten längst die unhaltbaren Zustände. Geistliche Fürsten waren auch Inhaber weltlicher Gewalt, oft gaben sie sich eher als Herrscher, denn als Hirten. Das Papsttum mischte sich in das Schicksal von Dynastien und Völkern ein. Vielerorts in Europa regte sich Widerstand gegen die kuriale Bevormundung, das Finanzgebaren, den Pomp und den Ämterkauf. Bischofssitze gingen oft an Meistbietende. Vor allem die Renaissance-Päpste entwickelten eine abschreckende Geldgier, schwelgten in Luxus, bereicherten aber andererseits die Weltkultur um prächtige Bauten und Kunstwerke, als spendable Mäzene. Für Abgaben und Steuern habe die Kirche tief in die Taschen vor allem der deutschen Untertanen gegriffen, so lautete jedenfalls der Vorwurf damals. Heute ist bekannt, dass andere Nationen mehr zahlten. Mehr und mehr wurde das päpstliche Regiment auf den Reichsversammlungen kritisiert. Auch die deutschen Fürsten bezogen Position. Schon 1456 hatten sie alle Kritikpunkte an den Gravamina, Beschwernissen der deutschen Nation, niedergeschrieben. Die große Verschwendung, die Vetternwirtschaft, die Fremdbestimmung. Die gläubigen Untertanen sehnten sich nach einer Rückführung des Kirchlichen auf den religiösen Kern und die Seelsorge. So war die Zeit offenbar reif für einen wie Luther. Auch sonst standen die Zeichen der Zeit auf Wandel. Wenngleich vor allem in Deutschland Wissenschaft und Bildung nach wie vor kirchlich gebunden waren, begannen viele Gelehrte, die geistliche Bevormundung in Frage zu stellen, fochten Werte, Dogmen, Wahrheiten, die als absolut galten, an. Der Humanismus entdeckte den Menschen neu, setzte mehr Vertrauen in die sittlichen und geistigen Fähigkeiten des Individuums, das sich aus eigener Kraft vervollkommnen könne. Auch der Kosmos wurde neu definiert, die kopernikanische Wende stand bevor, die Erde wich der Sonne als Zentrum des Universums. Die Erschließung der Kontinente in Übersee öffnete den Horizont der Europäer, leitete die Epoche der Weltgeschichte ein, die unter der Führung der seefahrenden europäischen Nationen stand. Mächtige Territorialstaaten bildeten sich heraus, die sich von fremder Bestimmung lösen wollten, vor allem von der römischen Kirche. Die Epoche nationaler Eigenwege zeichnete sich ab. Frankreich, England, Spanien schritten besonders entschlossen voran. Ihr Kirchenwesen suchten sie so weit wie möglich als National- oder Territorialkirche unter dem Dach der römischen Universalkirche zu gestalten. Gebildete resonierten über die Legitimität der bestehenden gesellschaftlichen und sozialen Ordnung. Für eine schnelle Verbreitung der neuen Ideen sorgte nicht nur die höhere Mobilität, sondern auch eine technische Erfindung: das Drucken von Büchern und Schriften mit beweglichen und wiederverwendbaren Lettern. Internationaler Handel beflügelte die Wirtschaft. Kaufleute konnten ungeheure Vermögen anhäufen. Mit dem Aufstieg des Bürgertums begann auch die Blüte der Städte, die für freiheitliche Reformen besonders aufgeschlossen waren. Gleichzeitig gab es eine große Zahl von Habenichtsen, drohte breiten Schichten die Verarmung. Und dann kam Luther, der die Missstände in der Kirche beseitigen wollte, tatsächlich aber eine Lawine ins Rollen brachte. Seine Lehre beeindruckte Mächtige und Ohnmächtige gleichermaßen. Ob Fürsten, Ritter, Bürger oder Bauern, für sie ging es in der Zeit der Reformation nicht nur um Glauben, sondern auch um die Zukunft ihres Standes in einer sich verändernden Welt. Luther wurde am 10. November 1483 in der kleinen Stadt Eisleben in der Grafschaft Mansfeld geboren. Auch hier zeigte sich der Fortschritt der Zeit. In der Harzregion sorgte Kupfer, wichtigster Rohstoff bei der Münz-, Glocken- und Kanonenherstellung, für wirtschaftlichen Wohlstand. Einer, der davon profitierte, war Hans Luder, Martin Luthers Vater. Die Namensänderung in Luther erfolgte später durch den Sohn. Luder war der älteste Sprössling eines thüringischen Bauern. Er heiratete Margarete Lindemann, die Tochter einer angesehenen Eisenacher Bürgerfamilie. Hans Luder brachte es mit etwas väterlichem Kapital, viel Fleiß, Wagemut und Unternehmergeist zum Pächter und Hüttenmeister. Ein Aufstieg in frühkapitalistischer Zeit, wie er im Buche steht. Fleiß, Sparsamkeit, Bescheidenheit galten viel in der Familie. Dass daraus später einmal die deutschen Tugenden werden sollten, konnte niemand ahnen. War dem Vater noch jede Schulbildung versagt geblieben, so sollte Martin Jura studieren und Karriere machen. Im Hause Luder wurde der vielversprechende Jurastudent sogar mit ihr angeredet. Dann aber kam es zu dem Ereignis, das alles veränderte. Bei Stotternheim in der Nähe von Erfurt geriet der Sohn in ein Gewitter, wurde von Todesangst befallen. Ein Blitz schlug wenige Meter vor ihm ein. Ganz Kind seiner Zeit betete er zur Mutter Mariens, die als Beschützerin der Bergleute gilt: »Hilf du, heilige Anna, ich will Mönch werden.« Luther blieb unversehrt und machte seinen Vorsatz wahr. Allerdings dürften ihm schon früher Zweifel an seiner Berufung zum Juristen gekommen sein, war er doch stets ein von geistlicher Unruhe getriebener. Nun verkaufte und verschenkte er Hab und Gut, verabschiedete sich von seinen Freunden und trat im Juli 1505 in das Kloster der Erfurter Augustiner-Eremiten ein, eines strengen und gelehrten Ordens. Der Vater soll getobt haben, redete ihn nun wieder mit »Du« an. Zur Primizfeier des Sohnes, seiner ersten Messe als Priester, überbrachte er allerdings, mit einem Gefolge von 20 Berittenen, ein großzügiges Geldgeschenk. Doch Martin Luther wurde von ganz anderen Gedanken beherrscht. Die Erfahrung, als Priester unmittelbar vor Gott zu stehen, ließ ihn in Ehrfurcht erstarren. Wie soll ich eine Majestät von solcher Größe anreden? Qualen religiösen Suchens und Selbstzweifel plagten ihn. Die guten Werke, das bußfertige Leben als Priester und Mönch, Fasten, Beten und Beichten, all das befolgte er wie kein Zweiter. Ruhe fand er dabei indes nicht, fühlte sich dennoch als Sünder. Wie finde ich einen gnädigen Gott? Dies wurde zur Schlüsselfrage, an der sich sein Schicksal entscheiden sollte. Und das der Reformation. Doch noch war Pater Martin Luther ein braver Mönch, studierte in Wittenberg, wurde dort im Oktober 1512 zum Doktor der Theologie promoviert, erlangte die Stelle einer Bibelprofessur, den Professorentitel gab es noch nicht. Damit erwarb er das Recht auf eine eigene Lehrmeinung, sofern er keine kirchlichen Dogmen verletzte. Seine Gewissensqualen ließen sich dadurch nicht bändigen. Mehr denn je beschäftigten ihn die Fragen: Wie kann ich vor Gott bestehen? Wie finde ich Gnade? Muss ich sie verdienen oder ist sie ein Geschenk? Alle Angebote der Kirche, mit der eigenen Schuld umzugehen, gaben ihm keine Antwort. Das Unwesen des Ablasshandels. Ängste und Zweifel bewegten nicht nur Luther. Das Bedürfnis nach jenseitiger Geborgenheit war unter den Zeitgenossen groß, die Furcht vor dem jüngsten Gericht und den Höllenqualen allgegenwärtig. Verheerende Naturkatastrophen und Pestepidemien konnten sich die Menschen nur mit dem Zorn Gottes erklären. Durch gute Taten versuchten viele Zeitgenossen, ihr Sündenregister abzuschwächen, durch Stiftungen, Spenden und Wallfahrten und durch Ablassbriefe. Ablässe gab es für Wallfahrten, Pilgerreisen und auch für Geld. Gemeint war damit nicht die Vergebung der Sünden, sondern der Erlass zeitlicher Sündenstrafen, etwa die Verweildauer im Fegefeuer. Die Kirche sah sich im Besitz eines Gnadenschatzes, der solchen Nachlass erlaubte. Luther reiste selbst nach Rom, um dort, wie ein toller Heiliger, durch Kirchen und Katakomben zu laufen, um jeden Ablass zu erhalten, den man beim Besuch vor Ort erlangen konnte. Nun aber uferte der Handel mit Ablassbriefen immer mehr aus. Um den Bau des neuen Petersdoms zu finanzieren, kam Medici-Papst Leo X. auf die Idee, das lukrative Geschäft noch auszuweiten. Generell sah der Klerus darin ein probates Mittel, Löcher in den Kassen zu stopfen. Luther empörte nicht nur der finanzielle Missbrauch, er prangerte auch den Irrweg im Bußverständnis an. Christi Heil lasse sich nicht mit menschlichen Werken verrechnen, schon gar nicht mit Geld, das marktschreierisch von Predigern eingefordert werde. So führte seine persönliche Suche nach Gnade mitten ins Wespennest des Ablassgeschäfts. Wie sehr der einträgliche Handel mit Macht und Politik zu tun hatte, würde er bald zu spüren bekommen. Im Februar 1514 war der Erzbischof von Mainz, Uriel von Gemmingen, gestorben und das Domkapitel wählte den erst 24-jährigen Albrecht von Brandenburg zum Nachfolger. Er war wissenschaftlich gebildet, zeigte aber wenig theologisches Verständnis. Er kam aus dem Hause Hohenzollern, war Bruder des Kurfürsten von Brandenburg und schien für einiges Regierungsgeschick zu bürgen. Doch Albrecht war bereits Erzbischof von Magdeburg und Administrator, also Bistumsverweser in Halberstadt. Grundsätzlich verbot das Kirchenrecht die Anhäufung erzbischöflicher Stühle, doch gegen eine Geldzahlung war die römische Kurie bereit, eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen. Dafür sollte Albrecht insgesamt 29.000 Dukaten für das Amt und den Dispens zahlen. Damit er die riesige Summe aufbringen konnte, fand Papst Leo X. folgende Lösung. Albrecht sollte den Vertrieb des Ablassbriefs für den Petersdom übernehmen, die eine Hälfte sollte direkt in die päpstliche Baustelle fließen, die andere der bischöflichen Schuldentilgung dienen. Den enormen Betrag wollte Rom allerdings sofort kassieren. Hier trat nun ein weiterer Akteur ins Spiel der Mächtigen, das Bankhaus Fugger. Es streckte die 29.000 Dukaten vor und ließ seine Eintreiber ausschwärmen. Im Tross der Ablassprediger. Einer der fähigsten Prediger im päpstlich-kurfürstlichen Ablassgeschäft war der Dominikaner Johann Tetzel, der seit 1517 in der Kirchenprovinz Magdeburg wirkte. Sobald der Gülden im Becken klingt, im Hui die Seel in Himmel springt, lautete seine simple wie erfolgreiche Parole. Mit geradezu beschwörenden Ritualen und schaurigsten Verheißungen vermochte er das einfache Volk zu beeindrucken. So erklärte er den Ablass zum wirksamsten Sühnmittel der Sünde. Um die Tetzelkästen, die Kasse, kümmerten sich Angestellte der Fugger. Sie hatten alle Hände voll zu tun, denn der Zulauf war groß. Doch dem Geschäft waren Grenzen gesetzt. Der Kurfürst von Sachsen etwa, Luthers Landesherr Friedrich der Weise, 1463 bis 1525, gewährte Eintreibern keinen Zutritt zu seinem Fürstentum und ließ den Ablasshandel dort verbieten, um zu verhindern, dass Geld vom eigenen Territorium in fremde Kassen floss. Nun aber pilgerten viele Sachsen, auch aus Wittenberg, ins benachbarte brandenburgische Jüterbog, wo Tetzel seinen Ablass feilbot. Er machte das Volk glauben, Reue und Buße seien nach Erwerb des Briefes nicht mehr vonnöten. Das ärgerte den Fürsten, vor allem jedoch empörte es Luther, der nicht nur Professor, sondern auch Prediger und Seelsorger war. Von der Kanzel der Wittenberger Stadtkirche aus wetterte der aufgebrachte Theologe immer wieder gegen Tetzel, dem es mehr um Gewinn als um Buße gehe. Dabei zog er deftige Vergleiche. Wenn einer gleich die heilige Jungfrau Maria, Gottes Mutter, geschwängert hätte, so könnte es der Tetzel vergeben, wenn man in den Kasten lege, was sich gebühre. Wie sehr hatten Luther immer wieder Zweifel geplagt, wie sehr hatte er immer wieder um Antworten gerungen auf die für ihn entscheidende Frage, waren es Opfer, Reue oder Buße, mit denen der Mensch Gottes Vergebung erlangen konnte? Führten Redlichkeit und gute Werke wirklich ins Paradies? Warum hatte der Apostel Paulus geschrieben, das Heil komme allein durch Gottes Gnade? Irgendwann zwischen 1511 und 1518 hatte Luther sein Turmerlebnis. Nach wiederholter Bibellektüre, vor allem des Römerbriefes, insbesondere Kapitel 1,17, wurde für ihn eine Ahnung zur Gewissheit. Gott übte nicht Gerechtigkeit wie ein irdischer Richter, vielmehr war die Gnade ein Geschenk. So offenbarte sich ihm das Bild vom barmherzigen Gott. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Nur der Glaube versetze den Menschen in den Zustand der Gnade. Äußere Werke wie Askese, Kasteiung oder Geldspenden, all das lenke von der Wahrheit ab. Da fühlte ich mich völlig neu geboren, als wäre ich durch die geöffneten Pforten ins Paradies selbst eingetreten, erinnerte sich Luther später. Für ihn offenbarte sich der barmherzige Gott nicht als zorniger Richter, sondern als gütiger Herr. Die innere Rechtfertigung spielte sich allein zwischen Gott und dem einzelnen Christen ab. Sie bedurfte nicht mehr der Vermittlung durch die Kirche und ihre Heiligen. Die Fugger. Die Fugger waren zwar nicht von Adel, aber als Kaufmannsfamilie mächtiger als manche Fürstendynastie. Ihren Reichtum verdankten sie einem brillanten Tauschgeschäft. 1488 hatten sie den Grafen von Tirol mit erheblichen Summen bedacht und sich im Gegenzug dafür das Recht zur Ausbeutung von Silber- und Kupferminen gesichert. Zudem beteiligten sie sich am ostindischen Gewürzhandel, beides Boombranchen. Da im Heiligen Römischen Reich viel gewählt wurde, war für Kandidaten die Versuchung groß, den angestrebten Titel durch Bestechung zu sichern. Dabei erlangte die Augsburger Handelsfamilie als Kreditgeber Macht und Einfluss. Nicht nur der neue Erzbischof von Mainz, Albrecht von Brandenburg, gelangte mit Fuggergeld an sein Ziel. Schon bei der vergangenen Wahl des Habsburgers Maximilian I. zum König, 1509, waren 171.000 Gulden aufzubringen. Bei Karl V. sollte die Summe noch größer werden. Für ihre Barleistungen erhielten die Fugger immer mehr Privilegien. Im Jahr 1514 war Jakob Fugger zum Reichsgrafen erhoben worden. 1530 erhielt die Familie die Landeshoheit für ihre Güter. Wenig später folgte das Münzprivileg. In der Zeit des Frühkapitalismus litten aber auch viele Menschen Not. In ihrer Heimatstadt Augsburg ließ die reiche Kaufmannsfamilie eine Armensiedlung errichten, die sogenannte Fuggerei. Thesenanschlag. Es gehört zu den berühmten Bildern der deutschen Geschichte. Der tatkräftige Reformator nagelt am 31. Oktober 1517 mit lauten Hammerschlägen das weltverändernde Thesenblatt an das Hauptportal der Wittenberger Schlosskirche. Doch ausgerechnet diese Episode, überliefert von Luthers Freund Philipp Melanchthon, dürfte eine Legende sein. Zwar war es durchaus üblich, Disputationen durch öffentlichen Aushang am schwarzen Brett zu eröffnen, und dafür kam auch eine Kirchentür in Frage. Dass aber der Professor höchst selbst mit Hammer und Nägeln zu Werke ging, ist kaum vorstellbar. Luther berichtete nie von einem solchen Vorgang, und Kronzeuge Melanchthon befand sich zu diesem Zeitpunkt gar nicht in Wittenberg. Luthers Thesen. Die Auswüchse des Ablasshandels, der Widerspruch zum wahren Sinn des Bußsakraments, hatten Luther derart provoziert, dass er sich Luft verschaffte, seine Kritik in 95 Thesen bündelte. Unter anderem schrieb er, Buße lasse sich nicht erkaufen, und die Ablässe des Papstes befreiten weder die Lebenden noch die Toten von Sünde und Schuld. So schrieb er in These 36, ein jeder Christ, der wahre Reue empfindet über seine Sünden, hat völlige Vergebung von Strafe und Schuld, die ihm auch ohne Ablassbriefe gehört. In anderen Zeiten hätte sein Protest vielleicht allenfalls zu einer Debatte in Gelehrtenkreisen geführt. Doch bedingt durch die geistigen, politischen und gesellschaftlichen Umstände kam eine Lawine ins Rollen, die den künftigen Reformator selbst erstaunte. Die lateinisch abgefassten Thesen schickte Luther dem Mainzer Erzbischof Albrecht von Brandenburg, der sie wahrscheinlich erst Ende November in seiner Aschaffenburger Residenz zu lesen bekam. Albrecht ließ daraufhin ein Gutachten anfertigen, das die Brisanz des Inhalts bestätigte. Der Erzbischof berichtete nach Rom, ohne allerdings formal Anzeige zu erstatten. Papst Leo X. erwartete vom General der Augustiner-Eremiten, dass er Luther besänftigte. Es sollte kein Aufsehen geben, das Mönchsgezänk ein Ende haben. Doch Luther war weit davon entfernt, etwas zurückzunehmen. Die Universitäten reagierten schnell. Damals pflegte man dort eine offene Streitkultur, die Tradition des Disputs. Die provokanten Thesen wurden übersetzt, erschienen auf Deutsch und fanden in bis dahin nicht bekanntem Tempo Verbreitung. Innerhalb von 14 Tagen waren sie im größten Teil des Reiches zu lesen. Aus Nürnberg, Basel und Leipzig sind Nachdrucke bekannt. Luther traf offenbar den Nerv der Zeit. Die gelehrte Welt, von Erasmus von Rotterdam bis hin zu Thomas Morus in England, diskutierte die Anwürfe, die Emotionen kochten hoch. Ablassprediger Johann Tetzel war tief gekränkt. Sein Lehrmeister Konrad Koch, Theologieprofessor in Frankfurt an der Oder, verfasste Rechtfertigungsthesen und forderte als erster, Luther müsse als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Der Ton verschärfte sich und es kam zu Handgreiflichkeiten. Von Wittenberger Studenten wird berichtet, dass sie über einen reisenden Buchhändler herfielen, der Rechtfertigungsblätter für den Ablass verkaufen wollte. Die gesamte Ladung wurde auf dem Marktplatz verbrannt. Luther missbilligte zwar das Verhalten der studentischen Raufbolde, doch schon jetzt zeichnete sich ab, die Geister, die er gerufen hatte, waren schwer zu bändigen. In Rom forderten die Dominikaner, der Orden, dem der Ablassprediger Tetzel angehörte, dass Luther der Prozess gemacht werde. Wenn der Papst jetzt keine Härte zeige, stelle er nicht nur seine Autorität, sondern die der gesamten römischen Kirche in Frage. Zudem war eine der wichtigsten Finanzquellen in Gefahr. Am 7. August 1518 erhielt Luther die Vorladung in die ewige Stadt. Binnen 60 Tagen sollte er sich bei der Kurie verantworten, wegen des Verdachts der Ketzerei. Die weitere Entwicklung lässt sich nur mit den speziellen politischen Verhältnissen in Deutschland erklären. Der Buchdruck. Dass der gelehrte Gedankenaustausch im beginnenden 16. Jahrhundert aufblühen konnte, war auch dem technischen Fortschritt zu danken. Der Mainzer Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg, hatte Mitte des 15. Jahrhunderts den Buchdruck mit wiederverwendbaren Bleilettern und Druckformen erfunden. Bis dahin waren die meisten Texte per Hand abgeschrieben worden, eine zeitaufwendige, teure und vor allem exklusive Prozedur. Die neuen Druckerzeugnisse hingegen ließen sich in großer Zahl und relativ preisgünstig produzieren. Besonders Schwankliteratur und religiöse Schriften erreichten hohe Auflagen. Allmählich entstand so etwas wie eine öffentliche Meinung. In rasantem Tempo verbreiteten sich Ideen und Kritik, nicht nur bei den großen Gelehrten, sondern auch unter den Bürgern vor allem der Städte. Rund 10% der Bevölkerung waren damals des Lesens mächtig. In ganz Europa gab es im Jahr 1500 etwa 1000 Druckereien. Eine 500.000 Nachdrucke von Luthers Schriften sollen 1521 bereits existiert haben. Die spätere Bibelübersetzung hatte 1523 eine Auflage von 5000 Exemplaren erreicht. 15 Jahre später umfasste sie schon 200.000. Die Reformation war die erste Auseinandersetzung in der Weltgeschichte, die von der Publizistik entscheidend bestimmt wurde. Friedrich der Weise. Dabei gewann eine Figur der Zeit besondere Bedeutung. Auf Anraten von Freunden bat Luther seinen Landesherrn Friedrich den Weisen um Schutz. Der Kurfürst war keineswegs erklärter Befürworter der provokanten Thesen und ebenso wenig Anhänger ihres Verfassers. Aber die Dreistigkeit Tetzels hatte auch ihn herausgefordert. Zudem freute er sich über den beachtlichen studentischen Zulauf, den die von ihm 1502 gegründete Wittenberger Universität erfuhr, seitdem Luther von sich reden machte. Mit dem populären Kurfürsten betrat nun ein Mann die Bühne, der die Wirkungsgeschichte Luthers wesentlich beeinflussen sollte. Schon bald würde sich herausstellen, dass das Schicksal des jungen Reformators nicht nur vom religiösen Gehalt seiner Schriften bestimmt wurde, sondern auch von den Machtfragen seiner Zeit. Er geriet zur Schachfigur auf dem Feld der Politik, wurde Teil eines Ränkespiels und am Ende vor allem Nutznießer der besonderen deutschen und internationalen Lage. In Augsburg tagte im Sommer 1518 der Reichstag. Der 59-jährige Kaiser Maximilian I. wusste, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb, und er wollte deshalb seinen Enkel Karl noch vor seinem Tod zum deutschen König wählen lassen und damit der Gefahr vorbeugen, dass die deutsche Königswürde und das damit verbundene Recht auf die Kaiserwürde womöglich dem Hause Habsburg verloren ging, an einen ehrgeizigen Mitbewerber, den französischen König Franz I. Mit diesem Ansinnen scheiterte der amtierende Kaiser. Die Kandidatenfrage war also ungeklärt. Für die Wahl entscheidend würde wieder das Kollegium der Kurfürsten sein. Einer unter ihnen war besonders prominent, Friedrich der Weise von Sachsen. Er galt als Mann des Ausgleichs und war auch bei seinen Untertanen beliebt. Einflussreich wie er war, buhlten die Habsburger nun um sein Votum für Karl. Der Papst wollte das verhindern und erhoffte sich von Friedrich eine Entscheidung zugunsten des Franzosen. Das kam Luther zugute. Niemand, keine Partei wollte es sich mit seinem einflussreichen Schutzherrn verscherzen. Der gefährliche Gang nach Rom, der ihn womöglich das Leben gekostet hätte, blieb dem aufmüpfigen Theologen, auch nach Zustimmung des Papstes, erspart. Friedrich gab schließlich den Habsburgern die Zusage, Karl zu wählen, und Maximilian I. versicherte, Luther werde auf deutschem Boden angehört. So profitierte dieser von den verschränkten Machtverhältnissen im Alten Reich. Statt sich in die Löwengrube Vatikan begeben zu müssen, wurde er nach Augsburg vorgeladen. Das bedeutete Heimvorteil. Die Königswahl. Wahlkönigtum statt Erbmonarchie. Dies blieb eine deutsche Besonderheit. Im Hochmittelalter waren es noch die Fürsten, der Adel und das Volk gemeinsam, die den König wählten. Er stand an der Spitze des Reiches. Ihm gebührte gleichzeitig die höchste Würde der Christenheit, die römische Kaiserkrone. Die mächtigsten Fürsten im Reich erhoben schließlich den Anspruch, dass nur noch sie allein entscheiden sollten, wer Monarch wird. Sie setzten ihr ausschließliches Wahlrecht durch. Sie wurden Kurfürsten, drei Geistliche, die Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier, sowie vier Weltliche, der Pfalzgraf bei Rhein, der Herzog von Sachsen, der Markgraf von Brandenburg und schließlich der König von Böhmen. Die Goldene Bulle aus dem Jahr 1356 regelte die rechtliche Stellung der Wahlfürsten und das Verfahren der Königswahl. Die Kurfürsten genossen umfangreiche Privilegien. Ihre Territorien waren unteilbar. Sie verfügten über uneingeschränkte Gerichtsbarkeit und bestimmten über Münzen, Steuern und Zölle. Die Bulle galt als Reichsgrundgesetz. Das goldene Siegel der königlichen Kanzlei, das an alle Ausfertigungen der Urkunde geknüpft war, gab ihr den Namen. Vorladung nach Augsburg. Im Oktober 1518 hatte sich Luther erstmals einer Anhörung zu stellen. Schauplatz der Befragung war das Augsburger Palais der Familie Fugger. In Vertretung des Papstes versuchte Kardinal Thomas Cajetan, Luther zum Widerruf seiner Thesen zu bewegen. Der aber wollte über sie disputieren, wobei es ihm gelang, bezüglich der Frage des Ablasses eine Grundsatzdiskussion zu entfachen, die auch die oberste Lehrgewalt des Papstes betraf. Cajetan ließ sich provozieren und zu einer Bemerkung hinreißen, die verräterisch war. Was schert den Papst Deutschland? Solche Aussagen mussten bei den deutschen Fürsten, die schon seit 6 Jahrzehnten Beschwernisse der Nation gegenüber Rom beklagt hatten, noch mehr Befremden hervorrufen. Luther aber war in Gefahr. Man hatte ihn gewarnt, dass Cajetan gegen ihn vorgehen und ihn verhaften lassen wolle. Deshalb floh er nach Augsburg, ohne sicher zu sein, irgendwo wirklich Schutz zu finden. Im Sommer 1519 traf Luther in Leipzig auf seinen nächsten Gegner, Johann Eck aus Ingolstadt. Er war von den Augsburger Fuggern gefördert worden, weil er Thesen gegen das Zinsverbot der mittelalterlichen Kirche formuliert hatte. Eck galt als gefürchteter Disputator, nicht zu Unrecht, wie sich zeigte. Denn im Verlauf der Diskussion gelang es ihm tatsächlich, Luther so in Rage zu bringen, dass dieser eine provozierende Behauptung aufstellte. Nicht nur Päpste, auch die Konzile hätten schon geirrt und seien nicht unfehlbar. Das zielte auf den Kern kirchlicher Autorität und Tradition. Die Fronten verhärteten sich. Eine Einigung war nicht in Sicht. Das bedeutet eine neue Kirche bauen, erregte sich Kardinal Cajetan voller Empörung. Luthers Aussagen waren nicht mehr mit den römischen Dogmen vereinbar. Die Kritik am Ablass geriet zum Generalangriff auf die Papstkirche, in deren Pontifex der Querdenker immer mehr den Antichrist sah und führte geradewegs in die Reformation und zum Bruch mit der katholischen Kirche. Zum Durchbruch verhalfen Luther 3 Streitschriften. An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung wendete sich an Kaiser und Reichsstände. Der Reformator forderte ein Nationalkonzil, da alle Christen geistlichen Standes seien. In der Schrift »Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche« erkannte er von den traditionell 7 Sakramenten der mittelalterlichen Kirche nur noch die Taufe und das Abendmahl an. Das 3. Werk, »Von der Freiheit eines Christenmenschen«, nennt die Prinzipien, nach denen sich die Kirche erneuern soll. Sola fide, nur durch den Glauben, nicht durch gute Werke, werde dem Menschen die Gnade Gottes zuteil. Sola gratia, eben durch diese Gnade und nicht durch Leistungen erlange der Gläubige das Heil. Solus Christus, allein durch Christus, nicht etwa durch Heilige oder andere Autoritäten zwischen Gott und dem Menschen, sei Erlösung von den Sünden möglich. Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift, sei Gradmesser für rechtes Handeln. Durch Bibellektüre sollte der Einzelne sein Gewissen bilden, und das stehe über den Dogmen und Traditionen. Für Luther bedurfte es zur Erlangung der göttlichen Gnade keiner Mittelsperson, denn für alle Zeit sei Jesus Mittler zwischen Mensch und Gott. Das bedeutete ein Priestertum aller Gläubigen, eine Lehre, die einen besonderen Priesterstand in der Kirche überflüssig machte und folglich de facto die römische Amtskirche. Damit revolutionierte er das Verständnis von Amt und Kirche, focht nicht nur die Unfehlbarkeit des Papstes an, sondern den Gehorsam gegenüber kirchlichen Würdenträgern überhaupt. Der bestehenden Ordnung wurde der Boden entzogen. Es entstand ein neuer Kirchenbegriff. Rom erkannte die Gefahr, wollte dem Treiben Luthers Einhalt gebieten. Am 15. Juni 1520 wurde von Papst Leo die Bulle, eine Urkunde, ausgefertigt, die ihm den Bann, also die Exkommunikation, androhte, zudem das Verbot, kirchliche Ämter auszuüben, Sakramente zu empfangen und zu spenden. Die Wahl des deutschen Königs hatte inzwischen stattgefunden. Karl V. war zum Nachfolger seines Großvaters, Maximilian I., gewählt worden. Auch hier hatten die Fugger wieder ihre Hände im Spiel, indem sie dem Habsburger die gigantische Summe von 500.000 Gulden für Geldgeschenke und Bestechungen liehen. Die Mainzer Kurstimme zum Beispiel kostete mehr als 100.000 Gulden, wohingegen die des Kölner Erzbischofs mit 40.000 Gulden fast ein Schnäppchen darstellte. Karl musste für die Wahl insgesamt fast 853.000 Gulden aufbringen. Die Kurfürsten hatten gut gepokert. Wahrscheinlich hätte der Habsburger ihre Stimmen für weniger Geld bekommen, da sie dem französischen König letztlich misstrauten und doch einen Abkömmling aus einem deutschen Herrschergeschlecht vorzogen. Die Zeit der Rücksichtnahme war nun für Karl V. vorbei. Der im Jahr 1500 geborene Monarch träumte von der Wiederherstellung des universalen Kaisertums, sah sich der Einheit der römischen Christenheit und der Autorität des Heiligen Stuhls verpflichtet. Für ihn galt es, die Reformation einzudämmen, die überall im Reich Anhänger gefunden hatte. Eine Flut von Schriften und Flugblättern hatte Luther bekannt gemacht. Auch seine Studenten waren nicht untätig geblieben und besetzten immer mehr Pfarrstellen. Aus Sicht der kirchlichen Autoritäten und vieler Landesherren musste die um sich greifende Häresie rasch beendet werden. Am 10. Oktober 1520 traf die päpstliche Bulle, in der Luther zum Widerruf binnen 60 Tagen aufgefordert wurde, in Wittenberg ein. Gleichzeitig brannten an vielen Orten Deutschlands seine Schriften. Dagegen protestierten seine Anhänger, die Romfeindlichkeit in der Bevölkerung nahm noch zu. Der Konflikt wurde immer offener ausgetragen, Gleiches mit Gleichem vergolten. Am 10. Dezember, dem letzten Tag der Widerrufsfrist, organisierte Philipp Melanchthon, Humanist, Gelehrter und Freund Luthers, eine Verbrennung von Büchern, darunter das päpstliche Rechtsbuch und weitere kuriale Schriften, vor dem Wittenberger Elstertor. Luther selbst warf sein Exemplar der Bannandrohungsbulle in die Flammen, woraufhin Papst Leo im Januar 1521 formell den Bann über ihn verhängte. Der päpstliche Nuntius Aleander hatte Friedrich den Weisen aufgefordert, gegen den Aufrührer vorzugehen. Doch der reagierte diplomatisch auf die fremde Einmischung, indem er darauf hinwies, dass Ruhe und Ordnung in Gefahr seien, wenn man etwas gegen Luther unternehme. Der Emissär des Vatikans schilderte in einem erbosten Schreiben nach Rom die angespannte Atmosphäre. Diese tollen Hunde, die Deutschen, sind ausgerüstet mit den Waffen des Geistes und des Armes und wissen sich trefflich zu rühmen, dass sie nicht mehr die dummen Bestien sind wie ihre Vorfahren. Immer öfter klangen in der Auseinandersetzung nationale Töne an. Nicht im Sinne des Nationenbegriffs im späteren 19. Jahrhundert, der auf politische Selbstbestimmung der Völker, einen die gesamte Nation umfassenden Staat zielte. Vielmehr ging es um das eigene Selbstbild, Stereotypen von Selbst- und Fremdzuschreibungen. Man begann, sich von den Nachbarn und anderen Völkern mehr und mehr abzugrenzen. Auch Luther appellierte an das gemeinsame deutsche Schicksal. Immer wieder sprach er von der ruhmreichen deutschen Nation, deren Hab und Gut verschlungen werde. Doch in erster Linie meinte er damit die Fürsten und anderen Stände. An den christlichen Adel deutscher Nation hatte er seine Appelle gerichtet. Wie kommen wir Deutschen dazu, dass wir solche Räuberei, Schinderei unserer Güter von dem Papst leiden müssen? Hat das Königreich zu Frankreich sich's erwehret? Warum lassen wir Deutschen uns also narren und äffen? Luther forderte die Deutschen auf, sich ein Vorbild zu nehmen an Mächten, die sich eindeutiger gegen Rom behaupteten. Entscheidung in Worms. Nach mittelalterlichem Recht hatte der Kirchenbann automatisch die sogenannte Reichsacht zur Folge. Wer aus der Gemeinschaft der Christen ausgeschlossen wurde, galt als recht und friedlos, konnte von jedermann gefangen genommen oder getötet werden. Niemand durfte den Delinquenten beherbergen oder Kontakt zu ihm halten. Eine solche Reichsacht drohte nun Luther und seinen Anhängern. Doch wieder kam die deutsche Fürstenfreiheit, Libertät, zu Hilfe. Der Kaiser konnte keineswegs frei schalten und walten. Denn für die Wahl hatte Karl nicht nur Geldmittel einsetzen müssen, sondern war gegenüber den Fürsten noch zu weiteren Konzessionen gezwungen gewesen. Die Vereinbarungen wurden in einer Wahlkapitulation festgehalten. Ein Passus, auf den maßgeblich Friedrich der Weise gedrängt hatte, legte fest, dass niemand ohne Anhörung der Reichsacht verfallen dürfe. Karl V. hatte dem zugestimmt. So wurde der alte Automatismus ausgehebelt, dass auf den Bann sogleich die Acht folgte. Kurfürst Friedrich rang dem Kaiser nun das Zugeständnis ab, dass Luther auf dem Reichstag in Worms 1521 zu verhören sei, mit der Möglichkeit zum Widerruf. Und wenn nicht, würde er dann sofort verhaftet. Der Reformator wurde gewarnt, doch er brannte darauf, dorthin zu reisen, um seinen Standpunkt darlegen zu können. Und wenn so viel Teufel in Worms wären wie Ziegel auf den Dächern, ich wollte doch wohl hineinkommen. Der Weg dorthin wurde für ihn zum Triumphzug. Auch für den Gesandten des Papstes, Aleander, barg die Reise nach Worms Risiken. Empört berichtete er über das aufgeheizte Klima vor der Ankunft Martin Luthers. »Die für mich gemietete Wohnung verweigern Sie mir. Mein Name auf der Tür wird weggewischt und tausend andere rohe und freche Streiche fallen vor. Alle die vielen und großen Gefahren, denen ich stündlich ausgesetzt bin, kann und will ich nicht aufzählen. Man glaubt mir doch nicht eher, als dass ich, was Gott verhüte, gesteinigt oder in Stücke gehauen bin von diesen Leuten, die, wenn sie mir auf der Straße begegnen, mit der Hand nach dem Schwertgriffe fahren, mit den Zähnen knirschen und mit einem deutschen Fluche eine Todesdrohung zurufen.« Die aufgewühlte Stimmung zugunsten Luthers war nicht allein mit Glaubensfragen zu erklären. Hier entlud sich auch politischer, sozialer und nationaler Protest. 90% der Deutschen erheben das Feldgeschrei Luther, berichtete Aleander, und der Rest ruft zumindest Tod den Römern. Die Popularität des Ketzermeisters musste dem Legaten zu denken geben. Ich vermute, es wird bald von ihm heißen, er tue Wunder. Die Reformation hatte sich inzwischen in eine Massenbewegung verwandelt und war von den Mächtigen zunächst völlig unterschätzt worden. Die Nibelungenstadt wurde nun zum Schauplatz für Luthers dritten und entscheidenden Auftritt. Nuntius Aleander hätte ihn am liebsten verhindert, war er doch noch immer der Auffassung, es sei nicht zulässig, dass Handlungen seiner Heiligkeit, gemeint war der Papst, an anderem Ort geprüft werden. Die Stände hatten ihre Zustimmung zur Reichsacht davon abhängig gemacht, dass Luther die Möglichkeit zum Widerruf erhalte. Mit dem Reformator und dem jungen König begegneten sich zwei Welten, zwei völlig verschiedene Charaktere. Der Reformator hegte keinen Groll gegen den Kaiser. Ihm kam er vor wie ein unschuldig Lämmlein zwischen Säuen und Hunden. Und er meinte, dass vor allem der Klerus einen schlechten Einfluss auf ihn ausübte. Doch Luther irrte sich. Er bekam es mit einem Regenten zu tun, der aus Überzeugung handelte. Wenn der Reformator glaubte, zwischen den Monarchen und die römische Kirche ließe sich ein Keil treiben, dann hatte er sich geirrt. »Der soll mich nicht zum Ketzer machen«, warnte Karl der Fünfte. Nach Luthers Auftritt am 18. April 1521 in Worms und seiner dabei ausgesprochenen Weigerung zu widerrufen, ließ er keinen Zweifel daran, dass seine Geduld am Ende war. »Ihr wisst, dass ich von den allerchristlichen Kaisern der edlen deutschen Nation, den katholischen Königen von Spanien, den Erzherzögen von Österreich und den Herzögen von Burgund abstamme, die alle bis zu ihrem Tode treue Söhne der katholischen Kirche gewesen sind. Deshalb bin ich fest entschlossen, an diese Sache meine Reiche und Herrschaften, meine Freunde, meinen Leib, mein Blut, mein Leben und meine Seele zu setzen. Eine Glaubensspaltung im Reich hätte das Ende des universalen christlichen Kaisertums bedeutet. Die Einheit im Glauben war das einende Band des riesigen Habsburger Imperiums und des römisch-deutschen Reiches. Doch für Karl den V. war es auch eine Gewissensfrage, die Einheit der abendländischen Christenheit zu wahren. Insofern stand Luthers »Hier stehe ich« ein inbrünstiges »Ich kann nicht anders« des Monarchen gegenüber. Vor den Reichsständen erklärte er, »Nachdem wir die hartnäckige Antwort gehört haben, die Luther gestern in unser aller Gegenwart gegeben hat, reut es mich, so lange gezögert zu haben, gegen den genannten Luther und seine falsche Lehre vorzugehen. Und ich bin fest entschlossen, ihn ferner nicht mehr zu hören.« Er wolle gegen ihn wie gegen einen notorischen Heretiker vorgehen, und es solle die Reichsacht verhängt werden. Er hielt sich jedoch an seine Zusicherung des freien Geleits, das auch die Stände gefordert hatten. Dem tiefgläubigen Karl wäre es überdies unerträglich gewesen, sein königliches Wort zu brechen. 3 Wochen wurden Luther für die Heimreise zugestanden. Doch dann war er vogelfrei, und das bedeutete höchste Gefahr. Sein Schutzherr hatte jedoch schon vorgesorgt. Kurfürst Friedrich beabsichtigte, ihn unterwegs in Sicherheit zu bringen. So kam es. Am 4. Mai 1521 wurde Luthers Wagen von Bewaffneten überfallen, er selbst aus der Kutsche gezerrt und entführt. Während die Öffentlichkeit ihn zum Märtyrer verklärte, wurde er als Junker Jörg eingekleidet und von seinem Landesherrn auf der Wartburg bei Eisenach untergebracht. Den berühmtesten Kopf in seinem kleinen Reich hatte Friedrich der Weise bis zum Auftritt in Worms nie persönlich gesehen. Und nachdem er Luther hatte sprechen hören, fand er sein Auftreten auch viel zu forsch. Friedrich blieb der römischen Kirche noch lange verbunden. Zeitlebens hielt er an seinem katholischen Glauben fest, doch er rettete den Reformator und damit womöglich die Reformation. Das Wormser Edikt wurde am 25. Mai 1521 verkündet und veröffentlicht. Danach durfte niemand mehr dem Geächteten heimlich oder öffentlich Hilfe oder Beistand gewähren. Jeder Mann, der seiner habhaft werden konnte, war verpflichtet, Luther auszuliefern. Wer gegen die Reichsacht verstieß, zog selbst den Bann auf sich. Dass der Monarch damit die Kluft zwischen Luther-Gegnern und Anhängern noch vertiefte, nahm er offenbar in Kauf. Selbst wenn der künftige Kaiser die Acht durchsetzen wollte, konnte er dies überhaupt? Auffallend ist, dass das Edikt nicht einmal vom Erzkanzler des Reiches, Albrecht von Brandenburg, unterzeichnet wurde. Luther-Anhänger drohten ihm Gewalt an, falls er unterschreibe. Der Großkanzler sprang für ihn ein. Nach Karls des Fünften Selbstverständnis war sein Edikt für die Fürsten und die anderen Stände auf jeden Fall verbindlich. Dass nach Luthers Weigerung zu widerrufen reichsrechtliche Konsequenzen zu ziehen seien, hatten sie ebenfalls zugesagt. Auch stimmten sie einem Edikt des erwählten Kaisers zu, allerdings unter der Auflage, dass es ihnen zur Kenntnis und Stellungnahme und damit wohl auch zu weiterer Beratung vorgelegt wurde. Aus Furcht vor neuerlichen Einsprüchen empfahlen Berater Karls des Fünften, die Stände nicht noch einmal mit der Sache zu betrauen. Die noch offene Frage der Zuständigkeit entschied der Monarch schließlich für sich, als Advokat und Verteidiger der Kirche und des Glaubens. Die Verkündung und Veröffentlichung der Reichsacht fand am 25. Mai im Bischofshof statt. Joachim I. von Brandenburg und die drei geistlichen Kurfürsten erklärten, dass ihnen das Edikt gefalle und dass es nun zum Vollzug kommen müsse. Friedrich der Weise und der Pfälzer hatten sich diesem Votum nicht angeschlossen. Offenbar hatten zuvor Geheimverhandlungen zwischen Mitgliedern des habsburgischen Hofes und Vertretern von Kursachsen stattgefunden. Mit einem erstaunlichen Resultat. Friedrich dem Weisen wurde die Urkunde mit dem Edikt gar nicht erst zugestellt, wohl ohne Wissen des Kaisers. So musste sich der sächsische Kurfürst auch nicht daran gebunden fühlen. Dort, wo der Ketzer sich aufhielt, würde also keine Verfolgung stattfinden. Wollte man die Lage auf diese Weise beruhigen? Die Stimmung allein in Worms war so aufgeheizt, dass dies nahe lag. Weniger die Verhängung der Reichsacht als die Frage ihrer Vollstreckung barg Sprengstoff. Was wäre geschehen, wenn es zur Jagd auf Luther gekommen wäre? Es war mit erbittertem Widerstand im Volk zu rechnen. Die Fürsten und andere Stände standen stärker als der Habsburger Hof unter dem Eindruck der Stimmung in Stadt und Land. Bauern, Bürger, Ritter und Adlige bekannten sich zu Luther in einem für sie mitunter beängstigenden Ausmaß. Es ist davon auszugehen, dass Friedrich mit der Entführung Luther aus der Schusslinie bringen wollte und dafür auch bei einigen kaiserlichen Zustimmung fand. Damit hatte der Reformator allein durch seine Popularität in das Machtgefüge eingegriffen. Die Reaktion der Massen schien unkalkulierbar, ein bis dahin beispielloser Vorgang. Zwar hatte die Reichsacht dem herkömmlichen Verständnis des Monarchen als Beschützer von Kirche und Glauben entsprochen, sie blieb aber ohne Wirkung. Auf der Wartburg hatte Luther ein sicheres Versteck. In den folgenden Jahren widersetzten sich bedeutende Stände des Reiches einem Vollzug, da nicht nur große Teile des Volkes, sondern auch viele Fürsten die Kirchenkritik des Reformators teilten und seiner sich ausformenden Theologie Sympathie entgegenbrachten, war eine konsequente Durchführung der Acht ausgeschlossen. Der Gebannte wurde nicht gefangen genommen und dem Kaiser ausgeliefert, ebenso blieben seine Anhänger und Beschützer unbehelligt. Auch die Anordnung, wonach Luthers Schriften zu vernichten seien, wurde nicht befolgt. Das entsprechende Dokument war den Ständen nie vorgelegt worden. Es kam hinzu, dass das Edikt die letzte Amtshandlung Karls des V. war, bevor er abreiste und fast ein Jahrzehnt deutschen Landen fernblieb. Das war nichts Außergewöhnliches. Vor seiner Wahl hatte der Habsburger, der Spanien regierte und sich als Burgunder oder Niederländer fühlte, noch nie einen Fuß auf deutschen Boden gesetzt. Auch dies war bezeichnend für die deutsche Lage. Immer wieder war der Monarch abgelenkt. Karl hatte als römisch-deutscher Kaiser für die Sicherheit des gesamten Reiches zu sorgen. Im Südosten griffen die muslimischen Türken unter Süleyman, dem Prächtigen, an. Und der König von Frankreich machte Karl zeitlebens die Herrschaft im Abendland streitig. Schon während des Wormser Reichstags hatte sich die nächste Konfrontation mit Franz dem I. abgezeichnet. Die Kriege gegen so mächtige Feinde beschäftigten den Monarchen. Zum Stellvertreter im Reich ernannte er seinen Bruder Ferdinand. Ansonsten musste er die deutsche Politik weitgehend den Fürsten überlassen. All das kam der Reformation zugute. Die Lutherbibel. Die Lutherbibel war nicht nur in religiöser, sondern auch in sprachgeschichtlicher Hinsicht ein Meilenstein. Das Deutsche war gerade erst dabei, sich als Schriftsprache herauszubilden. Der ostmitteldeutsche Wortschatz wurde durch Luthers Bibelübersetzung prägend für das Hochdeutsche. In einer Zeit, als man in Kirche und Wissenschaft Lateinisch und bei Hofe mit Vorliebe Französisch sprach und das Volk verschiedene Dialekte, wurde hier ein Fundament für die spätere Kulturnation gelegt. Luther gab dem Volk einen gemeinsamen Fundus an Vokabeln, Bildern, Sprüchen. Beispielsweise war das Schärflein, das man noch heute in einer Redewendung beizutragen pflegt, in Wahrheit eine Erfurter Kleinstmünze, die durch Luther ins Lukas-Evangelium und in den gesamtdeutschen Sprachgebrauch gelangte. Innerhalb von 11 Jahren erreichte Luthers Neues Testament 85 Auflagen. Die Bibel wurde zum Bestseller. Binnen eines halben Jahrhunderts wurde die vollständige Bibel, die 1534 herauskam, 100.000 Mal gedruckt. Offiziell, ohne die Raubkopien. Hatte man bis 1517 überhaupt nur 80 Bücher und Druckschriften in deutscher Sprache gezählt, so kamen in den darauf folgenden 6 Jahren 855 hinzu. Davon stammte allein ein Drittel von Luther. Die Reformation ermöglichte den Durchbruch des Deutschen als Kultursprache, und diese spannte wiederum, bei aller Spaltung im Glauben, ein einendes Band künftiger nationaler Identität. Katharina von Bora. Die Auflösung der Klöster schuf neue Probleme. Während die Mönche vielfach einer Tätigkeit als Pfarrer nachgehen konnten, mussten die Nonnen versorgt werden. Zu ihren Eltern zurück fanden die wenigsten. Eine Ehe bot sich an. So erging es auch der 24-jährigen Zisterzienserin Katharina von Bora, die 1523 das Kloster Marienthron bei Grimma verlassen hatte, in dem sie seit ihrem 16. Lebensjahr gelebt hatte. Die Männersuche gestaltete sich für sie nicht einfach. Mal wollte der Auserwählte nicht, mal sie. Schließlich warf sie einen Blick auf Martin Luther höchstpersönlich. Doch der zögerte, obwohl er von der Wichtigkeit der Ehe überzeugt war. Freilich ist es wahr, dass derjenige huren muss, der nicht ehelich wird. Wie soll's anders zugehen? Sagte Luther schon 1522. Erst im Juni 1525 fügte er sich und heiratete. Die Ehe wurde glücklich. Katharina bekam 6 Kinder. Luther gab ihr den Spitznamen Herr Käthe, weil sie sich als tüchtige Geschäftsfrau erwies. Mehr noch, ihr häusliches Leben wurde zum Vorbild für eine kulturgeschichtliche Institution ersten Ranges, das protestantische Pfarrhaus. Bis ins 20. Jahrhundert hinein war es als Zentrum religiöser, intellektueller und moralischer Bildung prägend für Deutschlands geistige Eliten. Die Bibelübersetzung. Ich danke Gott, dass ich in deutscher Sprache meinen Gott so höre und finde, wie ich und Sie mit mir ihn bisher nicht gefunden haben, weder in lateinischer, griechischer noch hebräischer Sprache. Martin Luther, 1518. Der geächtete Luther befand sich 1521/22 auf der Wartburg. Selbstzweifel plagten ihn und Gewissensbisse, ob er nicht doch zu viel Unfrieden gestiftet hatte. Er nutzte die Zeit, begann das Neue Testament nach dem griechischen Urtext ins Deutsche zu übertragen. Zwar hatte es schon einige ober- und niederdeutsche, auch alemannische Übersetzungen vor seiner Zeit gegeben, doch es fehlte eine gemeinsame Sprache, die alle verstehen konnten. Diese schuf der Reformator nun in geradezu genialer, schöpferischer Weise. Er meinte, man müsse dem Volk aufs Maul schauen. Nur wenn auch der gemeine Mann die Heilige Schrift begreife, werde dieser wahrhaft zum Glauben finden. Luther übertrug schwer verständliche Vergleiche und Bilder der Heiligen Schrift in den Alltag und die Lebenswirklichkeit der Menschen. So lieferte er die erste verständliche und einprägsame Übersetzung des Neuen Testaments. Das beeindruckte auch seine Gegner. Und hatte die lateinische Gutenberg-Bibel noch so viel wie 2 Bauernhöfe gekostet, so war die Luther-Bibel schon bald für den Wochenlohn eines Zimmerergesellen zu haben. Das alarmierte die Gegner. Nun sind da selbst Schneider und Schuster, Weiber und andere einfältige Idioten, die die Bibel gleich als einen Bronnen aller Wahrheit mit höchster Begierde lesen. Das Auslegungsmonopol der Amtskirche geriet ins Wanken. Noch während Luther an seiner Bibelübersetzung arbeitete, nahmen die Menschen vielerorts die Reformation selbst in die Hand. Immer mehr Mönche und Nonnen verließen die Klöster, Priester heirateten ihre Mätressen, das Abendmahl wurde unter beiderlei Gestalt gereicht. In Erfurt nahm sich das aufgebrachte Volk die Stiftsherren vor, und erst als diese auf ihre Steuerfreiheit verzichteten, ebbte die Revolte ab. Die Wittenberger beschlossen eine neue Stadtordnung, wonach die Abendmahlsworte laut auf Deutsch gesungen und allen Gläubigen Brot und Wein gereicht werden sollten. Hier wie andernorts waren Bildnisse und Statuen aus den Kirchen entfernt und zerstört worden, weil diese angeblich dem 2. Gebot »Du sollst dir kein Bildnis machen« widersprachen. In den Gotteshäusern sollte künftig durch innere Einkehr die Nähe zu Gott gefunden werden. Bildhafte Darstellungen stünden dem entgegen. Mancherorts mündeten die Vorgänge in barbarische Bilderstürme. Im März 1522 hielt es Luther in seinem Versteck nicht mehr aus. Er verließ die Wartburg gegen den Willen seines Kurfürsten. Längst predigten radikale Anhänger in seinem Namen, gegen den Willen des Reformators, und es vermengten sich religiöse mit gesellschaftlichen Konflikten. Ihm blieb keine Wahl, als selbst wieder in die Öffentlichkeit zu treten. Trotz seiner Prominenz blieb Luther bodenständig, ein Mann des Volkes. Die seelsorgerische Arbeit hatte für ihn Priorität. Manche Konflikte in Mitteldeutschland konnte er durch persönliches Eingreifen schlichten, die Erstürmung von Kirchen und Klöstern eindämmen. Die Wittenberger Wirren ebbten binnen einer Woche ab, in der Luther Tag für Tag gegen den Aufruhr gepredigt hatte. Doch der Geist wehte, wo er wollte. Die Reformation löste auch schwärmerische Gefühle und revolutionäre Vorstellungen aus, lud sich mit sozialen und politischen Forderungen unterschiedlichster Stände auf. Ritteraufstand und Bauernkriege. Gott der Allmächtige hat unsere Fürsten toll gemacht, dass sie meinen, sie könnten tun und ihren Untertanen gebieten, was sie nur wollen. Martin Luther, 1523. Der Ritterstand, der niedere Adel, früher Speerspitze und Stütze des Reiches, hatte seine Bedeutung schon im 15. Jahrhundert verloren. Galt die Ritterburg vormals als Symbol für die Herrschaft im Land, so schmälerte die Entwicklung der Geschütze und Schusswaffen ihre militärische Bedeutung. Immer öfter entschieden große Söldnerheere, in denen Landsknechte dienten, die Kriege. So büßte die ehemals stolze, gut ausgebildete ritterliche Adelsschicht allmählich ihren Status ein. Auch politisch. Denn die Landesfürsten konzentrierten immer mehr Macht in ihren Händen. Ritter wie Götz von Berlichingen, dem Goethe später mit seinem gleichnamigen Drama zu Ruhm verhelfen sollte, wehrten sich gegen diese gesellschaftliche Degradierung. Von Luthers Appell an den christlichen Adel deutscher Nation fühlten sich auch die Ritter angesprochen, sahen sich legitimiert, gegen den Klerus vorzugehen und kirchliche Güter in Besitz zu nehmen, notfalls mit Gewalt. Am 27. August 1522 eröffnete Franz von Sickingen, ein reformbegeisterter Reichsritter, der Luther auf dem Weg nach Worms auch Schutz gewähren wollte, die Fehde gegen den Trierer Fürstbischof Richard von Greifenklau. Der sperrte sich rigoros gegen reformatorische Ideen und war für viele Adlige und Ritter Inbegriff des hemmungslosen Machtstrebens kirchlicher Territorialherren. Zudem hatte er lange als Parteigänger des französischen Königs Franz I. bei der Kaiserwahl 1519 gegolten. So gab es auch an seiner deutschen Gesinnung Zweifel. Immerhin 1500 Reiter und 5000 Mann Fußvolk hatte Sickingen im sogenannten Pfaffenkrieg mobilisieren können, um Trier zu belagern. Seine Reiter trugen den Spruch »O Herr, dein Wille werde« auf den Ärmeln. Der Kurfürst von der Pfalz und der hessische Landgraf eilten jedoch dem bedrängten Bischof zu Hilfe. Noch zählte fürstlicher Zusammenhalt mehr als religiöser Zwist. Franz von Sickingen wurde bei der Beschießung seiner Feste Landstuhl tödlich verwundet. Auch ein anderer ritterlicher Weggefährte Luthers machte von sich reden. Der Reichsritter Ulrich von Hutten. Ihm ging es weniger um Kirche und Glaube als um das Motiv einer nationalen Erweckung. Er forderte Einheit und Freiheit des Reiches im Sinne eines deutschen Vaterlands. Er war, wie so manche Zeitgenossen, inspiriert von einem spektakulären Quellenfund des vorangegangenen Jahrhunderts, die vom römischen Geschichtsschreiber Tacitus verfasste, sogenannte Germania. Hier war vom gemeinsamen Ursprung der Deutschen die Rede, von Edelmut und Blutsgemeinschaft. Willkommene Nahrung für einen frühen deutschen Patriotismus, für den aber weder Luther noch die Fürsten viel übrig hatten. Die Nation als gemeinsames Band. Dafür war die Zeit noch nicht reif. Der Versuch der Ritterschaft, die reformatorische Bewegung mit nationalen oder ständischen Interessen zu verbinden, scheiterte. Dieser Spuk hatte ein Ende. Doch im Reich gärte es weiter. Auch die Bauern schöpften aus Luthers Forderungen neues Selbstbewusstsein. Im Gebiet der heutigen Länder und Bezirke Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Franken, Thüringen, Sachsen sowie anderen Gegenden kam es zu Aufständen. Unter Berufung auf die Freiheit des Christenmenschen. Unruhen auf dem Land hatte es immer wieder gegeben, vor allem in Hungerjahren. Nun jedoch erhoben sich auch zu Wohlstand und Selbstbewusstsein gelangte Bauern gegen ihre Herren. Mit dem Rückenwind der Reformation, dem Bewusstsein nicht nur für die irdische, sondern auch die göttliche Ordnung zu fechten, erhielt der Protest eine ungeahnte Schubkraft. Zunächst schlug sich Luther auf die Seite der Landleute, gab den Herren, Bischöfen und tollen Pfaffen, die ihr schindet und schatzt, eure Pracht und Hochmut vorführt, bis es der arme Mann nicht länger ertragen kann, die Schuld. Tatsächlich litten die Bauern unter der Abgabenlast, den Frondiensten und der Leibeigenschaft. Alle Rechte wie der freie Zugriff auf die Allmende, das allen gehörende Land, auf Wasser und Holz wurden eingeschränkt. Dörflicher Selbstverwaltung waren in den vergangenen Jahrzehnten vielerorts Zügel angelegt worden. Immer wieder kam es zu Revolten. Nun breiteten sich die Aufstände wie ein Flächenbrand aus. Mehr religiöse Freiheit, besseres Auskommen, mehr Selbstverwaltung hießen die Forderungen, die nötigenfalls mit dem Einsatz von Waffen erkämpft werden sollten. Ein Ereignis im Schwarzwald im Juni 1524 führte dort zur Eskalation. Seit Wochen hatten die Bauern in der Nähe des kleinen Städtchens Stühlingen von frühmorgens bis spätabends auf den Feldern geschuftet, um die Ernte einzubringen. Nun sollten sie die Arbeit unverzüglich liegen lassen und wurden zum Schloss ihres Grundherrn, des Grafen von Lupfen, befohlen. Dort erteilte ihnen Gräfin Helena die Anweisung, sofort auf den Wiesen Schneckenhäuser zu sammeln. Ihre Dienstmädchen bräuchten dringend welche, um Garn darauf zu wickeln. Schockiert über solche und andere Willkür widersetzten sich die Bauern. In Windeseile breitete sich die Bewegung aus, über die Landesgrenzen hinweg. Im gesamten Süden des Reiches, vom Elsass bis nach Tirol und in die Steiermark, vom nördlichen Eichsfeld bis zum Bodensee und nach Bern. Dabei beriefen sich die Landleute nicht mehr nur auf das alte Recht, das unter ihren Vorfahren gegolten hatte, sondern auch auf die Heilige Schrift. Im Februar 1525 gaben sich die Bauern sogar ein eigenes Programm, die 12 Artikel. Unter Berufung darauf, dass alle Gläubigen gleich und frei seien, forderten sie die Abschaffung der Leibeigenschaft, die Begrenzung der Frondienste und Pachthöhe, freies Fischerei- und Jagdrecht sowie die Wahl der Pfarrer durch die Gemeinde. Während manche Bauernvereinigungen noch auf Verhandlungen und eine friedliche Lösung des Konflikts setzten, wählten andere den Weg der Gewalt, plünderten Schlösser und Klöster, schreckten auch vor Mord nicht zurück. Ehemalige Landsknechte gewährten Schützenhilfe, brachten den militärisch Unerfahrenen das blutige Kriegshandwerk bei. Es gelang den Bauern, einige Burgen, Klöster und Städte einzunehmen. Sie bildeten Zusammenschlüsse, gaben sich eigene Verfassungen. Obwohl Luther viele ihrer Forderungen anerkannte, lehnte er jeden politischen Missbrauch der Heiligen Schrift ab und wetterte gegen die Eskalation. Er musste sich entscheiden: für die Bauern oder für die Obrigkeit. Nachdem er die Aufständischen mehrmals vergeblich zu Frieden und Mäßigung ermahnt hatte, verfasste er im Frühjahr 1525 eine kämpferische Schrift, wider die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern. Er warf ihnen schwere Sünde vor. Die Fürsten sollten erbarmungslos gegen sie vorgehen. Man soll sie zerschmeißen, würgen, stechen, heimlich und öffentlich, wie man einen tollen Hund erschlagen muss. Die Landesfürsten, mal mehr, mal weniger unterstützt von Städten und Rittern, einige blieben auf der Seite der Bauern, stellten Heere auf. Anfang April 1525 kam es bei Leipheim zur ersten großen Schlacht dieses Bauernkriegs. Hier richteten sich moderne Waffen und Kanonen gegen Mistgabeln, Sensen, Spieße und Keulen. Vor allem aber mangelte es den Bauern an militärischer Erfahrung und einer zentralen Führung. Mehr als 1000 von ihnen verloren an einem Tag ihr Leben. Das militärisch überlegene Heer der Fürsten siegte auf der ganzen Linie. Nach der schockierenden Nachricht von der Niederlage lösten sich viele süddeutsche Bauerngemeinschaften auf, während Landes- und Grundherren grausame Rache übten. Der Abgesang auf die aufständischen Bauern geriet zum Blutbad. Von Luthers markigen Worten ermuntert, zog der hessische Landgraf Philipp der Großmütige gegen die letzte Bauernhochburg in Thüringen, wo der wortgewaltige Prediger Thomas Münzer sich zum Führer der Landbevölkerung aufgeschwungen hatte. Zunächst ein Anhänger Luthers, hatte er sich dann theologisch wie politisch radikalisiert und predigte jetzt die vollständige Gleichheit der Menschen, denen die Unterstützung durch himmlische Heerscharen gewiss sei. Seine Anhänger brandschatzten Klöster, Kirchen und Herrensitze in Thüringen. Mit 5000 Mann zog Landgraf Philipp gegen die 8000 Mann zählenden Bauerntruppen. Am 15. Mai 1525 kam es bei Frankenhausen zur Schlacht. 5000 Landleute wurden getötet. Thomas Münzer geriet in Gefangenschaft, wurde grausam gefoltert und schließlich enthauptet. Schätzungen zufolge verloren während des Krieges bis zu 100.000 Bauern ihr Leben. Die Leibeigenschaft sollte noch fast 300 Jahre fortbestehen. Bis ins 19. Jahrhundert war die Bauernschaft als politisch relevanter Faktor in Deutschland ausgeschaltet. Zumindest was die große Politik anlangte. Die These vom absoluten Niedergang des Bauernstands hingegen ist ein Mythos des 19. Jahrhunderts. Trotz der Niederlage blieben viele Bauern des Alten Reiches selbstbewusst und zu politischem Handeln in ihren Dörfern und zur Durchsetzung ihrer Rechtsposition vor Gerichten fähig. Die Demonstration territorialer Gewalt durch die Fürstenheere aber wirkte nachhaltig. In der Folgezeit gab es in Deutschland keine nennenswerten Versuche mehr, das bestehende Ordnungsgefüge zu durchbrechen. Luther war vollends ins Lager der Fürsten übergewechselt, die ihn zum Teil für den Aufruhr verantwortlich machten. Der Reformator selbst gestand ein: Ich, Martin Luther, habe im Aufruhr alle Bauern erschlagen, denn ich habe geheißen, sie totzuschlagen. All ihr Blut ist auf meinem Hals. Die Fürsten hatten am meisten von dem Konflikt profitiert, gingen daraus gestärkt hervor. Von ihnen erwartete sich Luther Schutz für die eben erst begonnene Kirchenerneuerung. Sie gaben ihm einen Rückhalt, den er keinesfalls aufs Spiel setzen wollte. Mit seinen Ansichten über die Aufstände nahm der Reformator vorweg, was die politische Ethik des Luthertums nachhaltig prägen sollte. Es ging um das Verhältnis von Untertan und Obrigkeit. Seine Theologie griff die Lehre des Augustinus von den zwei Reichen auf, dem Reich der Gnade und dem Reich der Welt. Dem ersten gehörten die Rechtgläubigen in Christo an, dem zweiten die von Gott entfremdeten, ungläubigen Menschen. Hinzu trat die Lehre von den zwei Regimentern. Das Regiment Gottes erstreckt sich über die ganze Welt. Es wirkt also in beiden Reichen. Das Regiment über die Gläubigen ist allein geistlich. Das Weltliche wehret den Unchristen und Bösen, dass sie äußerlich müssen Fried halten und still sein. Luther argumentierte, dass auch die weltliche Gewalt ihre Macht von Gott besitze. Denn ohne Ordnung sei in der Welt auch keine Freiheit des Evangeliums möglich. Daraus ergibt sich ein eigenes Verständnis von Herrschern und Beherrschten. In seiner Schrift »Von der weltlichen Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei« heißt es: »Darum muss man die beiden Regimente sorgfältig voneinander unterscheiden und beide bleiben lassen, eins das fromm macht, das andere das äußerlich Frieden schafft und bösen Werken wehrt.« Luther beruft sich auf die Römerbriefe des Apostels Paulus: »Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet.« Der Reformator gesteht den Untertanen zwar ein Widerstandsrecht zu, beschränkt dies mit Rücksicht auf die äußere Ordnung aber auf Bitten und Eingaben und duldenden Gehorsam bis zur Aufopferung des eigenen Lebens. In den darauffolgenden Jahrhunderten werden solche Zitate immer wieder ins Feld geführt, um das Handeln des Staates zu verteidigen oder gar seine Rechtsbrüche zu beschönigen. Zwar forderte Luther eine entschiedene Trennung von geistlichem und weltlichem Regiment, doch wird sich nicht leugnen lassen, dass er den Anfängen der rechtlichen Unterordnung der Kirche unter die weltliche Obrigkeit durch die wachsende landesherrschaftliche Zuständigkeit nicht entschieden genug entgegengetreten ist. Künftig oblag es dem Fürstenstaat, auch die äußere Ordnung der Kirche festzulegen. Das lief Luthers ursprünglicher Intention, die Verschränkung von kirchlicher und weltlicher Macht zu lösen, zuwider. Hier gab er den realen Verhältnissen schlicht nach, als er erkannte, dass allein die Fürsten den Bestand der Reformation sichern konnten. Zur Trennung von Staat und Kirche kam es nicht. Die geistliche Befreiung wurde am Ende mit weltlicher Untertänigkeit erkauft. Was nicht heißt, dass nicht schon im 16. Jahrhundert Lutheraner dessen ungeachtet immer wieder zu entschiedenem, politischem Handeln und zum Widerstand in der Lage waren. Die berühmte calvinistische Widerstandslehre Westeuropas hat ihre Wurzeln im lutherischen Widerstand Magdeburgs gegen Kaiser Karl V. während der Jahre 1551 und 1552. Reich und Reformation. Unter uns gesagt, ist an der ganzen Sache nichts interessant als Luthers Charakter. Und es ist auch das Einzige, was der Menge eigentlich imponiert. Alles Übrige ist ein verworrener Quark, wie er uns noch täglich zur Last fällt. Johann Wolfgang von Goethe. Zwischen 1525 und 1535 nahm auch die evangelische Alltagswelt in Deutschland Gestalt an. Der Begriff ergab sich aus der zentralen Bedeutung der Heiligen Schrift, vor allem der Evangelien. Die Gläubigen durften nun auf Kirchenbänken sitzen, um ihre Aufmerksamkeit ganz der Predigt widmen zu können. Die Kanzeln wurden ausgeschmückt, dem Altar gleichgestellt. Das Wort sollte nicht mehr hinter dem Abendmahl zurückstehen. Nicht nur in den Texten, auch in den Liedern war die deutsche Sprache zu hören. Im Singen wurde die Gemeinde am Gottesdienst beteiligt. Der Reformator selbst schrieb zahlreiche Kirchengesänge, komponierte eigene oder variierte überlieferte Melodien, übersetzte Texte oder verfasste neue. Eine Sammlung von Lutherchorälen erschien erstmals 1524 in Wittenberg, der große und der kleine Katechismus aus dem Jahr 1525 dienten der Vermittlung seiner Lehre. Und es erinnert noch mehr an ihn aus jener Zeit. Zahlreiche Künstler haben den Reformator verewigt, auf Bildern, Holzschnitten, Kupferstichen, Grafiken. Über 300 Porträts sind erhalten, die bekanntesten von Lukas Cranach. Nach Schätzungen von Historikern kommen noch tausende, mittlerweile verschollene Abbildungen hinzu. Nach heutigem Verständnis gehörte Luther zu den frühen Medienstars der deutschen Geschichte. Berüchtigt sind seine zahlreichen überlieferten Sprüche, oft geprägt von derbem Humor und rücksichtsloser Härte, vor allem gegenüber dem Papst. Von christlicher Milde ist da nichts zu spüren. »Warum rülpset und furzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmacket?« Diese Worte wurden ihm wohl nachträglich in den Mund gelegt, die folgenden aber angeblich nicht. »Wenn ich hier furze, riecht man das in Rom.« Notiert wurden einige dieser Sprüche von Studenten, die bei Luthers Zuhause Aufnahme fanden und von Luthers Ehefrau Katharina verköstigt wurden. Der Reformator war in den Genuss einer fürstlichen Transferleistung gekommen. Friedrich der Weise überließ dem prominenten Untertan das ihm bestens bekannte Augustinerkloster in Wittenberg. Herr Käthe war ihrem Gatten eine große Stütze. Durch die Beherbergung der jungen gelehrten Gäste beugte sie wirtschaftlichen Nöten vor. Erneut waren es äußere Konflikte des Reiches und Belange des Hauses Habsburg, die Karl V. davon abhielten, der um sich greifenden Reformation ein gewaltsames Ende zu setzen. Der Monarch führte Krieg gegen Frankreich, auf dessen Seite sich auch der Papst schlug, woraufhin die Truppen des Habsburgers 1527 Rom eroberten und die Stadt plünderten. Der französische Monarch, Franz I., verbündete sich daraufhin mit den Türken, die das Imperium im Südosten bedrängten. So suchte Karl V. wiederum die Unterstützung der deutschen Fürsten. Für den Verteidiger der Christenheit hatte der Krieg gegen die muslimische Gefahr, die 1529 Wien bedrohte, eine höhere Priorität als der Kampf gegen die Reformation. Glaubensfragen wurden auf dem ersten Reichstag zu Speyer 1526 auf ein später einzuberufendes allgemeines Konzil vertagt. Solange sollte jeder Landesfürst in seinem Territorium bestimmen, wie er es mit der Religion halten wollte. Wie ein jeder solches gegen Gott und Kaiser, Majestät hoffet und vertraue zu verantworten. Daraufhin erließen die Fürsten von Hessen und Sachsen eigene Regeln für die evangelischen Gottesdienste. Kirchengut wurde eingezogen. Albrecht von Hohenzollern war der erste Fürst, der sein Land reformierte. Als Hochmeister des Deutschen Ordens säkularisierte er 1525 den Ordensstaat, wurde Herzog von Preußen. Das waren Vorentscheidungen mit langfristigen Folgen. Hier wurde das Fundament für eine spätere protestantische Großmacht gelegt. 1529 wollte Karl V. dem Gedanken an die Einheit der römischen Christenheit wieder zur Geltung verhelfen und den Beschluss von 1526, sein Entgegenkommen in Kirchenfragen zugunsten der Fürsten, rückgängig machen. Sein Bruder und Stellvertreter Ferdinand I. tat dies auf dem Speyerer Reichstag kund. Die evangelischen Fürsten legten unter Berufung auf ihr Gewissen eine Protestation vor. Der künftige Name der evangelischen Christen war gefunden: Protestanten. Karl V. war gewappnet. Er hatte sich mit dem Papst ausgesöhnt und ließ sich 1530 in Bologna, damals die zweitgrößte Stadt im Kirchenstaat auf italienischem Boden, zum römisch-deutschen Kaiser krönen. Diese Berufung erschien dem Habsburger wie ein Auftrag des Himmels, die Glaubenseinheit zu retten. Seine Mission führte ihn wieder nach Deutschland. Auf dem Augsburger Reichstag 1530 sollte über wichtige theologische Fragen entschieden werden. Zwar waren die Parteien aufgerufen, ihre Glaubensbekenntnisse, Konfessionen vorzulegen, Unterschiede zu diskutieren, doch die Absicht des Kaisers und der Kurie war klar, die Reformation zu beenden. Luther, der noch immer unter Reichsacht stand und auf der Feste Coburg weilte, wurde durch Philipp Melanchthon vertreten. In einer Bekenntnisschrift, der Confessio Augustana, war die evangelische Position zusammengefasst. Für die wahre Einheit der Kirche, so die Reformatoren, genüge es, wenn bei der Predigt des Evangeliums und dem rechten Gebrauch der Sakramente Übereinstimmung herrsche. Gleichförmiger Zeremonien bedürfe es nicht, auch keiner hierarchischen Verfassung und Bindung an Rom. Dem widersprachen katholische Theologen, insbesondere Johannes Eck. Kaiser Karl V. war nun entschlossener denn je, für den alten Glauben zu fechten. Luther und die Juden. 9 Tage vor seinem Tod hatte Luther seine letzte Sonntagspredigt gehalten und darin ein unrühmliches Erbe hinterlassen. Wieder einmal hatte er die Juden scharf angegriffen. Seit seine anfänglich euphorischen Erwartungen, die Juden würden sich in Scharen zum neuen, schriftgemäßen Christentum bekehren, enttäuscht worden waren, zählte er die Juden ebenso sehr zu seinen Erzfeinden wie Türken und Papst. Im Jahr 1543 hatte er die Abhandlung »Von den Juden und ihren Lügen« veröffentlicht. Darin gab er 7 Ratschläge, wie gegen die Juden vorzugehen sei, unter anderem: Erstens stecke man ihre Synagoge oder Schule mit Feuer an und beschütte, was nicht verbrennen will, mit Erde, damit kein Mensch jemals einen Stein davon sehe. Solches soll man tun, unserem Herrn und der Christenheit zu ehren, damit Gott sieht, dass wir Christen sind. Judenfeindschaft mochte in seiner Zeit nichts Ungewöhnliches sein. Kommt hinzu, dass die meisten dieser Verdikte vom alten Luther stammen, der seine Reformation von apokalyptischen Gegenkräften bedroht sah, auch von Juden, die nicht willens waren zu konvertieren. Auch diese Worte des Reformators halten nach, wie er es wohl nie zu ahnen vermochte. Im späteren Deutschen Kaiserreich, vor allem aber in der Ära des Nationalsozialismus, wurden solche Passagen missbraucht und instrumentalisiert. Dabei wurde stets verkannt, dass die Juden für den Reformator immer Gottes Volk geblieben waren. Er mahnte an seinem Lebensende ihre Bekehrung an, nicht ihre Ermordung. Und mit der Rassenlehre des 19. und 20. Jahrhunderts hatte es schon gar nichts zu tun. Religionskrieg. Als der Kaiser den Widerstand in der Religionsfrage zum Landfriedensbruch erklärte, schlossen sich die protestantischen Fürsten und Städte zu einem Verteidigungsbündnis zusammen. Am 27. Februar 1531 gründeten sie den, nach dem Ort in Thüringen benannten, Schmalkaldischen Bund. Neben Kursachsen, Hessen sowie Luthers Heimat Mansfeld schlossen sich unter anderem Anhalt, Braunschweig-Lüneburg, Braunschweig-Grubenhagen, Magdeburg, Bremen und Straßburg an. An der Spitze wechselten sich der hessische Landgraf Philipp und der Nachfolger des 1525 verstorbenen Friedrich des Weisen, Johann der Beständige, ab. Das Militärbündnis entstand gegen den Willen Luthers. Gewalt war für ihn kein legitimes Mittel zur Durchsetzung der Reformation. Erst als Landgraf Philipp ihn darauf verwies, dass die Fürsten als Landesherren ihrer Untertanen Verantwortung auch für deren Seelenheil besäßen, ließ er sich umstimmen. Karl V. wurde jedoch einmal mehr daran gehindert, mit aller Macht gegen die Protestanten vorzugehen. Und zwar durch die Türken, die 1529 Wien erstmals belagert hatten. Während auch Luther zum Kampf gegen die Feinde der Christenheit aufrief und ebenso protestantische Reichsstände dem Kaiser Beistand leisteten, konnte die Reformation im Reich weiter Fuß fassen. Mitte des 16. Jahrhunderts waren Sachsen, Brandenburg, Pommern und Hessen fast vollständig protestantisch, die fränkischen Lande sowie Württemberg zu großen Teilen. Vor allem in den Städten sorgten Prediger und Schriften dafür, dass aus der Reformation eine regelrechte Volksbewegung erwuchs. Die freien Reichsstädte galten seit jeher als Quell der Modernisierung. Sie hatten quasi eigenstaatlichen Charakter, waren unabhängig von Landesherren. Ihre Selbstverwaltung und der wirtschaftliche Wohlstand förderten ein Selbstbewusstsein, das weit über die Stadtmauern ausstrahlte. Auch in vielen Landstädten, hier vor allem in den mittel- und norddeutschen Hansestädten, fiel die Saat der Reformation auf besonders fruchtbaren Boden. Erkannten doch zahlreiche Bürger im Protestantismus die Chance zu noch mehr Entfaltung und Eigenständigkeit. Mit Genf, durch das Wirken Johannes Calvins, und Zürich, wo Ulrich Zwingli predigte, waren weitere Zentren der Reformation in der Mitte Europas entstanden, allerdings in deutlicher Unterscheidung zur lutherischen. Im Reichsgebiet konnte sich der römisch-katholische Glaube nur in Teilen Böhmens, Altbayerns und Österreichs sowie in den Gebieten westlich des Rheins behaupten. Unter dem Eindruck der Reformation entstanden auch neue Landkarten, erste Deutschlandkarten. Auf der Landtafel Deutscher Nation des Sebastian Münster sind die Grenzen des Heiligen Römischen Reiches, wenngleich etwas voreilig, schon gar nicht mehr eingetragen. Fast zwei Drittel der deutschsprachigen Gebiete waren protestantisch. Doch waren dem Kaiser über Jahre die Hände gebunden. Erst nachdem er mit seinem Dauerfeind Frankreich Frieden und mit den Türken Waffenstillstand geschlossen hatte, zog Karl 1546 in den Krieg gegen den Schmalkaldischen Bund. Bezüglich ihrer Stärke war die protestantische der kaiserlichen Streitmacht durchaus ebenbürtig. Doch ihre Führung war zu schwerfällig. Karl V. hingegen machte sich eine alte Familienrivalität zunutze. Denn Sachsen war seit dem Spätmittelalter geteilt. In das Kurfürstentum, das nach dem Tod von Johann dem Beständigen 1532 von Johann Friedrich I., einem Neffen Friedrichs des Weisen, regiert wurde, und das Herzogtum, in dem sein Vetter Moritz herrschte. Der katholische Kaiser versprach dem evangelischen Herzog nun die Übertragung der Kurwürde Johann Friedrichs, wenn er mit ihm gemeinsam gegen den Schmalkaldischen Bund ziehe. Moritz stimmte zu. Dank dieses taktischen Manövers gelang den kaiserlichen Truppen in der Schlacht bei Mühlberg im April 1547 ein triumphaler Sieg. Kurfürst Johann Friedrich wurde gefangen genommen, Landgraf Philipp ergab sich. Das Ende der Reformation schien gekommen zu sein und die Erfüllung von Karls Lebenstraum, die Wiederherstellung der Einheit von Kaiser, Reich und Glauben. Der Mann, der die Lawine ins Rollen gebracht hatte, musste nicht mit ansehen, wie sein jüngerer, kaiserlicher Kontrahent sein Werk in Frage stellte. Er erlebte die Belagerung von Wittenberg und die Kapitulation nicht mehr. Luther starb am 18. Februar 1546, dort, wo er 62 Jahre zuvor geboren worden war, in Eisleben. Er war gebeten worden, in einem Streit der Mansfelder Grafen zu vermitteln. Wohl aus Heimatverbundenheit, aber auch weil ein Teil seiner Verwandtschaft dort wohnte, hatte er sich trotz Krankheit und körperlicher Schwäche bereit erklärt, die Vermittlung zu übernehmen. Den Streit konnte er schlichten, doch der Krankheit erlag er. Kurz vor seinem Tod hatte er noch sarkastisch bemerkt: »Wenn ich wieder heim gen Wittenberg komme, so will ich mich alsdann in Sarg legen und den Maden einen feisten Doktor zu essen geben.« Die Reise zur letzten Ruhe in die Stadt seines Wirkens trat der in einen Zinnsarg, der mit einem schwarzen Tuch, das mit einem weißen Kreuz bestickt war, gebettete Leichnam auf einem vierspännigen Wagen an. Über Halle, Bitterfeld ging es, begleitet von Glockengeläut, über die Dörfer nach Wittenberg. Im Gefolge seine Frau, einige seiner Kinder, Schüler und Geistliche, bedeutende Professoren und Studenten, Beauftragte des sächsischen Kurfürsten, zwei Grafen Mansfeld und mehr als 60 Berittene. In der Schlosskirche wurde ein Grab unter der Kanzel ausgehoben. Eine der viel beachteten Gedenkreden hielt Philipp Melanchthon. Anders als bei manchen anderen, die eine Ansprache zu Ehren des berühmten Reformators hielten, war Luther für den Freund und Mitstreiter trotz aller Verdienste kein Heiliger, sondern ein Mensch mit Ecken und Kanten. In seinen letzten privaten Worten, die auf einem handgeschriebenen Zettel überliefert sind, hatte Luther sich demütig gezeigt. Wir sind Bettler, das ist wahr. Der im Schmalkalden Krieg siegreiche Kaiser ließ es sich nicht nehmen, persönlich den Symbolort der Reformation aufzusuchen. In der Wittenberger Schlosskirche wurde Karl V. angeblich gefragt, ob man nicht Luthers Grab öffnen solle, um den Ketzer nachträglich noch auf den Scheiterhaufen zu bringen. Daraufhin soll der Kaiser geantwortet haben: Er hat seinen Richter gefunden. Ich führe Krieg mit den Lebenden und nicht mit den Toten. Martin Luther, eine riesenhafte Inkarnation deutschen Wesens. Ich liebe ihn nicht, das gestehe ich offen. Das Deutsche in Reinkultur, das separatistisch-antirömische, antieuropäische, befremdet und ängstigt mich. Thomas Mann. Cuius regio, aius religio. Die Erfolge Luthers hatten in Rom einen Schock ausgelöst. Mit Verzögerung von Jahrzehnten kam es nun zu Maßnahmen, die Luther ursprünglich beabsichtigt hatte, der Reform der alten, fortan als katholisch bezeichneten Kirche. Kaiser Karl hatte vor klerikalen Missständen keineswegs die Augen verschlossen. Ihm war es gelungen, die Kirche Spaniens nach seinen Vorstellungen zu erneuern, doch eine zentralistische Reform wie dort hatte in Deutschland keine Aussicht auf Erfolg. In den Jahren nach dem Wormser Reichstag scheiterten der Monarch und die auf Leo X. folgenden Reformpäpste auch an unwilligen deutschen Ständen und streng katholischen Fürsten. Doch musste die Glaubwürdigkeit der römischen Kirche wiederhergestellt werden. Das lang erwartete Konzil trat 1545 in Trient zusammen. An eine Beteiligung der Protestanten war nicht zu denken. Spätestens in der dritten Periode 1562-63 kam es zur grundlegenden theologischen und kirchlichen Reorganisation des Katholizismus durch Glaubens- und Reformdekrete. Vor allem die Seelsorge wurde wieder mehr in den Vordergrund gerückt, die Priesterausbildung sollte verbessert werden, dem Ablassmissbrauch wurde ein Ende gesetzt. Es ging darum, die Reihen der eigenen Gläubigen zu schließen. Insbesondere der junge Jesuitenorden war zur Verbreitung der katholischen Reform bestimmt, die sich bewusst von der evangelischen Lehre abgrenzen sollte. Mit Unterstützung Österreichs, Bayerns und der geistlichen Fürstentümer gelang in den folgenden Jahrzehnten ein teilweiser Rollback der Reformation, der in etwa zu einem Gleichgewicht zwischen Katholiken und Protestanten im Reich führte. Auf dem geharnischten Reichstag zu Augsburg 1547-48 dekretierte Karl V. das Interim, eine katholisch geprägte Ordnung, die den Protestanten nur die Priesterehe und den Laienkelch zugestand. An der alleinigen Autorität der römischen Kirche ließ er keinen Zweifel. Doch abermals machten fürstliche Machtspiele den kaiserlichen Vorsätzen ein Ende. Was Karl V. nicht ahnte: Moritz von Sachsen hatte wieder die Seiten gewechselt und zudem den französischen König Heinrich I. als Verbündeten gewonnen. Der rückte nun Richtung Westgrenze des Reiches und gegen dessen Bistümer Metz, Toul und Verdun vor. Diese Offensive wurde von einem Fürstenaufstand gegen Karl V. begleitet, an dem sich auch katholische Herrscher beteiligten. Allen war offenbar daran gelegen, die mächtigste Dynastie der Welt, die Habsburger, in die Schranken zu weisen. Gegen den Willen Karls V. suchte sein Bruder Ferdinand einen Friedensschluss mit den Protestanten. Darüber wurde 1555 erneut in Augsburg verhandelt, wo Ferdinand I. seinen Bruder, den Kaiser, vertrat. Es wurde Friede geschlossen mit protestantischen Ständen. Nun waren sie nicht mehr reichsrechtlich zu verfolgende Ketzer. Der konfessionelle Streit sollte ein Ende finden. Neben der katholischen wurde nun auch die lutherische Konfession anerkannt. Cuius regio, aius religio lautet die später dafür gefundene Formel. Der Landesherr durfte entscheiden, welche Konfession künftig auf seinem Territorium gelten sollte. Für die Untertanen war das Bekenntnis zwingend. Wer dagegen aufbegehrte, durfte allerdings auswandern. In den freien Reichsstädten Süddeutschlands, die überwiegend evangelisch geworden waren, wurden der katholischen Minderheit Religionsausübung und Kirchengut garantiert. Wer als geistlicher Fürst evangelisch wurde, musste sein Amt aufgeben. Der Augsburger Religionsfriede war eine Art Grundgesetz für eine konfessionelle Koexistenz, auf der Basis von über 100 Paragraphen. Das Reich, die löbliche deutsche Nation, sollte vor dem Untergang gerettet, der Weg zu einer Überwindung der Spaltung offen gehalten werden. Kaiser Karl V., der die Einheit der Christen bis zuletzt wahren wollte, dankte ein Jahr nach der Einigung von Augsburg zutiefst resigniert ab und zog sich in eine Villa nahe dem Kloster San Juste zurück. Bezüglich seiner Nachfolge hatte er sich mit den protestantischen Wahlfürsten arrangieren müssen. 2 Jahre später starb er. Sein spanisches Königreich blieb erzkatholisch. Auch in Frankreich wurde der Katholizismus Staatsreligion. Protestantische Minderheiten ließ der König brutal unterdrücken oder aus dem Land jagen. In England blieb die Kirche ebenfalls ungeteilt, löste sich jedoch von Rom, wurde anglikanisch. Bis heute ist der König ihr Oberhaupt. Auch die skandinavischen Länder wurden protestantisch. Und wie lautete die Bilanz für das Alte Reich? Der Versuch des Kaisers, die konfessionelle Trennung zu überwinden, blieb ohne Erfolg. Das Reichsgebilde war geschwächt, die Territorialstaaten wurden mächtiger. Es sind jetzt die Fürsten, die das Kaisertum in deutschen Landen regieren, sagte Martin Luther 1530. Nur der Rückzug auf friedlichen Ausgleich und der Verzicht, die religiöse Wahrheitsfrage zu lösen, retteten das Reich vor dem Zerfall. Zwar wurde mit der deutschen Sprache, der Luther neues Leben einhauchte, das einende Band der künftigen Kulturnation geknüpft, doch die religiöse Spaltung sollte die Frage nach der nationalen Einigung der Deutschen für Jahrhunderte bestimmen. Der Versuch, 100 Jahre später das Rad der Geschichte zurückzudrehen, sollte zum Auslöser des bis dahin verheerendsten Krieges auf deutschem Boden werden. Luther ist nicht bloß der größte, sondern auch der deutscheste Mann unserer Geschichte. Dass in seinem Charakter alle Tugenden und Fehler der Deutschen aufs Großartigste vereinigt sind, dass er auch persönlich das wunderbare Deutschland präsentiert. Heinrich Heine. Wallenstein und der Krieg. Er galt lange Zeit als der Krieg der Kriege. Millionen von Menschen starben durch Hunger, Seuchen und rohe Gewalt. Scheinbar endlose 30 Jahre währte der deutsche Krieg, der im Namen des Glaubens, aber auch für Macht, Unabhängigkeit und um die Vormachtstellung in Europa ausgefochten wurde. Albrecht von Wallenstein wusste die Chancen, die sich ihm in dieser Zeit boten, zu nutzen. Als Generalissimus des Kaisers stieg er zu einem der mächtigsten Männer im Reich auf. Am Ende erkannte er, dass dieser gnadenlose Krieg mit militärischen Mitteln nicht zu gewinnen war. Der Kaiser unterstellte ihm Hochverrat und ließ ihn ermorden. Manches von dem, was ihm zum Ausgleich der verschiedenen Interessen und zur Beendigung der kriegerischen Auseinandersetzungen vorschwebte, wurde später verwirklicht. Im Westfälischen Frieden. Der Fenstersturz. Schicksalstag war der 23. Mai 1618. Mit einem Gewaltakt auf der Prager Burg nahm eine der dunkelsten Epochen in der deutschen und europäischen Geschichte ihren Anfang. Teilnehmer einer böhmischen Ständeversammlung warfen 2 kaiserliche Statthalter und einen Geheimschreiber kurzerhand aus dem Fenster. Dank göttlicher Fügung, genau genommen eines Misthaufens im Burggraben, überlebten die Männer den Sturz aus 17 Meter Höhe. Der Prager Fenstersturz war zweifellos ein Akt offener Rebellion, bedeutete den Bruch der böhmischen Stände mit dem Habsburger Ferdinand von Steiermark, ihrem katholischen Landesherrn, der im Vorjahr zum König von Böhmen gekrönt worden war, ohne Beteiligung der dortigen Landstände. In Prag entzündeten sich die politischen und religiösen Konflikte der Zeit. Was waren die Hintergründe? Es ging um Religionsfreiheit und politische Eigenständigkeit. Um die Machtbalance zwischen Kaiser und Reichsgliedern, zwischen dem Landesherrn und den Ständen. Im Jahr 1555 war das Nebeneinander der Konfessionen, der römischen Kirche und der Confessio Augustana, damit waren die Anhänger Luthers gemeint, im Reich geregelt worden. Doch der Augsburger Religionsfriede erwies sich als fragiles Gebilde, das schließlich in Böhmen zerbrach. Das Land, das seit den sogenannten Hussitenkriegen des 15. Jahrhunderts immer wieder von religiös motivierten Auseinandersetzungen erschüttert wurde, war um 1600 mehrheitlich protestantisch. Der sogenannte Majestätsbrief garantierte den Ständen die Religionsfreiheit. Der Vorgänger Ferdinands, Kaiser Matthias, hatte aber in zwei Städten protestantische Kirchen abreißen lassen. Das provozierte den Widerstand der böhmischen Stände. Und trotz eines Verbots kam es zu einer Versammlung in Prag, die mit dem Fenstersturz endete und den Herrscher in Wien unvorbereitet traf. Der Historiker Johannes Burckhardt sieht in der böhmischen Erhebung eine Art Staatsgründungsexperiment. Eines, das beispielhaft war für die Situation im konfessionell gespaltenen, in viele Territorien und Reichsstädte zersplitterten Reich. Böhmen gehörte von alters her zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Der König war Angehöriger des Kurfürstenkollegs. Nun bestand sogar die Aussicht, dass ein lebensfähiger Bundesstaat entstand, gegründet auf eine Verfassung, die für den Fall ihrer Verletzung durch den Landesherrn die Stände von allem Gehorsam entband. Vor allem die weitgehende Steuerhoheit, die wiederum für den Aufbau eines eigenständigen Heeres unerlässlich war, stellte ein wichtiges Machtinstrument dar. Als man in Böhmen zur Tat schritt, schien der Boden für eigene Staatlichkeit in konfessioneller, politischer und militärischer Hinsicht bereitet, so urteilt jedenfalls der Schweizer Historiker Burckhardt. Der Prager Fenstersturz gab den Anlass für eine entscheidende Kraftprobe mit dem Landesherrn, dem König. Über die religiösen Motive hinaus hatten die Stände die Machtfrage aufgeworfen. In diesem Klima des Umsturzes wartete ein Mann, der zur wohl schillerndsten Figur des Dreißigjährigen Krieges werden sollte, auf seinen großen Auftritt. Albrecht von Wallenstein, kaiserlicher Obrist und zugleich solcher der mährischen Stände. Ein Mann, der sich bereits als Militär- und Kriegsunternehmer bewährt hatte. Niemand vermag zu sagen, inwieweit er die Sprengkraft der böhmischen Rebellion mit vorausschauendem Kalkül einzuschätzen wusste. Wie viele seiner Zeitgenossen neigte er der Astrologie zu, suchte er in seinem Horoskop nach Hinweisen auf sein Schicksal. Johannes Kepler, der angesehene Astronom, hatte die Sterne in seinem Auftrag befragt und ihm jedenfalls großen Ehrendurst und Streben nach Macht bescheinigt. Als sich der böhmische Konflikt ausweitete und Truppen der aufständischen Böhmen Niederösterreich durchstreiften, war sich Wallenstein noch nicht sicher, auf welche Seite er sich schlagen sollte. Die Frage war, wer die größeren Gewinne versprach. Der Tag der Entscheidung nahte im Sommer 1619. In Wien war Kaiser Matthias kinderlos gestorben. Sein Neffe Ferdinand von Steiermark, der zuvor schon die böhmische und die ungarische Krone erlangt hatte, wurde am 28. August 1619 von den Kurfürsten zu seinem Nachfolger, als römisch-deutscher Kaiser gewählt. Doch Ferdinand II. Fehlten die Mittel, um ein schlagkräftiges Heer gegen die Aufständischen zu mobilisieren. Heeresorganisation und Steuerverwaltung oblagen auch in Österreich den Ständen. Und diese zeigten sogar Sympathien für die Böhmen. Mit einem Husarenstreich setzte Wallenstein alles auf eine Karte. Er entschied sich für den neuen Kaiser als Geschäftspartner und befahl seinen Kürassieren den Überfall auf das Schatzmeisterquartier der mährischen Stände, die sich nach langem Zögern den böhmischen Rebellen angeschlossen hatten. Fast 100.000 Taler wurden geraubt. Mit der Beute und begleitet von 200 Kürassieren begab sich Wallenstein nach Wien. Für Ferdinand II. Kam der verwegene Oberst wie gerufen. Der Kaiser kannte ihn und er wusste Wallensteins Loyalität seit dem Krieg gegen Venedig zu schätzen. Nun machte ihm der Condottiere, der schon als junger Mann zum katholischen Glauben übergetreten war, ein verlockendes Angebot. Auf eigene Kosten wollte er Truppen ausheben und gegen die aufständischen Böhmen ins Feld führen. Wallenstein pokerte hoch. Sein Coup im Schatzmeisterquartier wurde in Mähren als Hochverrat angesehen. Er riskierte dort immensen Grundbesitz. Die Ständekasse habe er vor den Rebellen retten wollen, soll Wallenstein bei der kaiserlichen Audienz gesagt haben. Dem Herrscher imponierte die Tat. Zwar schickte Ferdinand das Beutegut später zurück, doch er ging auf Wallensteins Anerbieten ein, Truppen für den Kampf gegen die böhmischen Aufständischen anzuwerben und einzusetzen. Ein folgenschwerer Pakt. In der großen Politik setzte Ferdinand II. Auf einen standesgemäßen Verbündeten. Herzog Maximilian I. von Bayern, der Direktor der 1609 gegründeten Liga, eines Zusammenschlusses katholischer Reichsstände, stellte Unterstützung in Aussicht und erklärte sich bereit, als Oberbefehlshaber der kaiserlich-ligistischen Truppen in den Kampf gegen die Rebellen zu ziehen. Der Bayer war ein unermüdlicher Arbeiter und Bürokrat, der einen gut funktionierenden Territorialstaat regierte, sagt der Zürcher Historiker Bernd Röck. Zugleich war er ein fanatischer Verfechter des katholischen Glaubens, dem er mit aller Macht wieder zum Durchbruch verhelfen wollte. In der Hofkapelle der Münchner Residenz schloss der Kaiser mit dem Herzog einen folgenschweren Bund. Als Lohn für die Rückgewinnung Böhmens versprach Ferdinand II. Dem Bayern die Pfälzer Kurwürde und die Übertragung der Oberpfalz. Das barg Sprengstoff. Der Pfälzer Kurhut gehörte nämlich Friedrich V., dem Führer der Union, eines Bundes von 8 protestantischen Fürsten und 17 Städten im Reich. Doch damit nicht genug. Friedrich war auch eine Art Gegenkönig zu Ferdinand. Denn noch bevor dieser zum Kaiser berufen wurde, hatten ihn die böhmischen Stände als Landesherren abgesetzt und dafür den Pfälzer Kurfürsten zum König von Böhmen gewählt. So war an einen territorial begrenzten Schlagabtausch nicht mehr zu denken. Er würde von Anfang an bis in die Mitte des Reiches ausgreifen. Die Dynastie der Habsburger herrschte damals über große Teile Europas. 1522, in der Regierungszeit Karls V., war es in einem Hausvertrag zu einer Aufteilung in eine spanische und österreichische Linie gekommen, die sich, trotz oft unterschiedlicher Interessen, in vielen Konflikten unterstützten. Spanien versprach nun Waffenhilfe für den Kampf gegen die Rebellen in Böhmen und rechnete im Gegenzug mit der Unterstützung des Kaisers im schwelenden Konflikt mit den abtrünnigen niederländischen Provinzen. So gab es viele potenzielle Brandherde für den künftigen Krieg. Das Heer der katholischen Liga, vom Bayernherzog persönlich befehligt, marschierte 1620 Richtung Prag, um dem Kaiser und der katholischen Sache zum Sieg zu verhelfen. Am 7. November stand die Streitmacht vor der böhmischen Hauptstadt. Am Weißen Berg formierten sich die gegnerischen Heere zur ersten Schlacht des Dreißigjährigen Krieges. 28.000 ligistische Kavalleristen und Infanteristen nahmen im Morgengrauen den Kampf gegen die Truppen der böhmischen Rebellen auf, etwa 21.000 Soldaten. Vor der Schlacht wurde auf beiden Seiten gesungen, gepredigt und gebetet. Macht und Religion. Der Dreißigjährige Krieg war zweifellos ein Religionskrieg. Und er war es auch nicht, urteilt der Zürcher Historiker Bernd Röck. Es ging natürlich um einen irdischen Machtpoker. Einige Konfliktlinien waren im irdischen Reich der Deutschen ja nicht neu. Neben dem Gesetz der Konfessionen ging das Ringen um das Kräfteverhältnis von Kaisertum und Fürsten, Reich und Territorien, Landesherren und Ständen weiter. So war die konfessionelle Lagerbildung keineswegs durchweg konsequent. Rückte die Machtfrage in den Vordergrund, war die religiöse Zugehörigkeit oft zweitrangig. Aber dennoch war es auch ein Glaubenskrieg. Die Soldaten in den Diensten der Mächtigen verstanden sich häufig als Werkzeuge eines höheren Willens. Sie wussten sich in Gottes Hand, und es ging nicht um die sterblichen Leiber, sondern um die unsterblichen Seelen. Und genau deshalb wurde der Kampf bis zum Äußersten getrieben. Und als der Krieg auf dem Höhepunkt war, versuchte man wirklich ernst zu machen und das Reich wieder einer einzigen Konfession unterzuordnen, so Röck. Am Morgen des 8. November 1620 kam es vor den Toren Prags zur Schlacht am Weißen Berg. In nur 2 Stunden gelang es den Kaiserlichen, den Sieg zu erringen. Militärisch hätte der Krieg nun ein schnelles Ende finden können. Friedrich von der Pfalz, der gegnerische Winterkönig, wie die kaiserliche Propaganda ihn nun wegen seiner kurzen Regentschaft spöttisch nannte, floh in die protestantischen Niederlande. Prag war wieder fest in der Hand des katholischen Kaisers Ferdinand, der die protestantischen Böhmen erneut herausforderte. Mit einer Schere zerschnitt er den Majestätsbrief, der Adel, Bürgern und Bauern seit 1609 die Religionsfreiheit garantierte. Die Folge: Tausende Protestanten mussten Böhmen verlassen und verloren ihre Güter. An ihre Stelle traten landfremde katholische Adlige. Die Neuregelung der Eigentumsverhältnisse diente der Schaffung neuer Loyalitäten zum habsburgischen Herrscherhaus. Laut einer Schätzung wurden 2 Drittel des böhmischen Grundbesitzes im Wert von etwa 43 Millionen Talern beschlagnahmt, verhökert, umverteilt. Auch Albrecht von Wallenstein schlug aus dem Sieg Kapital. Er erhielt seinen verlorenen Besitz zurück und nutzte die Gelegenheit, 50 weitere Adelsgüter weit unter Wert zu erwerben. Zudem wurde er zum Militärverwalter von Prag ernannt. Es war der Beginn eines kometenhaften Aufstiegs. Als am 21. Juni 1621 auf dem Altstädter Ring in Prag die Todesurteile gegen gefangene Rebellen vollstreckt wurden, bewachten seine Soldaten die Hinrichtungsstätte. Er selbst schaute dem Prager Blutgericht von einer Tribüne aus zu. Er war brutal, hart, ein Machtmensch, der die Gelegenheit beim Schopf zu ergreifen wusste und der es perfekt verstand, die Umbrüche der böhmischen Revolte zu seinen Gunsten zu nutzen, urteilt Bernd Röck. Am Fuße der Prager Burg ließ Wallenstein ein prächtiges Palais errichten. Ein Deckengemälde zeugt von seinem Selbstverständnis. Es verherrlicht ihn als Kriegsgott auf einem Triumphwagen. Mit dem Prager Blutgericht wurde ein Abschreckungsexempel zur rücksichtslosen Durchsetzung des kaiserlichen Rechtsstandpunkts statuiert. Böhmen in der Präambel der neuen Landesordnung als ein mit dem Schwert zum Gehorsam gebrachtes Erbkönigreich bezeichnet und die Gewalt über die Gesetzgebung allein dem König zugesprochen. Der eigentliche Gewinner der ersten Kriegsjahre war jedoch Maximilian von Bayern. Der Kaiser löste sein brisantes Versprechen ein und belehnte ihn mit der pfälzischen Kur. Maximilian habe das Heer der Rebellen durch Verleihung göttlicher Gnaden und Beistand obsiegt. Friedrich V., der Kurfürst und böhmische König von der Stände Gnaden, wurde zum Rädelsführer einer im Reich deutscher Nation niemals erhörten, gesehenen, noch gelesenen Rebellion erklärt und unter des Heiligen Reiches Acht gestellt. Die Übertragung des Pfälzer Kurhutes auf Maximilian stabilisierte die katholische Mehrheit im Kurfürstenkolleg. Für die protestantische Seite waren Vertreibung und Ächtung des unterlegenen Winterkönigs eine tiefe Demütigung. Vor allem aber fürchtete sie einen weiteren Machtverlust, die kaiserliche und katholische Vorherrschaft. Der Krieg zieht weitere Kreise. Der sogenannte Böhmisch-Pfälzische Krieg 1618 bis 1623 stand nur am Beginn einer Spirale der Gewalt, die, im Wortsinn, immer weitere Kreise zog. Der Berliner Historiker Heinz Schilling sieht die Einbeziehung internationaler Machtinteressen als wesentliche Triebkraft dieser Eskalation. Da waren die niederländischen Generalstaaten, die von Habsburg unabhängig sein wollten. Ihnen war an einer Schwächung Ferdinands gelegen, so dass sie sich schon aus Selbsterhaltungstrieb, so Schilling, als Finanziers der protestantischen Stände im Reich einmischten. Auch andere Parteien griffen ein. Als der kaiserliche General Tilly nach Norden vorstieß, drohte die Rekatholisierung verschiedener protestantisch gewordener niederdeutscher Bistümer. Das rief König Christian IV. Von Dänemark, der die Bistümer Bremen, Verden, Osnabrück und Magdeburg mit Administratoren aus seinem eigenen Haus besetzen wollte, auf den Plan. Als Herzog von Holstein war auch er deutscher Reichsfürst, wurde nun zum Führer des protestantischen Widerstands, überdies finanziell unterstützt durch englische Subsidien. Für Ferdinand änderte sich damit die Lage erheblich. Die katholische Liga unter Führung Maximilians von Bayern konnte nicht an allen Fronten kämpfen. Der Kaiser sah sich gezwungen, eine eigene Streitmacht zu mobilisieren. Dies war der Moment, in dem Wallenstein seine große Chance witterte. Er machte das unwiderstehliche Angebot, binnen kurzer Zeit ein 24.000 Mann starkes Heer aufzustellen. Ferdinand II. Willigte im Juni 1625 ein. Der Habsburger ernannte den Aufsteiger zum Herzog von Friedland in Böhmen und zum kaiserlichen Generalissimus. Wallenstein, nun mit einer außergewöhnlichen Machtfülle ausgestattet, erwies sich als Finanzgenie und glänzender Organisator. Es gelang ihm tatsächlich, mit 40.000 Mann eine weitaus größere Anzahl Söldner zu rekrutieren als versprochen. Im Reich herrschte zu Beginn des Krieges eine wirtschaftliche Krise, die der Kriegsunternehmer für die Rekrutierung von Soldaten zu nutzen wusste, nennt der Potsdamer Militärhistoriker Bernhard Kröner als Hintergrund. Immer mehr Männer und Frauen suchten Unterschlupf in den Armeen, um der drohenden Verelendung zu entgehen. Doch wie sollten die Truppen versorgt werden? Söldner können nicht von der Luft leben, sagte Ernst von Mansfeld, einer jener Heerführer dieser Zeit, die ohne jede religiöse oder politische Überzeugung nur auf Kriegsgewinn und Beute aus waren. Wenn sie kein Geld haben, werden sie es finden und niemanden schonen, auch keine Kirchen, Gräber und Grüfte. Der tolle Christian, Herzog aus dem Hause Braunschweig, antwortete auf die Frage, weshalb er ins Feld ziehe, dieweil ich Lust zum Krieg habe. Den verwundeten linken Arm ließ er sich unter Trompetenschall abnehmen. Zur Feier des Tages wurde eine Münze geprägt. Altera restat, der andere bleibt. Was bei den einen wie wilde Plünderei anmutet, erklärte Wallenstein zum Prinzip seiner Militärmaschinerie. Der Krieg muss den Krieg ernähren. Mit seiner Streitmacht zog der Generalissimus im September 1625 nach Norden, in Richtung Halberstadt und Magdeburg. So begann die zweite Phase des sich ausweitenden Flächenbrandes, der Dänisch-Niedersächsische Krieg, 1625 bis 1629. Der Feldherr baute auf die Strategie der Abschreckung durch sein gewaltiges Heer. Ziel war die kampflose Übergabe feindlicher Städte und Territorien. Wallenstein wollte seine Armee, sein Kapital, schonen. Im April 1626 musste er seine erste Schlacht schlagen. Er besiegte Mansfeld an der Dessauer Brücke und verfolgte ihn bis nach Ungarn. Die Bevölkerung der besetzten Gebiete beutete er hemmungslos aus. Mit dem schweren Körper des Heeres legt er sich auf das Reich und saugt so lange an seinem Blut, bis es um Gnade schreit, hieß es über den Heerführer. Um die Armee mit allem Lebensnotwendigen zu versorgen, wurden ganze Landstriche buchstäblich kahl gefressen und verwüstet. Immer mehr Stände verweigerten die Zahlung der Kriegssteuern, der Kontributionen. Mancherorts wurde der Bevölkerung eine Abgabe von bis zu 10% ihres Besitzes auferlegt, Geld und Schmuck, Land und Vieh. In einigen Gegenden erhöhte sich die Abgabenlast sogar auf ein Viertel des Vermögens. Konnten die Menschen kein Geld für den Krieg aufbringen, so fielen Wallensteins Eintreiber über sie her und raubten alles, was sie finden und aus ihren Opfern herauspressen konnten. Im August 1626 brachten die vereinten Heere Wallensteins und Tillys, des Oberkommandierenden der Liga, dem Dänenkönig bei Lutter am Barenberge, eine schwere Niederlage bei. Beide Feldherren stießen bis nach Holstein und Jütland vor, bis der dänische Widerstand vollständig zum Erliegen kam. Am 22. Mai 1629 übernahm Wallenstein erstmals auch die politische Regie und handelte in Lübeck den Frieden mit Dänemark aus. Schon vorher hatte ihn der Kaiser zum General des Ozeanischen und Baltischen Meeres ernannt. Das Vordringen der Gegenreformation bis an die Ostsee alarmierte König Gustav II. Adolf, denn neben Dänemark erhob auch Schweden Anspruch auf das Dominium Maris Balticae und erklärte von undenklichen Jahren her, den Schutz über die Ostsee und ihre Städte auszuüben. Einmal mehr zeigte sich, dass es auch den Staaten in der Peripherie Europas nicht gleichgültig war, wie sich die Machtverhältnisse in der Mitte Europas gestalteten. Die einen sorgten sich um das konfessionelle Gleichgewicht, den anderen ging es um eigene Hegemonie oder Unabhängigkeit. Fürsten gegen Wallenstein. Auch die Mächte im Innern des Reiches bangten um die Balance, ließen sich von Wallenstein herausfordern. Im eigenen Lager hatte der Feldherr wohl die schlimmsten Feinde. Der Kaiser hatte ihn zum Lohn für seine kriegerischen Erfolge mit den Herzogtümern Mecklenburg belehnt. Wallenstein hatte damit den Rang eines Reichsfürsten erworben. Voraussetzung für diesen Aufstieg aber war die Absetzung der legitimen Herzöge von Mecklenburg. Ein gravierender Bruch des tradierten Reichsrechts, gegen den sich Widerstand von Reichsständen beider Konfessionen regte. Gemeinsam bangten sie um die fürstliche Libertät, die als deutsche Freiheit galt. In den Augen der deutschen Fürsten schien der böhmische Parvenu zu einem heimlichen Kaiser aufzusteigen. Maximilian von Bayern ließ den Provokateur von dem Kapuzinermönch Valeriano Magni bespitzeln, der ein geheimes Gutachten über Wallenstein anfertigte, in dem er behauptete, dieser habe es auf die Krone abgesehen. »Willst du den Kaiser sehen?« fragte eine Flugschrift und verdächtigte den Generalissimus, den Meister vom Deutschland spielen zu wollen. Doch offenbar hatte Wallenstein ganz andere Hintergedanken in der Herrscherfrage. So soll er gegenüber französischen Gesandten zum Ausdruck gebracht haben, der Kaiser, und das war immer noch Ferdinand, müsse wie der französische König absoluter Herr werden über die deutschen Fürsten. Ein Kaiser sei genug, man brauche nicht noch einen in München. Das war nicht nur ein Affront gegen Kurfürst Maximilian, es war ein Angriff auf die föderale Tradition des Reiches, die fürstliche Eigenständigkeit. Die Gewichte auf der Waage der Macht verlagerten sich. So stand das erste Jahrzehnt des Dreißigjährigen Krieges ganz im Zeichen des Kaisers, kommentiert Historiker Heinz Schilling dessen Siegeszug. Es sah einen Moment so aus, als wenn es Ferdinand gelingen würde, noch einmal die Entwicklung zurückzudrehen, die im 16. Jahrhundert zu Ungunsten des Kaisers verlaufen war und zugunsten der Stände. Das Rad der Geschichte zurückdrehen. Des Kaisers Machtstellung schien nach dem Sieg über Dänemark so gefestigt, dass er sich zu einem folgenschweren Schritt entschloss und das sogenannte Restitutionsedikt erließ. Es zwang die Protestanten zur Rückgabe aller seit 1552 eingezogenen geistlichen, also vormals katholischen Güter. Es galt laut kaiserlichem Willen, emsiglich vorzugehen, damit durch ungleiche Auslegung des Religionsfriedens die Reichsstände nicht weiter untereinander in Zwietracht und Misshelligkeit geraten. So sollten die Erzbistümer Bremen und Magdeburg wieder katholisch werden, sodass vor allem die norddeutschen evangelischen Stände ihre konfessionelle und territoriale Integrität gefährdet sahen. Notfalls mit Waffengewalt sollten Kirchen und Klöster wieder den Besitzer wechseln. Auf der Grundlage der während der Reformation angeeigneten Kirchengüter hatten die protestantischen Fürsten ihre Territorialherrschaften massiv ausgebaut, und das war nicht ohne weiteres rückgängig zu machen. Außerdem hätte die Durchführung dieses Edikts einen solchen Machtgewinn für den Kaiser bedeutet, dass dies auch den Unwillen der katholischen Reichsstände hervorrufen musste. Doch Ferdinand war unbeirrbar und glaubte an seinen göttlichen Auftrag. Er wollte das Rad der Geschichte zurückdrehen. Lange Zeit galt er in den Augen der Forschung als schwacher Herrscher, der von seinen Beichtvätern abhängig war und nur das tat, was ihm andere einflüsterten. Bernd Röck sieht das heute anders. Ich glaube, dass man keine Beichtväter braucht, um die Motive eines Kaisers zu begreifen, der hier ein frommes Werk vollbringen wollte. Die Waffenerfolge, die er bis dahin erreicht hatte, mussten ihn in der Meinung bestätigen, dass Gott genau dies mit ihm vorhatte, nämlich die Erfolge auf dem Schlachtfeld in ein Edikt umzumünzen, das das Reich zum rechten Glauben zurückführt. Doch selbst auf katholischer Seite wurde das Edikt als Angriff auf reichsständische Freiheiten erachtet, die der Kaiser mit Wallensteins gewaltiger Armee im Rücken einzuschränken gedachte. Während Wallenstein Pläne zum Bau einer kaiserlichen Ostseeflotte verfolgte, zeichnete sich am Horizont das Eingreifen der Schweden ab. Der Generalissimus hatte das Restitutionsedikt heftig kritisiert, weil er eine Intervention der protestantischen Macht aus dem Norden befürchtete. Die Erbitterung wird so groß sein, dass alle sagen, der Schwede soll nur kommen. Ein erbitterter Gegner Wallensteins war der Beichtvater Kaiser Ferdinands, Wilhelm Lamormaini, Jesuit und militanter Drahtzieher der Rekatholisierung. Einen Feldherrn habt ihr euch gewählt, der die Religion für nichts achtet, der nicht Gott um Rat fragt, sondern die Magier, der den Krieg vernachlässigt, rasend schier und verblendet durch Hochmut. So diskreditierte er Wallenstein immer wieder. Im Jahr 1630 schickten die Soldaten Gottes, wie man die Jesuiten nannte, eine Delegation zum Kurfürstentag nach Regensburg, um ihre Interessen durchzusetzen. In der Stadt an der Donau wollte man über Krieg und Frieden verhandeln. Und es ging um die Zukunft des Generalissimus. Auf dem Kurfürstentag machten sich Maximilian von Bayern und die Jesuiten zu Wortführern einer Kampagne gegen Wallenstein. Sein steiler Aufstieg, seine Überheblichkeit und Missachtung der Fürsten hatten Neid und Hass hervorgerufen. Die Landesherren setzten den Kaiser unter Druck und forderten Wallensteins Absetzung. Ferdinand saß zwischen allen Stühlen. Dass er die geplante Wahl seines Sohnes zum König nicht durchsetzen konnte, zeigt, wie abhängig er in seiner Stellung war. Er konnte sich nicht einmal der Unterstützung der katholischen Kurfürsten sicher sein. Für einen historischen Moment war selbst eine militärische Konfrontation zwischen dem Kaiser und der Liga katholischer Reichsfürsten nicht ausgeschlossen, urteilt Johannes Burckhardt. Als heftige Klagen über die Gräueltaten der kaiserlichen Heere und ihres Generalissimus laut wurden, willigte Ferdinand widerstrebend ein, die Truppen zu reduzieren. Er musste in allen Punkten nachgeben und opferte schließlich Albrecht von Wallenstein. Die Stimmungslage beschreibt der Berliner Historiker Heinz Schilling wie folgt. Bei den Reichsständen insgesamt, und zwar auch und gerade bei den weltlichen katholischen Fürsten, herrschte die Besorgnis, die Allmacht der Habsburger stieße noch im letzten Moment die seit Generationen zugunsten der Fürstenfreiheiten verlaufene Verfassungsentwicklung wieder um und führe letztlich zur Errichtung eines absolutistischen Kaiserstaates auf der Spitze der Wallensteinschen Schwerter. In Regensburg bekam der Kaiser nun die Folgen seiner autokratischen Reichspolitik zu spüren. In der kaiserlichen Armee sahen die Fürsten eine akute Bedrohung der ständischen Freiheiten und ein gefährliches Instrument für eine Umgestaltung des Reiches in eine reale Monarchie oder eine von Wallenstein angeführte Militärdiktatur. Der Gescholtene soll seine Entmachtung ruhig und gelassen vernommen haben. Vielleicht ahnte er, dass seine Zeit noch nicht abgelaufen war. Denn inzwischen wurde seine Prophezeiung Realität. Gustav II. Adolf, der Löwe aus Mitternacht, betrat die Bühne des Krieges. Kein Zeitpunkt hätte für die Kriegspläne des Schwedenkönigs günstiger sein können. Am 6. Juli 1630 landete er mit seinem 13.000 Mann starken Heer an der Ostseeküste. Er stieß auf keinen Widerstand, sondern wurde als Retter des deutschen Protestantismus begrüßt. Gustav Adolf konnte in aller Ruhe seine Operationsbasis für die geplante Offensive ausbauen. Bis zum Jahresende gelang es ihm, sein Heer auf 40.000 Mann zu verstärken. Dabei profitierte er von den Zerfallserscheinungen in der kaiserlichen Streitmacht. Nach Wallensteins Absetzung brach das Kontributionssystem zusammen. Zahlreiche Offiziere und Tausende von Söldnern wurden entlassen, von denen viele zu den Schweden überliefen. Geld für seinen Feldzug erhielt Gustav Adolf von Frankreich, wo Kardinal Richelieu, die rote Eminenz am Hof Ludwigs des 13., zielstrebig auf das Ende der habsburgischen Vormachtstellung in Europa hinarbeitete. So wirkte die alte Rivalität der europäischen Herrscherhäuser in den Krieg auf deutschem Boden hinein. Es war der Beginn der dritten Phase des Dreißigjährigen Krieges, der Schwedische Krieg, 1630 bis 1635. Im Bündnisvertrag von Bärwalde sicherte das katholische Frankreich den protestantischen Schweden Hilfsgelder in Höhe von 400.000 Reichstalern pro Jahr zu. Ziel der verdeckten französischen Intervention war die Durchsetzung der Vorrangstellung des allerchristlichsten Königs in Europa mit allen Mitteln. Allerchristlichster König war seit dem Spätmittelalter der Ehrentitel französischer Herrscher. Im Bündnis mit den Schweden lag die Chance, den französischen König zum mächtigsten Souverän Europas zu machen. Mit der Entscheidung für Schweden, das heißt für die konfessionell andere Seite, wich Frankreich eindeutig vom Schema des Religionskriegs ab. Als Nachfolger Wallensteins musste sich Tilly zunächst der schwedischen Angriffe allein erwehren, mit einer verkleinerten und demoralisierten Streitmacht. Im Frühjahr 1631 trieb Gustav Adolf die Kaiserlichen vor sich her und bemächtigte sich der befestigten Stadt Frankfurt an der Oder, wo er 8 gegnerische Regimenter überrumpelte. In dieser Situation setzte Tilly auf die schnelle Einnahme der Stadt Magdeburg, um an die üppig gefüllten Depots zu gelangen. Eine Entscheidung, die Gustav II. Adolf Veranlassung für einen einzigartigen Propagandafeldzug gab. Magdeburg, die feste Burg, eine Bastion des Luthertums, sollte unbedingt gehalten werden. Die katholische Liga wollte den symbolträchtigen Schauplatz um jeden Preis erobern. Der Untergang Magdeburgs. Im März 1631 begann Tilly mit der Belagerung der traditionsreichen Elbestadt. Tag und Nacht wurden Schanzen und Laufgräben gebaut. 32.000 Söldner gruben sich Kilometer um Kilometer an die Befestigungsanlagen heran. Unter den Eingeschlossenen machte sich Endzeitstimmung breit. Die Predigt im Dom nahm Bezug auf den Untergang der heiligen Stadt Jerusalem. Am Abend des 19. Mai 1631 verstummte das Donnern der kaiserlichen Kanonen. Es war ein Zeichen für den bevorstehenden Sturm. Etwa 3.000 Menschen suchten Zuflucht in der Kathedrale, weitere 35.000 verbarrikadierten sich in anderen Kirchen und Kellergewölben. Am frühen Morgen gab Tilly den Befehl zum Angriff. Nur 3 Stunden vergingen, bis die Verteidiger überwältigt waren. Die Soldaten brandschatzten, vergewaltigten und mordeten in der eroberten Stadt. Am Ende versank sie in Schutt und Asche. Das Inferno ging als Magdeburger Bluthochzeit in die Geschichte ein. Fast 30.000 Menschen verloren ihr Leben. Binnen kurzer Zeit verbreitete sich die Kunde vom Magdeburger Massaker weit über die Grenzen des Reiches hinaus. Was geschehen war, vertiefte den Riss zwischen den Konfessionen, spaltete die Deutschen mehr als jedes andere Ereignis seit den Tagen der Reformation. Die Katholiken feierten die Erstürmung der Bastion der Rebellen mit Dankprozessionen und Freudenschüssen. Die protestantische Seite prangerte die hemmungslose Gewalt von Seiten der Katholiken an. Das Ausmaß des Grauens könne mit Worten nicht beschrieben und mit Tränen nicht beweint werden, berichteten Augenzeugen der Katastrophe. So beispiellos war das Geschehene, dass der deutschen Sprache ein neues Wort hinzugefügt wurde: Magdeburgisieren. Das Ereignis beschwor den Ruf nach Vergeltung herauf. Triumph- und Revanche-Publizistik heizten den Krieg weiter an. Fortan wurde der Schwedenkönig von den evangelischen Flugschriften zum Retter stilisiert, zum Rächer der geschändeten Jungfrau Magdeburg. Hatten die lutherischen und reformierten Landesherren in ihm bislang eher den Machtmenschen als den Befreier gesehen, so schwenkten sie nach Magdeburg bedingungslos auf seine Seite. Auf Flugblättern trat der Löwe aus Mitternacht mit seinem Schwert dem Drachen entgegen, einem Ungeheuer namens römische Kirche. Schon seit dem 16. Jahrhundert existierte eine Prophezeiung, der zufolge ein Löwe aus Mitternacht den Adler, den Kaiser, bekämpfen werde. Das realpolitische Motiv, der Drang Gustav II. Adolfs nach Vorherrschaft im Ostseeraum, verschwamm im konfessionell aufgeheizten Klima. Die schwedische Streitmacht landete auf Usedom. Der Krieg ging in eine neue Runde. Der Durchmarsch der Schweden. Sie empfangen ihn wie den Messias, soll Wallenstein die Ankunft des Königs kommentiert haben. In seinem Herzogtum Friedland wartete der Feldherr geduldig auf den Tag, an dem man ihn wieder brauchen würde. Unterdessen trat Gustav Adolf seinen Eroberungszug durch Deutschland an. Dabei erwies sich der König als gewiefter Stratege. Seine Kriegskunst beruhte auf leichten, sehr mobilen Kanonen und flexiblen Einheiten, die den schwerfälligeren Heerhaufen des Kaisers und der Liga überlegen waren. Doch er mied zunächst die offene Schlacht. Zu viel stand auf dem Spiel. Die Zukunft des Protestantismus im Reich, das Schicksal seiner protestantischen Alliierten und die eigene Machtposition. Er brauchte Verbündete. Alles hing von der Entscheidung des lutherischen Kurfürsten Johann Georg von Sachsen ab, der bis zu diesem Zeitpunkt loyal zum Kaiser gestanden hatte. 18.000 Mann hielt er unter Waffen, noch aber war er unschlüssig, gegen wen er sie richten sollte. Tilly wollte den Sachsenfürsten seinerseits mit Waffengewalt zwingen, sich der Liga anzuschließen, und ließ Kursachsen zu großen Teilen verwüsten. Schließlich setzte Johann Georg auf die schwedische Karte. Er unterschrieb einen Vertrag, der ihm zwar seine kurfürstlichen Herrschaftsrechte garantierte, die völlige Direktion aller militärischen Operationen jedoch dem Schwedenkönig übertrug. Auch Georg Wilhelm von Brandenburg wurde zu einem Bündnis mit den Schweden genötigt. Für das Reich markierten die Allianzen evangelischer Fürsten mit den Schweden eine entscheidende Wende. Reichsstände, Glieder des Reiches, an deren Spitze nominell der Kaiser stand, handelten nun wie souveräne Staaten. Hatte für einen Moment die universale Monarchie des Kaisers zur Debatte gestanden, schreibt Historiker Burkhardt, kippte die Entwicklung in ihr Gegenteil um, die in der Konsequenz bis zum Auseinanderfallen des Reiches hätte führen können. Militärisch wendete sich das Blatt in der Schlacht von Breitenfeld am 17. September 1631, bei der das vereinte Heer der Schweden und Sachsen, man schätzt dessen Stärke auf etwa 42.000 Mann, auf die Armee der katholischen Liga traf. Gegen 2 Uhr nachmittags eröffnete Tilly den Kampf und zwang zunächst die Sachsen in die Flucht. Doch den Schweden gelang es, mehrere Kavallerieangriffe abzuwehren und mobile Kanonen mit hoher Schussfrequenz auf kurze Distanz einzusetzen. Tilly verlor seine gesamte Artillerie. Rund 7.600 ligistische Soldaten starben im Geschützfeuer. Nach 10 Jahren militärischer Erfolge war das katholische Übergewicht im Reich dahin. Schweden hingegen war auf dem besten Weg, zu einer europäischen Großmacht aufzusteigen. In Schweden und im evangelischen Deutschland ließ Gustav II. Adolf sich als Verteidiger des Glaubens feiern. Dem Verbündeten Frankreich gegenüber gab er vor, keinen Konfessionskrieg zu führen und allein aus Gründen des machtpolitischen Gleichgewichts gegen das Haus Habsburg zu kämpfen. Auf seinem Siegeszug eroberte König Gustav II. Adolf nach und nach die großen Städte in der Mitte und im Süden des Reiches. Er besetzte Erfurt, Würzburg, Aschaffenburg, Frankfurt und Mainz und ließ sich allerorten enthusiastisch feiern. Den größten Triumph erlebte er in Augsburg, der Geburtsstadt des Protestantismus seit den Weichenstellungen auf den Reichstagen der Lutherzeit. Auch hier hatte Ferdinand II. Das Restitutionsedikt gewaltsam durchsetzen wollen. Die Bewohner sahen im Schwedenkönig den Befreier, empfingen ihn geradezu wie einen zweiten Martin Luther. Nach seinem feierlichen Einzug in die Stadt hörte er die Predigt in St. Anna, der Hauptkirche der Protestanten. Anschließend hielt er eine leidenschaftliche Rede für den Frieden zwischen den Konfessionen. Die Befreiung von Augsburg fand ihr Echo in einer Flut weit verbreiteter Flugschriften, die das Kriegsgeschehen noch mehr aufheizten. Darunter auch Abbildungen vom Löwen, der mit gewaltigen Schwerthieben die katholische Bestie erlegte. Man feierte Gustav Adolf gar als neuen Cäsaren und Herrscher der Welt. Es war ein Siegestaumel, der den Kaiser alarmieren musste. Würde der Gegner bald schon nach Wien vordringen? Gustav Adolf schien sich an die Stelle des Kaisers setzen zu wollen. Ferdinand II. Sah nur einen Ausweg, um seine Herrschaft im Reich zu sichern. Er brauchte wieder einen erfolgreichen Militär an seiner Seite. Wallenstein. Der geschasste Feldherr im Wartestand wusste die schwierige Situation des Kaisers zu nutzen. Er ließ sich ein zweites Mal auf das Spiel um die Macht ein, forderte vom Kaiser nahezu unbeschränkte Vollmachten für Kriegführung und Friedensverhandlungen und erhielt sie. Die Lage wurde immer bedrohlicher, als der Schwedenkönig im März 1632 die Winterquartiere verließ, um in Bayern einzumarschieren. Kurfürst Maximilian schloss sich höchstpersönlich dem dezimierten Heer der Liga an. Die Not war so groß, dass selbst er auf die Unterstützung des wiedereingesetzten Generalissimus hoffte. Dessen Rekrutierungen verliefen überaus erfolgreich. Seine Armee zählte bereits im April über 70.000 Mann. Wallenstein wollte jedoch dem Mann, der zuvor seine Absetzung betrieben hatte, zuerst einmal keine Waffenhilfe leisten. Gustav Adolf führte eine Armee von etwa 37.000 Soldaten gegen Bayern. Er erstürmte das besetzte Donauwörth und besiegte am 4. April 1632 Tilly, der ihn am Lech aufzuhalten suchte. Der kaiserliche Feldherr erlag wenige Tage später seinen Verletzungen. Im katholischen Bayern widerfuhr dem Schwedenkönig erstmals, dass er nicht als Befreier und Retter begrüßt wurde. Auf seinen Befehl kam es zu Morden und Plünderungen, um das Land zu ruinieren. »Bet, bet, morgen kimmt der Schwed«, flüsterten besorgte Mütter ihren Kindern zu. Erstmals kam es auch zu Widerstand in der Bevölkerung. Bauern wie Städter setzten sich zur Wehr. Landleute übten Rache für die Gräueltaten der Soldateska. Gustav Adolf reagierte mit aller Härte. Nur in München, Maximilians Hauptstadt, ließ er Milde walten. »In beschämender Vergeltung für Magdeburg blieb die Stadt verschont«, schrieb ein Beobachter. Am Himmelfahrtstag feierte der Schwedenkönig in der Residenz einen Gottesdienst und besichtigte anschließend die Frauenkirche. Würde sein Siegeszug andauern? Schon bald stand Gustav Adolf vor seiner größten Bewährungsprobe als Feldherr. Wallenstein folgte ihm mit seiner Streitmacht, hatte die Sachsen aus Böhmen vertrieben und sich schließlich bei Eger mit Maximilian und seinen Truppen vereinigt. Gustav II. Adolf wusste, dass er zahlenmäßig stark unterlegen und in offener Feldschlacht sicher chancenlos war. Doch Wallenstein stand schon kurz vor Nürnberg. Dem Schwedenkönig blieb keine Zeit. Er sah sich gezwungen, mit seinem Heer unter den Mauern der Stadt Stellung zu beziehen, um auf Entsatztruppen zu warten. Doch dafür benötigte er befestigte Stellungen. 20.000 Soldaten, zwangsweise ausgehobene Bauern und freiwillige Helfer schufen nach den Plänen Gustav Adolfs um Nürnberg herum ein Bollwerk aus mächtigen Schanzen und tiefen Gräben. Wallensteins Lager. Unweit der Stadt ließ Wallenstein zeitgleich sein Lager errichten, nach Ansicht von Historikern das größte der Militärgeschichte. Sein Ziel war es, die Schweden von allen Nachschubwegen abzuschneiden und buchstäblich auszuhungern. Um Nürnberg und das schwedische Lager herum hoben rund 60.000 Landsknechte und Trossleute in nur 3 Tagen ein 16 Kilometer langes Grabensystem aus. Männer, Frauen und Kinder schütteten Erdwälle auf, bauten Hütten und Schanzen. Die Zeit arbeitete für den Generalissimus. Das Kräftemessen zwischen ihm und dem Schwedenkönig führte zu einer bedrohlichen Situation für die Belagerten. Seuchen brachen aus. Jeden Tag starben rund 300 Menschen an Krankheiten und Hunger. Gustav II. Adolf hatte am Ende mehr als 10.000 Mann verloren. War der Schwedenkönig in eine Falle gegangen? Er wollte sich jedenfalls nicht damit abfinden. Anfang September erteilte er den Befehl zur Erstürmung von Wallensteins Lager. Doch seine Truppen gerieten in das Sperrfeuer der gegnerischen Kanonen. Der Sturmangriff scheiterte. Die Angreifer zogen sich zurück. Ihr Rückzug kam einer Flucht gleich. Daran gab es keinen Zweifel. Der kaiserliche Feldherr hatte den schwedischen Vormarsch gestoppt, dem ruhmreichen König in den Augen der Zeitgenossen eine bittere Niederlage zugefügt. Als Wallenstein weiter nach Sachsen zog, sah sich Gustav II. Adolf gezwungen, ihm zu folgen, um dem sächsischen Kurfürsten Beistand zu leisten und um die Verbindung zur Ostseeküste zu halten. Am 16. November 1632 standen sich Gustav Adolf und Wallenstein bei Lützen gegenüber. »Keinen Fußbreit werde er weichen und lieber krepieren«, verkündete letzterer am Abend vor der Schlacht. 20.000 Schweden und 16.000 Kaiserliche trafen aufeinander. Ein erbittertes Hauen und Stechen setzte ein, das rund 8 Stunden dauerte und bei dem beide Kriegsparteien rund 9.000 Mann verloren. Bis zum Anbruch der Dunkelheit konnte sich keine der beiden Seiten einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Der Tod des Königs. Die Schweden behaupteten das Schlachtfeld und fühlten sich schon als Sieger. Gustav Adolf war seinem bedrängten linken Flügel zu Hilfe geeilt, doch dann geriet er mitten im Kampfgetümmel in eine Schwadron kaiserlicher Reiter. Das Unfassbare geschah. Er wurde von Schüssen getroffen, konnte sein Pferd nicht mehr führen und stürzte inmitten verbissen kämpfender Kürassiere zu Boden. Für einen Moment schien die Zeit stehen zu bleiben. Die Stilisierung des Schwedenkönigs zum Erlöser zeigte nun ihre Kehrseite. In jener abergläubischen Zeit mochte mancher seinen Tod wie ein Gottesurteil sehen. Der Tod Gustav II. Adolfs markierte eine militärische, eine politische, vor allem aber eine moralische Zäsur. Das tragische Ereignis war nach dem Untergang Magdeburgs das zentrale Thema der Publizistik des Dreißigjährigen Krieges. In den Flugblättern überschlugen sich die Meldungen. Die protestantische Seite versuchte zunächst, den König in ihrer Propaganda am Leben zu erhalten. Majestät seien wohlauf, hieß es. Gustav Adolf werde zu Leipzig den Rest von Wallensteins Armee ganz umbringen. Doch der hilflose Täuschungsversuch scheiterte. Auf der anderen Seite kursierten Gerüchte über ein Attentat. Ein kaiserlicher Kürassier, der mehrmals die Fahnen gewechselt habe, habe den Schwedenkönig aus unmittelbarer Nähe erschossen. So sollte der unglaubliche Tod zumindest die Folge katholischer Intrige oder eines verräterischen Hinterhalts sein. Die unter einem Hügel von Toten aufgefundene, von Pferdehufen zertretene Leiche des Königs wurde über Brandenburg und Pommern nach Stockholm gebracht, wo er in der Riddarholmskirche eine prächtige Ruhestätte fand. Seinen Marmorsarkophag schmückten die Fahnentrophäen seiner Siege. Das schwedische Volk verehrte ihn als Gustavus Adolphus Magnus. In Deutschland war die Reaktion erwartungsgemäß gespalten. Den Katholiken galt er als ein neuer Attila, als Geißel Gottes, Die Protestanten sahen ihn weiterhin als Heldengestalt ihres Glaubens. In seinem Epos »Der deutschen 30-jährige Krieg« 1657 schrieb der Dichter Georg Reflinger über den Tod des Monarchen: »Man lese, wo man dich von vielen Kugelwunden, Gustavus, teurer Held, hat gefunden. Hier hat der Schwedenhaupt für Deutschland seinen Geist geopfert, den Gott liebt, den alle Nachwelt preist.« War mit dem Tod des Schwedenkönigs für Wallenstein und den Kaiser etwas gewonnen? Politik und Führung Schwedens erfuhren keine Veränderung. Der tatkräftige Kanzler Axel Oxenstierna übernahm die Leitung der Staatsgeschäfte, während Bernhard von Weimar und dem Feldmarschall Gustav Horn die militärische Leitung des Krieges oblag. Mit Durchhalteparolen riefen die Schweden zum Rachefeldzug auf. Unter neuem Kommando gingen die Kämpfe weiter. »Lauter Glück und lauter Sieg folget ihm und seinem Krieg.« Dieser Schlachtruf bedeutete, dass die Mission des Königs noch nicht erfüllt war. So sprach nichts für ein absehbares Ende des Schlachtens. Vielmehr gelangte Wallenstein zu der Erkenntnis, dass der Krieg mit militärischen Mitteln nicht zu gewinnen war. Als Ökonom war es für ihn ein Gebot der Vernunft, unter solchen Bedingungen auch einen Friedensschluss in Erwägung zu ziehen. Die Logistik seiner Streitmacht funktionierte ohnehin nur noch auf dem Papier. Alle Heere plagten Versorgungsengpässe. Wir wissen aus zeitgenössischen Berichten, dass die Soldaten etwa die Kirchenfenster herausbrachen, um mit dem Blei die Musketenkugeln zu gießen, sagt der Militärhistoriker Kröner. Es gibt Hinweise, dass Soldaten selbst die Wäsche von der Bleiche stahlen, um sich ihre Blöße zu bedecken. Man kann sich die Abgerissenheit der zeitgenössischen Soldaten, was ihre Kleidung angeht, nicht extrem genug vorstellen. Nackend, bloß, ausgemattet sind zeitgenössische Begriffe. Die Kriegsparteien setzten auf die Strategie der verbrannten Erde, um sich gegenseitig auszuhungern. Besser eine Wüste regieren als ein Land voller Ketzer, soll der Kaiser gesagt haben. Doch irgendwann war nichts mehr zu holen. Wallenstein handelte als Unternehmer, der seine Truppen, sein Firmenkapital nicht aufs Spiel setzen wollte. Er agierte deshalb zögerlich, seine Kriegführung wurde defensiver. Vor allem aber erste Verhandlungen mit Sachsen und Schweden nährten am kaiserlichen Hof den Verdacht, er wolle die Seite wechseln. Nach dem Fall von Regensburg hatte ihm Ferdinand II. Befohlen, nach Bayern zu marschieren. Der Generalissimus kam dieser Weisung zunächst nach, zog bis Cham in der Oberpfalz, um dann aber, wegen des einbrechenden Winters, nach Pilsen zurückzumarschieren, wo er die Quartiere beziehen ließ. Das grenzte in den Augen seiner Gegner, bei den katholischen Fürsten und bei Hofe, an Sabotage. Man unterstellte dem Feldherrn sogar, eine Rebellion zu planen. Wallenstein ließ es auf eine Kraftprobe mit dem Kaiser ankommen und unternahm einen riskanten Schritt. Am 12. Januar 1634 ließ er seine Offiziere den Pilsener Revers unterschreiben. Darin verpflichteten diese sich, einzig und allein dem Befehl ihres Generalissimus zu folgen und ihm die Treue zu halten. Auch im Falle einer Absetzung. Der Vorgang wurde nach Wien gemeldet. Es war der Anfang vom Ende Wallensteins. Ferdinand II. Bangte um seine kaiserliche Autorität und in seiner Umgebung wuchs die Kritik an den selbstherrlichen Attitüden des Emporkömmlings. Drahtzieher einer erneuten Kampagne waren wieder die Jesuiten. Sie bezichtigten den renitenten Militär, den Krieg schmählich zu vernachlässigen, um dem törichten Gespinst eines Friedens nachzujagen. Wallensteins Ende. Eigenmächtig begann der kriegsmüde Feldherr, mit der protestantischen Seite zu verhandeln. Er hatte Gewicht als Verhandlungspartner, war ein Faktor im großen Machtspiel, weil er Piken und Kanonen hinter sich hatte. Er glaubte, wie ein Staatsmann und Diplomat agieren zu können. »Man lasse mich nur machen«, soll er gesagt haben. Doch zu seinen genauen Plänen gibt es, neben Gerüchten und Spekulationen, so gut wie nichts Schriftliches. Es existiert ein einziges Protokoll einer Unterredung Wallensteins mit kursächsischen Emissären, in denen er sehr pragmatische und vernünftige Vorstellungen von einem zu erreichenden Frieden äußert, bestätigt Historiker Michael Busch. Er dachte etwa an eine Wiederherstellung der Pfälzer Kurwürde, nicht an eine Allianz, aber an eine Abfindung der Schweden und an eine Aufhebung des Restitutionsedikts. Aus der Warte Ferdinands II. Gesehen, war das nicht nur Anmaßung, sondern Hochverrat. Wer das Heer hinter sich wisse, könne den Frieden diktieren, äußerte Wallenstein im Gespräch mit einem schwedischen Gesandten. Doch der Generalissimus verzettelte sich. Er verhandelte mit den Schweden gegen den Kaiser und umgekehrt, versprach allen alles. Bis am Ende niemand mehr wusste, woran er bei Wallenstein war. Diesen plagte längst ein schleichendes Siechtum. Schon während der Schlacht von Lützen konnte er sich nur unter Schmerzen auf seinem Pferd halten. Später ließ er sich liegend auf einer Sänfte transportieren. Heute, nach Untersuchungen seines Skeletts, geht man davon aus, dass es sich um Syphilis im Endstadium handelte. So gibt es auch Spekulationen über seinen damaligen Geisteszustand. War er überhaupt noch in der Lage, die komplexe Situation zu erfassen? Womöglich trug die kaum mehr zu verbergende Hinfälligkeit zu seinem Autoritätsverlust bei. Zwar waren ihm seine Offiziere durch ihren Eid verpflichtet, doch einer von ihnen machte sich das undurchschaubare Spiel des Generalissimus zunutze, um selbst den Platz an der Spitze des Heeres einzunehmen, Octavio Piccolomini. Er war Kommandant von Wallensteins Leibgarde, einer der wenigen, denen der misstrauische Kranke noch traute. Piccolomini schickte einen Denunziantenbrief zum Kaiser nach Wien, in dem er behauptete, die wahren Pläne des Feldherrn zu kennen, nämlich, dass Wallenstein danach strebe, die Herrschaft in Böhmen zu übernehmen, den Kaiser zu entmachten und damit letztlich Hochverrat zu begehen. In Wien überschlugen sich daraufhin die Ereignisse, als hätte man auf eine derartige Nachricht nur gewartet. In einer geheimen Sitzung erklärte Ferdinand II. Wallenstein am 24. Januar 1634 zum Reichsrebellen. In einem Ächtungspatent wurde der Feldherr der meineidigen Treulosigkeit und barbarischen Tyrannei beschuldigt. Wallenstein plane, das Haus Österreich zu stürzen. Er müsse mit Waffengewalt unschädlich gemacht werden. Zunächst wurde noch strikte Geheimhaltung gewahrt. Doch dann setzte der Kaiser eine ganze Reihe von Maßnahmen in Gang. Mit persönlichen Sendschreiben ausgestattet, wurden Kuriere in die Feldlager geschickt, um die Offiziere für sich zu gewinnen. Wallenstein sollte so schnell wie möglich in Pilsen festgesetzt werden. Am 22. Februar wurde er öffentlich zum Hochverräter erklärt und seine Absetzung bekannt gegeben. Seinen Offizieren hingegen Straflosigkeit zugesichert. Wallenstein glaubte, seine Streitmacht noch immer hinter sich zu haben. Am Weißen Berg bei Prag, wo sein kometenhafter Aufstieg mit einer erfolgreichen Schlacht begonnen hatte, wollte er seine Truppen zu einem Generalrendezvous versammeln. Doch diese letzte Parade des Generalissimus erwies sich als Illusion. Die Soldaten verweigerten ihm die Gefolgschaft. Wallenstein begab sich mit einigen wenigen Getreuen auf die Flucht. Er wollte Schutz bei den Sachsen suchen, seinen einstigen Gegnern. Im böhmischen Eger fand der Feldherr sein letztes Quartier, gejagt von seinen Häschern. Am 25. Februar 1634 drangen sie zu nächtlicher Stunde in sein Zimmer ein. Ihr Auftrag war klar. Sie sollten auf Geheiß des Kaisers das Todesurteil vollstrecken. Wallenstein wurde von dem irischen Hauptmann Devereux erstochen. War ihm in jener Stunde bewusst, dass er sich überschätzt hatte? Offenbar konnte eine so provokante Figur wie er nur bestehen, wenn sein Leben mehr von Nutzen war als sein Tod. Als er als Kriegsherr ausgedient hatte, erkannten die Mächte in ihm wieder den Fremdkörper. War er ein Verräter, den die gerechte Strafe ereilte, oder war er Opfer eines undankbaren Kaisers, der ihm sein politisches Überleben zu danken hatte? Sein tragisches Ende jedenfalls schied auch in der Nachwelt die Geister. die Spirale des Krieges, drehte sich auch ohne Wallenstein weiter. Blieb die Frage, wann sich seine Erkenntnisse und Schlussfolgerungen über Sinn und Unsinn des Gemetzels auch anderen aufdrängten. Es ist vielleicht eine Ironie der Geschichte, dass die vagen Konturen seiner Pläne, die auf einen Frieden abzielten, schon ein Jahr nach seiner Ermordung klare Umrisse annahmen. Nachdem es den Kaiserlichen gelang, den Schweden in der Schlacht von Nördlingen eine schwere Niederlage zuzufügen, sah sich Kursachsen zu ernsthaften Verhandlungen mit Ferdinand II. Genötigt. In der öffentlichen Meinung regte sich ein Reichspatriotismus, der die fremden Heere auf deutschem Boden als Ursprung allen Übels brandmarkte, schreibt Heinz Schilling. Die protestantischen Stände waren nicht länger gewillt, sich von den Schweden dirigieren zu lassen, zumal deren einst diszipliniertes Heer immer rascher zu einer marodierenden Soldateska entartete, der man den heiligen Glaubenseifer nicht mehr abnahm. Die Hoffnung auf ein Ende des Krieges keimte, als es dem jungen König Ferdinand III. Nunmehr gelang, mit den Protestanten für das geliebte Vaterland der hochedlen deutschen Nation einen deutschen Frieden auszuhandeln. In einer Art nationaler Aufwallung beschlossen die deutschen Fürsten, nie wieder gegeneinander zu kämpfen. Am 30. Mai 1635 kam es zwischen Kaiser und Kursachsen zum Prager Frieden, dem nahezu alle Reichsstände beider Konfessionen beitraten. Die Unantastbarkeit von Territorialverfassung und Fürstenlegitimität wurde verankert, das Restitutionsedikt formell aufgehoben. Der Kaiser wurde als Oberbefehlshaber eines von den Reichsständen aufzustellenden Heeres eingesetzt. Wallensteins Tod bleibt ein ungeheures Beispiel, sei es für die Undankbarkeit des Dienenden, sei es für die Grausamkeit des Herrn. Denn in seinem an gefährlichen Zwischenfällen reichen Leben fand der Kaiser keinen zweiten, dessen hilfreiche Dienste auch nur von Ferne an die ihm von Wallenstein geleisteten herangekommen wären. Kardinal Richelieu, 1634. Das Schlachtfeld Europas. Doch mit der Einigung auf Reichsebene war der Krieg keineswegs beendet. Seine letzte und längste Phase, der Französisch-Schwedische Krieg 1635 bis 1648, wurde aus der Ferne angefacht, diesmal von Kardinal Richelieu, dem einflussreichen und entscheidenden Staatsmann Frankreichs. Die Monarchie der Bourbonen fühlte sich weiterhin bedroht und umklammert durch das Haus Habsburg, durch den römisch-deutschen Kaiser, dessen Machtstellung im Reich durch den Prager Frieden konsolidiert worden war, und durch den habsburgischen König von Spanien. So wurde einmal mehr ein internationaler Machtkampf auf deutschem Boden ausgetragen. Die Prager Friedenshoffnung zerbrach, so Heinz Schilling, weil der Krieg längst kein deutsches Ereignis mehr war und daher auch der Friede nicht mehr allein unter Deutschen ausgehandelt werden konnte. Unter allen Umständen wollte Frankreich, das zuvor bereits die kaiserlich-spanische Vorherrschaft in Oberitalien erschüttert hatte, den Rückzug der Schweden aus Deutschland verhindern. Kardinal Richelieu schloss mit den Gegnern Habsburgs, den Generalstaaten Schweden, Savoyen und einigen italienischen Stadtstaaten, Bündnisse und setzte Truppen in Marsch, die nun auf deutschem Boden in die Kämpfe eingriffen. Die französischen Politiker strebten nach einer dauerhaften Präsenz im Reich, erklärt Schilling, um in politischen und militärischen Allianzen mit den deutschen Fürsten das deutsche und europäische Mächtesystem auszutarieren und dadurch dem habsburgischen Vormachtstreben in Europa ein Ende zu setzen. Das katholische Frankreich kämpfte somit an der Seite der deutschen Protestanten gegen seine Glaubensgenossen im Reich. Vor allem aber war Franzosen wie Schweden daran gelegen, die deutsche Liberté zu stärken, die Eigenständigkeit der Teile gegenüber dem Ganzen, damit in der Mitte des Kontinents kein Machtzentrum entstand. Die Opfer dieses Kräftespiels waren die Millionen von Menschen, die dort lebten, wo der europäische Krieg mit immer höherem Blutzoll ausgetragen wurde. Im Angesicht des Schreckens und der Gräuel in den deutschen Landen schrieb Andreas Gryphius das bewegende Gedicht »Tränen des Vaterlandes«. Wir sind denn nunmehr ganz, ja mehr als ganz verheeret. Wir, damit waren zunächst alle vom Krieg Betroffenen, wie der Dichter selbst gemeint. Aber gab es auch so etwas wie ein gemeinsames Vaterland der Deutschen? Dies war eine Frage, die sich angesichts der scheinbar unüberbrückbaren Gegensätze und Verwerfungen mehr denn je stellte. Gryphius' Gedicht trug ursprünglich den Titel »Trauerklage des verwüsteten Deutschlands«. Vornehmlich eine kleine Minderheit von Gebildeten, Schriftstellern, Poeten und ihren Lesern dürfte damals ansatzweise gesamtdeutsch gedacht haben. Deutschland als der Schlachtplatz der Völker, als Opfer innerer Uneinigkeit, das machte die Deutschen zu einer tragischen Schicksalsgemeinschaft. Ja, Deutschland, du bist aufrührerisch, streitest wieder dein eigenes Haupt, deine Hände waschest du im Blute und hast nichts anderes als Krieg im Sinn, wie der evangelische Pastor und Dichter Johann Rist schrieb. Es ist vielleicht kein Zufall, dass gerade die literarischen Kreise in dem selbstzerstörerischen Krieg erste Anflüge von Einheitssehnsucht zum Ausdruck brachten. In kleinen Zirkeln, sogenannten Sprachgesellschaften, wurden damals die deutsche Grammatik und die Hochsprache gepflegt. Auch in Abgrenzung zu fremdländischen Einflüssen und zur Wahrung deutscher Tugenden. Eine solche Vereinigung war auch die fruchtbringende Gesellschaft, der Mitglieder aus verschiedenen Schichten und Konfessionen angehörten. Ziel war es, bei dem blutriefenden Kriegsjammer unsere edle Muttersprache, welche durch fremdes Wortgepränge wässerig und versalzen worden, hinwieder in ihre uralte, gewöhnliche und angeborene deutsche Reinigkeit zu bringen. Noch vor dem Kriegsende erschien das Werk »Die deutsche Rechtschreibung«, der Duden von damals. Seinerzeit war er ein Ausdruck von Einigkeit. Doch angesichts von Verelendung, Verwüstung und Entvölkerung lag all das so fern. Eine ganze Generation wusste schon gar nicht mehr, was es hieß, in Frieden zu leben. Bei all diesen schrecklichen Schilderungen bleibt allerdings zu erwähnen, dass es auch Gebiete gab, die unbehelligt blieben oder nur peripher betroffen waren. Beispielsweise die Reichsstadt Köln. Nur einmal beim schwedischen Angriff auf Deutz im Jahr 1632 drohte die Stadt in die Kriegshändel verwickelt zu werden. Ansonsten machten Kölner Kaufleute und Händler glänzende Geschäfte, mit allen Kriegsparteien übrigens. Doch bald konnte der Krieg den Krieg nicht mehr ernähren. In manchen Regionen waren sämtliche landwirtschaftlichen Ressourcen vernichtet, die Dörfer geplündert und abgebrannt, die Bewohner ermordet oder vertrieben. Die Suche nach Lebensmittelvorräten und Nachschub bestimmte immer öfter den Verlauf von Truppenbewegungen. Doch die fressenden Kolosse aus Abertausenden von Soldaten fanden in dem verheerten Land kaum noch Proviant. Viele Söldner führten aus reiner Not Krieg gegen das eigene Land. Für die meisten ging es nur noch darum, zu überleben. Doch wollte die Landbevölkerung die Plünderei und das Morden nicht mehr wehrlos über sich ergehen lassen, leistete mehr und mehr Widerstand. So drehte sich die Spirale der Gewalt immer weiter. Seuchen und Hungersnöte brachen aus, die in vielen Teilen des Reiches mehr Opfer forderten als die Militäraktionen. Die Verrohung in dieser letzten Phase des Dreißigjährigen Krieges war beispiellos. Mancherorts fielen die letzten Hemmungen. Auf den Friedhöfen bettelte mancher Verzweifelte um frisch verstorbene Leichen, heißt es in der Chronik eines schwäbischen Schusters. Es war der Krieg aller Kriege, so Bernd Röck. Dass es ein Urerlebnis gewesen sein muss für die Generationen des Krieges und die Generationen danach, steht außer jedem Zweifel. Konnte es überhaupt einen Sieger geben? Eine militärische Entscheidung in den immer zielloser anmutenden Gefechten und dem letztlich sinnlos erscheinenden Krieg war offenbar nicht zu erzwingen. Das wurde den beteiligten Mächten zunehmend bewusster. Doch erst nach jahrelangen Verhandlungen setzten die Kriegsparteien dem irrsinnigen Hauen und Stechen ein Ende. da unter allen Wohltaten, die von Gott als Quelle alles Guten über die Menschen kommen, die des Friedens die allergrößte ist, sind die Könige und Fürsten der Christenheit umso mehr verpflichtet, sie all ihren Untertanen zukommen zu lassen, ihr Blut zu sparen und all den Übeln ein Ende zu machen, die unzertrennlich mit dem Krieg verbunden sind. Mit dieser Botschaft schickte Frankreich im September 1643 seine Gesandten nach Münster, einem der beiden Verhandlungsorte. 5 Jahre sollte es aber noch dauern, bis der Westfälische Friede endlich besiegelt war. Eine Bilanz des Schreckens. Der 30-jährige Krieg hatte zur Folge, so Karl Marx und Friedrich Engels, dass Deutschland für 200 Jahre aus der Reihe der politisch tätigen Nationen Europas gestrichen wurde. Der Krieg schlug sich als persönliche Heimsuchung und Quelle fortwährender Angst im kollektiven Gedächtnis der Deutschen nieder. Große Menschenmassen wurden entwurzelt, ganze Regionen verwüstet und entvölkert. Auf dem Land waren die Verluste durchweg höher als in den Städten. 15.000 Dörfer verschwanden von den Landkarten. Die meisten Menschen starben nicht infolge von Kampfhandlungen, sondern durch Not, Hunger, Krankheit und Seuchen. Alle Angaben über die Opferzahlen sind Schätzwerte, die zwischen 4 und 11 Millionen schwanken. Etwa 17 Millionen Menschen zählte Deutschland vor dem Krieg. Sicher ist, dass im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung mehr Menschen auf deutschem Boden starben als in jedem anderen Krieg vorher und nachher. Bis ins 20. Jahrhundert blieb der 30-jährige Krieg die mit Abstand traumatischste Epoche der deutschen Geschichte, meint der britische Historiker Geoffrey Parker. Der Friede aller Frieden. Hunderte von hohen und niederen Würdenträgern, Diplomaten und Gesandten aus ganz Europa kamen zum großen Friedenskongress, um die Interessen von Dynastien, Staaten, Städten und Ständen zu vertreten. Allein der päpstliche Nuntius Fabio Chigi, einer der beiden Mediatoren, hielt über 800 Einzelkonferenzen ab. In einem komplizierten Prozedere, es wurde nach Kriegsparteien und Konfessionen getrennt, in Münster und Osnabrück verhandelt, musste jeder Verhandlungspunkt, jede Entscheidung mit den heimischen Höfen und Ständevertretern abgestimmt werden. Das Friedensinstrument, das die Bevollmächtigten erarbeiteten, gilt heute mehr denn je als Vorbild internationaler Konfliktlösung und als Meisterwerk der Diplomatie. Es schuf Grundlagen für künftiges Völkerrecht und Regeln für eine internationale Konfliktbewältigung. Die Machtverteilung in Mitteleuropa wurde für die nächsten 150 Jahre prinzipiell festgeschrieben. Als das interessanteste und charaktervollste Werk der menschlichen Weisheit und Leidenschaft bezeichnete später Friedrich Schiller den Westfälischen Frieden. Es türmte einen bleibenden Wall gegen politische Unterdrückung auf. Der historisch überaus kundige Dichter und Schriftsteller war keineswegs unparteiisch. Er sah Deutschland und Europa im 17. Jahrhundert durch die Habsburger und die römische Kirche unterdrückt. Der Friede, in 2 Teilwerken in Münster und Osnabrück ausgehandelt und abgeschlossen, wurde am 24. Oktober in beiden Städten nochmals abschließend unterzeichnet. Mit dem komplizierten Regelwerk wollten die Mächte ein ewiges Grundgesetz für das Reich schaffen. Frankreich und Schweden sollten als Garantiemächte die Einhaltung des Friedens gewährleisten. Die beiden Mächte konnten sich als die eigentlichen Sieger des Dreißigjährigen Krieges fühlen. Frankreich wurde im Besitz der Bistümer Toul, Metz und Verdun bestätigt und erhielt die habsburgischen Territorien am Oberrhein sowie die Landgrafschaft Elsass und weitere linksrheinische Städte und Herrschaften. Schweden bekam Vorpommern und die Stifte Bremen und Verden zugesprochen. Der schwedische König war damit auch Reichsfürst. Eines der frühen Ergebnisse der Verhandlungen war das Ausscheiden der niederländischen Provinzen aus dem Reichsverband und ihre Eigenständigkeit. Auch die Schweizer Eidgenossenschaft wurde souveräner Staat. So wurden zwei latente Konfliktherde an den Rändern des Reiches befriedet. Und das Reichsgefüge selbst? Um die Balance zu halten, wollten die Parteien im Ergebnis eine geschwächte, geteilte, zu keinem Angriffskrieg fähige europäische Mitte. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation blieb in mehr als 300 quasi-staatliche Gebilde aufgesplittert, die nicht einmal zusammenhängend waren, so dass sein Erscheinungsbild wie ein riesiges Puzzle anmutete. Kurfürstentümer, geistliche Hochstifte, Herzogtümer, Markgrafschaften, Grafschaften, Reichsstädte, Reichsabteien und zahlreiche Kleinstterritorien. Zusammengehalten von einer erneuerten Reichsordnung, mit einem Kaiser als Oberhaupt, der künftig bei allen Reichsgeschäften an die Zustimmung der Reichsstände gebunden war. Die Fürsten verfügten von nun an über die volle Landeshoheit in weltlichen und religiösen Angelegenheiten. Darunter vor allem Gesetzgebungsrecht, Steuerhoheit, Entscheidung über Krieg und Frieden sowie Bündnisrecht. Sie hatten auch das Recht, Allianzen unter sich und mit ausländischen Mächten abzuschließen, wenn auch nicht gegen das Reich und sein Oberhaupt. Gemeinsame Institutionen waren weiterhin der Reichstag, die Reichskreise, das Reichskammergericht, der Reichshofrat. In der Gesamtbilanz waren der Kaiser und der Papst die Verlierer, die Territorialherren die Gewinner. Dem römisch-deutschen Kaiser blieben nur einige Vorrechte, die ihn über die Fürsten erhöhten, etwa das Recht der Belehnung der Reichsfürsten. War der Westfälische Friede also ein Verhinderungsvertrag nationalstaatlicher Fortentwicklung auf deutschem Boden, weil er der Bildung eines Zentrums wie etwa in Frankreich entgegenwirkte und die Vielstaaterei scheinbar auf ewig besiegelte? Spätere Verfechter eines deutschen Nationalstaats, etwa im 19. Jahrhundert, argumentierten dahingehend. Doch blockierte das Vertragswerk tatsächlich den Weg zu moderner, souveräner Staatlichkeit im nationalen Sinne? Vielleicht ebnete er ihn sogar. Allerdings nicht ausgehend vom Reichsganzen unter dem Kaiser, sondern über die Souveränität mächtiger Reichsfürsten, denen die freie Ausübung ihrer Landeshoheit einschließlich Bündnisrecht verbrieft wurde. Sie gewannen damit einen Spielraum, der eine Nationalstaatsbildung, jedenfalls im föderativen Sinne, keineswegs ausschloss, gegebenenfalls sogar förderte. Doch schon zeitgenössische Staatsrechtler hatten an der Reichsverfassung manches auszusetzen, sprachen von einem Monstrum. Unter einem Pseudonym schrieb 1667 der Jurist Samuel Pufendorf: Es bleibt also nichts anderes übrig, als zu sagen, Deutschland sei, wenn man es nach den Regeln des Staatsrechts und nach dem Vorbild anderer Staaten klassifizieren will, ein unregelmäßiges Staatsgebilde, das seinesgleichen auf der ganzen Welt nicht hat. Es ist im Laufe der Zeit durch die energielose Nachgiebigkeit einiger Kaiser, den Ehrgeiz der Fürsten, die Agitation der Pfaffen, die Parteiungen der Stände und die dadurch hervorgerufenen inneren Kämpfe aus einer regelrechten Monarchie in eine so ungeschickte Gestalt verkehrt, dass es nicht einmal mehr eine beschränkte Monarchie ist, wenn auch äußere Zeichen darauf hindeuten, noch ein Föderativstaat, sondern ein zwischen beiden liegendes und schwankendes. Das nun ist der Anlass zu einer verzehrenden Krankheit und beständigen Zuckungen, da auf der einen Seite der Kaiser auf eine monarchische Gestaltung des Reiches hinarbeitet, auf der anderen Seite die Stände nach Erhaltung der erworbenen Freiheit trachten. Aber gab es überhaupt eine Alternative angesichts der Vielfalt der Konflikte? Noch komplizierter als die Architektur des inneren und äußeren Machtgefüges war die Befriedung der konfessionellen Gegensätze. Dies sollte in Abänderung des Augsburger Religionsfriedens von 1555 geschehen. Es galt aber, die Reichsverfassung so zu modifizieren, dass keine Glaubensrichtung mehr die andere dominieren konnte. Die Bestimmungen von Augsburg wurden so erweitert, dass auch die calvinistisch Reformierten als dritte Konfession anerkannt wurden. Die konfessionellen Grenzen schrieb man im Wesentlichen nach dem Stand von 1624 fest, dem sogenannten Normaljahr. Man beschloss des Weiteren, die Reichsinstitutionen paritätisch zu besetzen. Im Reichstag gab es fortan einen zweifachen Korpus, den der katholischen und den der evangelischen Reichsstände, die in Religionssachen und anderen Fragen getrennt berieten. In konfessionellen Angelegenheiten galt nicht das Mehrheitsprinzip, da die katholische Seite davon profitiert hätte, sondern ein Zwang zu freundschaftlicher Einigung. In den Reichsstädten mit gemischter Bevölkerung sollten die Ämter stets bikonfessionell besetzt werden. Den vom jeweils herrschenden Bekenntnis abweichenden Gläubigen eines Landes sollte die private Religionsausübung gestattet sein. So traten zum ersten Mal verschiedene Religionen in ein vertraglich geregeltes Miteinander. Einer, der den Frieden als Vermittler ausgehandelt hatte, fehlte bei der Unterzeichnung der Verträge: der päpstliche Gesandte Kigi. In Münster und Osnabrück war der Protestantismus als gleichberechtigte Konfession anerkannt worden. Dafür erklärte Papst Innozenz X. in der Bulle Celo Domus Dei vom 24. November 1648 das ganze Vertragswerk für null und nichtig. Doch die Parteien hatten sich vertraglich gegen eine solche Intervention abgesichert. So buxierte sich die römische Kurie ins politische Abseits. Der Westfälische Friede war ein europäischer Friede, der einen europäischen Krieg beendete. Hier wird zum ersten Mal eine Friedensordnung, die eine Rechtsordnung und eine Gleichordnung der einzelnen Länder Europas ist, etabliert, resümiert Heinz Schilling. Die Kriege sind damit nicht beseitigt, aber zu einem fundamentalistischen Krieg wie dem Dreißigjährigen kam es danach nicht mehr. Das Vertragswerk schuf eine Balance, die bis zu den napoleonischen Kriegen prinzipiell Bestand haben sollte. Die Konflikte in den folgenden anderthalb Jahrhunderten waren damit zumindest eingehegt. An die Stelle einer noch mittelalterlich und religiös geprägten inneren und äußeren Herrschaftsordnung rückten, so Schilling, ein Pluralismus rechtsgleicher Staaten und die Verrechtlichung politischer Konflikte, die einen totalen Krieg wie den gerade beendeten für lange Zeit zu verhindern halfen. Als die Urkunden im Herbst 1648 endlich unterzeichnet waren, läuteten im ganzen Reich und in vielen Teilen Europas die Glocken. Die Menschen feierten das Ende der mörderischen Zeit mit Dankgottesdiensten und Ehrenbanketten, mit Feuerwerken und Kanonensalven. Im Dreißigjährigen Krieg hat die Gefahr bestanden, dass das Reich sich ganz auflöst, sagt der Marburger Historiker Christoph Kampmann. Es hat aber auch die Möglichkeit gegeben, dass es eine zentralistischere Monarchie wird. Im Westfälischen Frieden sind beide Gefahren gebannt worden. Das Reich bestand fort als ein föderaler, defensiver, auf Verteidigung ausgerichteter Reichsverband. Und damit hat es die föderalen Traditionen, die tief in der deutschen Geschichte wurzeln, aufgegriffen und bestätigt. Welches Gesicht Deutschland am Ende haben würde, war der Bevölkerung damals wohl weithin gleichgültig. Für sie ging der Kampf ums Überleben weiter. Im Alltag eines weithin verheerten Landes, auf kleineren und größeren Territorien, wer auch immer dort herrschte. Im Vordergrund stand ohne dies zuerst einmal die Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden. Preußens Friedrich und die Kaiserin. Im Oktober 1740 marschierte der Preußenkönig Friedrich II. An der Spitze seiner Armee ohne Vorwarnung in die österreichische Provinz Schlesien ein. Doch er hatte seine Gegnerin, die junge österreichische Monarchin Maria Theresia, gründlich unterschätzt. Der Konflikt mit ihr gipfelte schließlich im Siebenjährigen Krieg. Erst der Hubertusburger Friede von 1763 beendete das zähe Ringen um die Vorherrschaft im Reich. Brandenburg-Preußen schloss zur Großmacht Österreich auf. Der preußisch-österreichische Dualismus sollte die nächsten 100 Jahre der deutschen Geschichte prägen. Brandenburg-Preußen. Brandenburg-Preußen war in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts kaum mehr als ein Königreich der Flicken und Fetzen. Seine Besitzungen reichten vom Niederrhein und von Westfalen über Magdeburg, die Mark Brandenburg und Pommern bis zum Herzogtum Preußen. Distanzen von bis zu 1000 Kilometern und mehrere Landesgrenzen mussten überwunden werden, wollte man von einem Ende zum anderen gelangen. Mit Ausnahme der westlichen Provinzen am Niederrhein handelte es sich um ein agrarisch geprägtes, dünn besiedeltes Land. Nur wenige Gebiete waren wirklich ertragreich. Der Dreißigjährige Krieg, der fast die Hälfte der brandenburgischen Bevölkerung dahinraffte, und die Pest, die Anfang des 18. Jahrhunderts im Königreich Preußen wütete, hatte ganze Landstriche entvölkert. Zur Zeit von Friedrichs Geburt lebten lediglich 1,65 Millionen Menschen in Brandenburg-Preußen. Als erbuntertänige Bauern fristeten die meisten von ihnen ein armseliges Dasein. Er war der widerspenstige Sohn des Soldatenkönigs, sie die innig geliebte Tochter Kaiser Karls des VI., der Hohenzoller Friedrich von Brandenburg-Preußen und die habsburgische Erzherzogin Maria Theresia. Zwei starke Persönlichkeiten, die sich 40 Jahre lang mit aller Härte bekämpften und doch nicht voneinander loskamen. Dem französischen Gesandten, der Maria Theresia im Siebenjährigen Krieg fragte, was sie täte, wenn es zum Äußersten käme, entgegnete sie selbstbewusst: »Ich würde dem König von Preußen eine Herausforderung schicken. Er möge mich in einem Postwagen mit Pistolen, Pulver und Blei aufsuchen, wo wir in Person unseren Streit entscheiden wollen.« Die persönliche Konfrontation sollte der 16-fachen Mutter erspart bleiben. Ihrem Kontrahenten ist sie nie begegnet, doch wurden im politischen und militärischen Duell zwischen Friedrich und Maria Theresia die Weichen für die Zukunft Deutschlands und in gewisser Weise auch Europas gestellt. Mit einem Machtkampf zwischen Österreich und Brandenburg-Preußen hatte Anfang des 18. Jahrhunderts noch niemand gerechnet. Friedrichs Vater, der Preußenkönig Friedrich Wilhelm I., 1713 bis 1740, begnügte sich noch mit seiner Rolle als Mittler zwischen den Großmächten. Trotz einer hochgerüsteten Armee hielt er sich aus kriegerischen Konflikten möglichst heraus. Anders als die Habsburger, die zu den einflussreichsten Fürstenhäusern Europas zählten und seit Jahrhunderten den Kaiser stellten. Das katholische Österreich war schon eine Großmacht. Das protestantische Brandenburg-Preußen wollte es noch werden. Die Gelegenheit war günstig, da das Heilige Römische Reich deutscher Nation, das beide Partikularmächte zu Partnern machte, zunehmend an einer fehlenden Zentralgewalt krankte. Dieses Machtvakuum nutzten Österreich und Brandenburg-Preußen gleichermaßen zu ihrem Vorteil. Beide ließen nichts unversucht, ihre Länder zu zentralisieren und an Deutschlands Ostgrenze weiter auszubauen. Gerüchte über eine etwaige Heirat Friedrichs und Maria Theresias deuten darauf hin, dass Österreich das Potenzial Brandenburg-Preußens nicht völlig verkannte. Kein geringerer als Prinz Eugen, der einst die Türken besiegt hatte, soll hinter diesem Plan gesteckt haben. Vielleicht hatte er gehofft, den Emporkömmling Brandenburg-Preußen durch die dynastische Verbindung enger an das Haus Habsburg binden und dadurch leichter kontrollieren zu können. Nicht ohne Grund hieß es von den Habsburgern Bella Gerand Alii, Tu Felix Austria, Nube. Kriege mögen andere führen, du glückliches Österreich, heirate. Doch wäre eine Verbindung zwischen Friedrich und Maria Theresia, falls sie jemals ernsthaft in Betracht gezogen worden war, nicht im persönlichen Interesse der beiden Protagonisten gewesen. Zu verschieden waren sie in ihrem Charakter, Temperament und Selbstverständnis, wie sich später zeigen sollte. Hier der kinderlose Zyniker aus dem protestantischen Nordosten des Reiches, der die Frauen verachtete, dort die lebensfrohe Erzherzogin aus dem katholischen Österreich, Königin von Ungarn und Böhmen und schließlich als Ehefrau des römischen Kaisers Franz I., auch Kaiserin aus dem katholischen Österreich, die ihren Ehemann Franz Stephan und ihre Kinder über alles liebte. Während sich der Preußenkönig Friedrich als erster Diener seines Landes sah, empfand sich Kaiserin Maria Theresia als Landesmutter mit göttlicher Mission. Für sie war er das Monstrum, der böse Mann, der Teufel schlechthin. Für ihn spielte sie die maßgebliche Rolle in der sogenannten Schürzenverschwörung, hinter der er eine gegen ihn gerichtete Intrige der drei mächtigsten Frauen seiner Zeit, Maria Theresia, der russischen Zarin Elisabeth und der Geliebten des französischen Königs, Madame de Pompadour, vermutete. Seine eigene Schuld an dem blutigen Konflikt klammerte er dabei wie selbstverständlich aus.